Ja, das war, und dann habe ich beide Aale genommen, ja, und habe sie mir so... Ich war dabei, Leo. Ah, muss mir das angucken. Wir sind wieder da. Ein Swiggity-Swaggity, guten Abend. Scheiße. Mann. Das ist so wir sind in unserem Standardkeller und freuen uns über unser... Ja, ja. Wir haben Zucker auf dem Tisch stehen. Heute Abend ist ein ganz besonderer Abend, weil wir einen sehr therapeutischen Abend geplant haben, an dem random Geräusche im Hintergrund auftauchen und mir fast einen Herzinfarkt verpassen. Das ist gut für die Nerven, habe ich gehört. Nein, heute wird sich das Explorers Pack bzw. die letzte Legion gegenseitig die Köpfe einschlagen. Denn es ist Zeit für Battle Royale Folge 2. Electric Boogaloo, jetzt wird's persönlich. Wir alle haben unsere Most Military Kleidung angezogen. Ich habe meine gute Foxhound Jacke angezogen. Justus hat das gefährlichste Wesen der abendländischen Literatur getarnt als das Biest, das schwarze Biest von Ah! Genau, Momo hat auch was an. Und Julian hat eins seiner zwei T-Shirts an. So. Und ich habe meine 28 Oversize-Pullover an. Meine Waschbeton-Tarnkleidung an. Ja, wir sind gerade aktiv dabei, Zeit zu verschwenden, weil Linus noch ein bisschen braucht. Der ist noch auf dem Weg und der wird aber gleich schweißnass hier angetorkelt kommen, sich da hinsetzen und mit uns zusammen Dungeons & Dragons spielen. Ich werde ein bisschen auf seinen Muskeln rumdrücken. Exakt, halt unser Standardprogramm. Ah, das ist er! Ja, es wird heute mal wieder, glaube ich, eine der wilderen, feuchtfröhlicheren Runden. Also ich möchte an dieser Stelle eine Entschuldigung an alle unsere Podcast-Hörer aussprechen. Denn ich habe das Gefühl, das eine oder andere Schimpfwort wird gesprochen, der eine oder andere Fluch wird ausgestoßen und das eine oder andere Es geht hoch! Wird erklingen. Fick dich ins... Doch, das... Ich habe keinen Zucker. Nein, wir sind schon ja, stimmt, das recht. Nein, ich will gar keinen Zucker. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle da seid, die heute alle da sind. Wir haben auch fleißig die Reactions zu unserer Q&A-Talk-Runde durchgeguckt. Oder auch nochmal zu der letzten, darauf kann man tatsächlich nochmal eingehen, zu unseren letzten 3-4 Videos, die tatsächlich so zu unseren Folgen gehören, auf die ich auch am stolzesten bin, ehrlich gesagt. Und ja, die Reaktionen dazu blown meinen kleinen blonden Kopf immer wieder, wenn ich darüber nachdenke. Das sind echt sehr, sehr nette Kommentare und sehr, sehr, sehr, sehr liebe Worte. Und dafür möchte ich an dieser Stelle nicht nur um Zeit zu schinden, sondern auch einmal von ganzem Herzen Dankeschön sagen. Es waren nur die Zeugen Jehovas. Ja, wahrscheinlich. Verdammt, die kommen bis... Du bist aber schnell wieder los. Es ist halt das heißt Brian. Los geworden. Ich habe die oben reingelassen. Die machen mit. Die gucken erstmal zu. Außerdem haben wir, wie Leute, die unsere Facebook-Seite verfolgen, heute die 666 Subscriber auf YouTube geknackt. Yeah. Also möchte ich ein freundliches Heil Satanas an die Black Metal Community rausgeben. Und ja. Oh je, das wird auf ewig auf uns zurückfallen. Ja, nein! Ah, ist das schön. Nein, der macht dir die ganze Battle Map kaputt. Schon das zweite. Brian, magst du gleich einmal auf Tauch? Ja, was ist sonst noch passiert? Wir haben, wer uns auf Facebook folgt, wird unseren Wet-T-Shirt Gott. Oh mein Gott, können wir das bitte machen? Ein Wet Night. Ich werde einen Wet-Black-T-Shirt. Ich mache auf alle Fälle mit. Momo ist, darf muss ich was nicht. Drunter tragen? Momo, dann, du ja. musst nicht mitmachen. Nein, Momo macht nicht mit. Aber Linus macht es alleine einfach. The boy's und there. So. Genau, wir haben einen eindeutigen Gewinner. Ja, achso, genau, der T-Shirt-Contest. Schau, ich genau. Alles easy gut. Beats, easy Beats. Gut, da hat sich jemand beeilt. Wir haben einen eindeutigen Sieger. Rolling Like Fimler hat gewonnen. Der D20, der nur aus Einsen besteht. Ja. Das irritiert mich gerade. Ist es dann ein D1? Nein. Nein. Allerdings. 1D20. 1D20. Der Boy rolled low heute. Ja. Ja, allerdings machen wir auch noch... Wir werden auch das Alrighty-Logo machen. Ja, einfach für mein Ego tatsächlich. Und Mike Oettling hat sich gewünscht, dass wir ein T-Shirt rausbringen, wo die Porträts aller Charaktere drauf sind. Das wäre für dich, Mike. Finde ich auch. Nein, ohne Witz, Mike Oettling ist einer, der uns in all den hier nicht genannten Pen-and-Paper-Gruppen immer sehr, sehr unterstützt. Und da sind wir nicht so mega beliebt. Und aber ich kann posten auf Facebook und ich weiß, 30 Sekunden später, zack, ja. Like. Ja, also an dieser Stelle, Mike, du bist ein wahrer Bro. Der auch mit mir im Würfel und Zucker gespielt hat. Aha! Daher, da wo ist jetzt vielleicht auch deine Dungeon Tiles liegen, man weiß es nicht. Oh, ja. Wir reden nicht darüber, sonst kriege ich schlechte Laune. und einer von euch ist in der U-Bahn aufgewachsen. Ich würde sagen, Brian. Macht einfach bitte die Tür. Witzig, dass es in Hamburg U-Bahn heißt. Bei uns auf dem Dorf heißt das Zelt. Wir sind im Zelt aufgewachsen. Achso, ich dachte, damit fahrt ihr durch die Gegend. Nein! Du darfst heute nicht mehr lachen. Okay. Also, jetzt wo Linus da ist, würde ich tatsächlich so schnell wie... Initiative würfeln? 9. Nein, du bist schon tot, Alter. Wir sind schon fertig, das ist das Recap. Das Problem ist, ja. Also. Du musst hier natürlich auf Boden gewischt. Ne? Also, du hast einfach Fireball auf dich selbst gecastet, 5-mal. Wir... werden jetzt tatsächlich anfangen, nur noch über in-game-relevante Sachen zu reden. Oha. I don't think. Wie wär's mit dem Intro? Ja, das Intro ist zwar nicht sonderlich relevant zu der Session heute, aber das Ganze spielt natürlich immer noch irgendwo in den Auswüchsen meiner Welt und deshalb gehört dazu auch das Intro. Und an der Stelle können wir uns alle wie immer wüste Beschimpfungen an den Kopf werfen, uns mit dem Tode drohen und das eine oder andere Genital präsentieren. Oh, nicht das eigene. Bis dahin, wir sehen uns gleich mit dem Battle Royale Folge 2 Electric Boogaloo. Jetzt wird's persönlich live aus Nicht-Stapelfeld, wie ich letztens gelernt habe. Bis gleich. Stell auf! In einer Welt voller Krieg und Unterdrückung, voller Intrigen und Verschwörungen, schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. In dieser Welt gibt es nur eine Hoffnung: Ablenkung. Und so flüchten sich 7 mutige Seelen in eine andere Welt, gefüllt mit Krieg und Unterdrückung. Eine Welt voller Intrigen und Verschwörungen, voller schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. Und mit Drachen und Schwertern. Explorers Pack. Sei dabei. Oh, I'm crying. This is so emotional. Wir befinden uns in einer Zeit, 3 Monate nach dem Sieg der letzten Legion über den Dämonenfürsten Genocho. Ein Sturm ist über die Hafenstadt gekommen. Wind peitscht die Wogen und Blitze stoßen aus dem pechschwarzen Himmel herab. Für einen Herzschlag lässt ihr blass weißes Licht, die Konturen eines Schiffes aus der Dunkelheit der Nacht hervortreten. Durchnässte Gestalten eilen über den Steg, Kräne ächzen unter dem Gewicht der Ladung, die auf das Schiff gehievt wird. An der Brüstung des Kais stehen einige Gestalten und überblicken letzte Vorbereitungen einer Abfahrt. Der kalte Niederschlag läuft an ihren schweren Regenmänteln herab und die schwelenden Flammen einer überdachten Öllampe tauchen sie in unruhiges Licht. Ich habe doch gesagt, dass sie nicht kommen werden. Man hat dir einen Streich gespielt. Und jetzt holen wir uns hier den Tod. Ruhig, ruhig, mein junger Freund. Dieser Sturm ist ein Omen der Götter. Großes wird heute Nacht passieren. Viel wird entschieden werden. Ich spüre es in jeder Faser meines Seins. Doch, ich muss gestehen, selbst ich bezweifle, dass sie erscheinen werden. Eine weitere Gestalt ergreift das Wort. Sagt mir, Vater, waren wir nicht ursprünglich 6 an der Zahl? Doch drängen sich nun 8 ums Feuer. Das Prasseln des Regens wird für einen kurzen Moment von einem scharfen Rasseln übertönt, als mehrere Klingen zeitgleich gezogen werden und der um das Feuer gedrängte Kreis wie bei einem kleinlichst durchchoreografierten Tanzschritt synchron auseinanderweicht. Trockenes Lachen ertönt und der letzte Sprecher tritt zurück in den Feuerschein, unbekümmert von den kampfbereiten Gestalten, die ihn umgeben. Verzeiht, verzeiht die Ungeduld meiner Gefährten. Sie wissen einen guten Auftritt nicht so sehr zu schätzen wie ich. Er macht eine beruhigende Geste und ein weiterer Blitzschlag lässt seine bandagierte Hand weiß erstrahlen. Waffen werden gesenkt und die 2 Neuankömmlinge entfernen die Kapuzen und lassen den Regen ungehindert auf ihr Haupt dreschen. Man sagte mir, ihr hättet die letzte Legion studiert, hättet sie kämpfen und siegen sehen. Ich möchte, dass ihr uns alles erzählt. Alles, was ihr über sie in Erfahrung bringen konntet. Und was habe ich davon? Mensch! Helft uns, die letzte Legion ans Messer zu bringen. Und ihr könntet derjenige sein, der es zum Todesstoß ansetzt. Stille. Der Bandagierte setzt erneut an. Wir wissen, welche Gefahr vom Paladin ausgeht. Wir haben dementsprechend vorgesorgt. Der Vermummte deutet auf eine Gestalt, die abseits der Gruppe an der Brüstung steht und aufs tobende Meer hinausblickt. Während die anderen Mäntel der anderen schmucklos sind, trägt er ein augenartiges, fremdartiges Symbol auf seinem Mantel und ein riesiger Zweihänder ist über seinen Rücken geschlungen. Auch der Barde wird seine Rolle zu spielen haben. Doch ihr, und er deutet wieder auf den Neuankömmling, ihr verfügt über Wissen, das uns verwehrt ist. Man sagte mir, ihr hättet den gesamten Kampf im Verborgenen verbracht und betrachtet. Ich bitte euch, eure Einsichten sind vom unschätzbaren Wert und unsere Ziele sind dieselben. Wenn ich mein Wissen zur Verfügung stelle, was wäre euer nächster Schritt? Eine Art Simulation. Wenn ihr wollt, dürft ihr sogar Schem spielen. Hatzmeister. Der Feuerschein erleuchtet ein grinsendes Goblin-Gebiss. Hatzmeister Fral reibt sich die Hände. Und du spielst Talir? Ein Zischen dringt unter einer Kapuze hervor. Dann lasst uns spielen. Dann lasst uns spielen. Au! Die Regeln sind erneut wie folgt. Ich werde, nachdem ihr die Initiative gewürfelt habt, einen nach dem anderen in diesen zentralen Punkt dieses gut geplanten Terrains setzen. Und nachdem ihr alle auf einem Pulk gesetzt werdet, könnt ihr der Initiative nach einmal ein Dash-Movement bzw. Movement bis an eure Dash-Geschwindigkeit in eine der Richtungen durchführen. Das Terrain ist wie folgt. Alles außen ist von Wänden umgeben. Es handelt sich hier um einen kleinen Innenhof einer sehr geräumigen Taverne. Hier sind Wände, hier sind Wände, hier sind Wände. Das sind Türen. Für den Moment und für dieses erste Dash-Movement sind diese Türen offen. Allerdings werden sie zu Beginn des Kampfes dann geschlossen sein. Behaltet das im Auge. Diese Sachen, die hier markiert sind, sind tatsächlich auch in dieser Welt markiert. Es sind Kisten und Fässer, die mit Zahlen von 1 bis 4 beschriftet sind. Jene, die die griechischen Buchstaben von Alpha bis Delta tragen, sind sprudelnde Getränke, die vom Barkeeper des heutigen Abends, einem entfernten, weitreisenden Händler namens Bootleg, zusammengemischt wurden, der das Catering für den heutigen Abend übernommen hat und auf jedem der Tische eine kleine Erfrischung bereitgestellt hat. Man munkelt, er kommt später vielleicht und spendiert eine Runde aufs Haus, aber ihr wisst nicht, wie viel daran dran ist. Ansonsten, die Decke ist genau 20 Fuß hoch. Es gibt keinerlei tragende Balken oder irgendwie etwas, worauf man sich über das Dach bewegen könnte. Alles ist von Wänden eingefasst und gibt es noch alles, was da ist, ist auch da. Ihr könnt Fässer als Deckung benutzen, ihr könnt euch unter Tischen verkriechen. Es wird alles seine Auswirkung haben. Ihr könnt euch in Schränken verstecken. Alles, was ihr da seht, ist da. Im Kamin prasselt ein heimatliches Feuer. Und auch hier draußen glimmen immer noch letzte Kohlen. An welchem Ort wir uns genau befinden, das wisst ihr nicht, denn das alles spielt sich in der Fantasie einer Gruppe ab, die sich gerade in eine Schiffskajüte zurückgezogen hat, ein paar Würfel ausgepackt hat und nun versucht, so gut es geht, die letzten Ereignisse der letzten Legion zu analysieren. Und wer weiß, was sie mit diesem Wissen, das sie von Fral und seinem mysteriösen Unbekannten erlangt haben, was sie damit anstellen können. Gibt es noch irgendwelche Fragen zum Terrain oder zu irgendwelchen Einschränkungen hinsichtlich irgendwelcher Regeln? Ich sehe einen Schrank. Exakt. Okay, cool. Und ist diese Kiste, die bei dir steht, hat die einen Deckel? Kann man die öffnen? Nein, das ist einfach nur... Ach, das ist gar keine Kiste, sehe ich gerade. Das ist eine Kommode. Das ist eine Kommode. Das ist doch schön. Sehr schön eingerichtet. Improvement. Eine Tür. Das hier ist eine Doppeltür. Das hier ist eine Tür. Und das hier ist eine Tür. Was wir uns tatsächlich merken müssen, ist, dass die beiden Räume durch eine Wand voneinander getrennt sind. Exakt. Wand. Ein paar D6 hinpacken. Ich glaube, das könnt ihr euch merken. Ja. Ich traue euch das intellektuell tatsächlich zu. Diese Wandmarker? Nein. Nein. Sonst, ja, für mich ist alles klar. Mhm. Ich möchte noch kurz sagen, bevor wir anfangen, ich hoffe, dass wir diese Gruppe niemals treffen und dass sie einfach die ganze Zeit an irgendwelchen Orten sind und darüber reden, wie sie uns töten können. Aber wir treffen sie halt nie. Sie merken einfach irgendwann, dass es ihnen viel mehr Spaß macht, mit euch zu spielen. Ja. Sondern sie wollen einfach immer mehr Informationen über euch herausfinden, um bessere Spiele hinzukriegen. Sie nennen sich dann die Spielwerkstatt. Ja. Und bringen uns als Miniaturen raus. Hm. Hey. Tabletop Gaming 600 Post-Thessalia. Genau. Anyway. Genau, was ihr dabei habt, ist tatsächlich nur das, was auch auf euren Sheets steht. Es gibt keine Bag of Holding, aus der man Sachen hervorzaubern kann. So ein Sheet. Exakt. Und ja, wir befinden uns alle auf Level 9. Und ja. Das hab ich noch vergessen. Die Bootleg-Getränke zu konsumieren ist eine Aktion. Ist eine Bonus-Action, wie immer, wenn es ist, einen Trank zu konsumieren. Okay, fünf Fragen. Ja. Eine Waffe aufzuheben ist eine Action? Ist eine Interaction. Okay. Ja. Mein Schild anzulegen kostet mich wie lange? 14 Minuten. Willst du ihn von Anfang an schwer im Schild ausgerüstet haben? Ich würde von Anfang an ein Schild ausgerüstet haben. Dann hast du von Anfang an ein Schild ausgerüstet. Ich glaube, PHB wäre eine Minute oder sowas. Lass mich lügen. Also eigentlich ist also eine Waffe, also bei mir ist es eigentlich immer eine Waffe fallen lassen und was anderes nehmen, ist für mich eine Interaction. Und eine Waffe wegstecken und was anderes nehmen, ist für mich eine Action. Das macht nicht so viel Sinn, aber in meiner kleinen Welt macht das irgendwo Sinn. Aber wie gesagt, wenn du von Anfang an mit Schwert und Schild starten möchtest, sag mir das jetzt, dann wissen wir Bescheid. Und das einzig Auffällige ist, auf den nummerierten Mobiliar sind die Nummern. Ja, es ist auch einfach nur einfache Holzkisten und Fässer, an denen mit Kreide einfach nur diese Zahlen von 1 bis 4 herangekritzelt wurden. Verschlossen. Das weißt du nicht. That you don't know. Dann. Eben Mass Healing Word gestrichen. Ach so, genau. Zauber hattet ihr jetzt eine Woche, euch zu preparen. Ihr habt die dabei, die ihr dabei habt. Ja. An alle unsere Divine Caster. Und der Rest ist ja eh versorgt. Dann möchte ich an dieser Stelle den heutigen Abend offiziell eröffnen und einen der entscheidenden Rolls einfordern. Nämlich Würfelt Initiative. Justus, lass uns verbünden. Sitzen in derselben Scheiße gegen diese drei. Und bester Wurf. Wir fangen einmal bei Shem an. Holy fuck. Wir kommen zu Nika. Natural Was? One. Wir kommen zu 14. Lucien. Wir kommen zu Fimla. 19. Hey. Und wir kommen zu Talia. 12. Hey. Nice. Nicht schlecht, du bist sonst immer. Das ist gut für meine Verhältnisse. Zwischen 3 und 7. Sehr gut. Sehr gut. Die Taverne, in der wir uns befinden, ihr merkt, dass eine seltsame Hintergrundmagie in ihr existiert. Und es scheint, als hätten selbst in dieser kleinen Nebendimension, die in den Köpfen eurer Verfolger existiert, die merkwürdigen gestalterischen Kräfte der chaotischen Magie des Limbus, Gerisse und Gewinge. Gewisse? Leise. Gewisse Auswirkungen. Und eine leichte Grundmagie liegt im Hintergrund. Und wir werden alle sehen, was es damit auf sich hat. Fimla. Mit einer 19 wirst du als erstes platziert und hast dein Movement von, ich glaube, 80 Fuß. Genau. Verdoppelt, um irgendwo hinzukommen. Ich springe von dem Tisch auf, an dem wir uns vielleicht gerade befinden. Schmeiße mein Bier durch die Gegend. Und stürme aus der Taverne hinaus zur 3 hinter. Okay. Am besten zwischen. Na, da komme ich nicht dazwischen. Ja, passt. Ja. Super. Okay. Shem! Jo! Wo bin ich? Du startest auch hier. Ich habe 60 Fuß Movement. Und versuche hinter das Fass zu kommen. Mhm. Obwohl, warte. Oh nee, ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich versuche dorthin zu kommen. Hier hin? Ja. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Entweder bin ich gleich tot oder. Ja. Bist du. 5, 6. 6 mal 5 sind 30. Ab hier 30 Fuß. Würde ich nicht schaffen. Würdest du nicht schaffen. Okay. Zu der Kiste, die bei dir ist, direkt, würde ich das dahin schaffen? Diese Wall. Ja. Let me take a look. Ach, ich muss durch die Tür, ne? 30. Ne. Ja, fuck it, dann hier hin. Hier hinter. We're doing it live, sagst du? Mhm. Kurze Frage noch. Nur Bewegung oder können wir auch schon eine Action nutzen? Nein, nur eine Bewegung. Dann habe ich nichts gesagt. Du, ist eine Action, die Türen zu öffnen, oder ist es eine Interaction? Das ist eine Interaction. Okay. Ist gucken, ob es dabei bleibt, aber es ist eine Interaction. My movement? Yeah, boy! In dem Raum mit dem Tisch und den Bänken da vorne. Ist dem einen Raum mit dem Tisch und den Bänken, meinst du? Ja. Klein direkt vor dir. Ja. Ist das ein griechischer Buchstabe oder eine Zahl? Das ist ein griechischer Buchstabe, das ist ein das Alpha. Und das ist eine 2. Ich stelle mich auf den Tisch mit dem Alpha, wenn ich da hinkomme. Das werden wir sobald herausfinden. Du hast ein gedoppeltes Movement von 60 Fuß, nehme ich mal ganz stark an. Der müsste es schaffen. Das kommt. Wenn Cem da hingekommen ist, dann auch. Yeah. Auf den Tisch, meinst du? Auf den Tisch. Yeah, boy. Okay. Bereit. Für die Dramatik, in welche Richtung möchtest du ausgerichtet sein? In Richtung Doppeltür. Ja. Okay, das bringt uns zu Talia. Oh, die krosse Krabbe. Ja, das ist natürlich behindert jetzt so. All die schönen Spots sind schon weg. Uff, ich gebe dir einen Vorschlag. In den Kamin hinein. Da brennt übrigens ein angenehmes Feuerchen. In den Kamin hinein. Ich hab schon. Nee, das Ding ist, ich hab. Unterbleiben. So, ist das ein massiver Kamin? Ist er schon ordentlich? Er ist schon gut ordentlich. Er ist gut ordentlich? Er ist gut ordentlich. Ja. Er ist auch gut stabil gebaut? Er ist ein stabiler Kamin, definitiv. Okay. Ich stelle mich neben den Kamin. Hier? Auf die Seite. Die? Okay. Und damit bleibt als letztes Nika. Ich stelle mich hinter den Schrank. Hier. Da. Okay. Achso, ambivalente Regel, die ich jetzt reinbringe, weil ich sie vorhin vergessen habe. Ihr müsst 30 Fuß von einem anderen Charakter entfernt sein. Okay, dann... Ist die davon, oder? Nee, nicht, wenn sie sich hier hinstellt. Ah, ja. Dann stelle ich mich zwischen Regal und Fass. Zwischen Regalo, Il Regalo und Fass. Das heißt Geschenk, nur mal so. Il Regalo? Mhm. Okay. Das wäre dann hier. Nee, da dahinter. Ja, da so. Hier. Total Wurst, ja. Sind das 30 Fuß? Das sind 30 Fuß. Ja. Okay, ganz so weit. Ja, sonst stell mich doch dahin. Also zwischen Regal und Fass, nicht zwischen Schrank und Fass. Ganz kurz etwas nachgucken. Okidoki. Dann gebe ich euch jetzt einmal kurz 30 Sekunden, dass jeder von euch sich das einmal kurz angucken kann, ein bisschen planen kann, damit jeder von euch sofort Bescheid weiß, wenn seine Stunde geschlagen ist. Die Kisten zu öffnen wäre eine Action. Die Kisten zu öffnen wäre eine Action. Hast du schon mal gesagt, ich weiß. Also es wäre praktisch aufmachen und reingucken und das, was drin ist, rausnehmen. Also es ist nicht, du musst rausnehmen, Action vorbei, reingreifen, Action vorbei, sondern es ist alles eine sehr fluide Bewegung. Wundervoll. Ja. Let's go. Gut. Fimla. I take the Kiste. Yes. And I open it. Okay. Da drin findest du 2 Tränke. Einer ist ein kleiner Glasflakon, der immer wieder shiftet. Mal ist es eine goldene Flüssigkeit und mal wird es dann macht ein kleines Blubbergeräusch und wird zu so einer dunklen, schwarzen, gabbeligen Flüssigkeit. Außerdem ein kleiner rötlicher Flakon, aus dem so leichte kleine Blubberbläschen aufsteigen. Mhm. Und auf beiden ist Bootlegs Siegel drauf. Okay. Das war meine Action. Mhm. Ich benutze das restliche Movement, das ich noch habe. Dein volles? Ja. kann ich hinter dieser Stallung covern? Ja, du könntest hier rüber, darüber kriechen, wie über so einen Domstand und dich dahinter knien, ja? Okay. Möchtest du das tun? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte hinter diese Balustrade Deckung nehmen. Diese Wand? Diese Wand, die da steht. Also für hier. Mich sieht es aus wie eine Wand, ja. Das Ding, okay. Ja. Wir nennen es ab jetzt die Balustrade. Es ist die keine Balustrade, aber wir nennen es einfach die Balustrade. Ich will mich altes schon da lustig machen, warum du Cover so ist mit alten Fernkampfwaffen. Da habe ich vergessen, dass du jetzt auch noch diesen scheiß Boden hast. Aber der hat doch keine Pfeile. Die kennst du nicht, die Balustrade? Da waren Pfeile bei, oder nicht? Gut, ja. Und ja, das wäre das gewesen Alter. Für mich. Okay. Shem. Ich öffne die Truhe. Okay. Noch greift keiner an. Auch du findest zwei Tränke da drin. Einer, der ein sprudelndes, sehr, sehr kohlensäurehaltiges Getränk da drin zu haben scheint. Aber manchmal macht es auch dieses blubblub und dann wird es so ein ganz langsames, Gelee-artiges Zeug, das so an den Wänden davon herunterläuft. Und noch ein kleiner, sprudeliger, roter, wärmeausstrahlender, vermutlich heilender Trank. Auch beide mit dem Siegel Bootlegs versehen. Trinken wir eine Bonus-Action, ne? Yeah, boy. Oh ja, ist ja gerade nicht da. Gut, ich gehe mit meiner Movement hier hin, hinter den Tisch und heide mich. Soll ich einen Stealth-Wurf machen? Ich bitte darum. Das sind 24. Mhm. Ja, der wartet, dass du mein Shadowblade beschwörst. Noch nicht. Alrighty. Damit bist du dran, Lucien. Ich würde gerne. Ist es das Alpha? Was man das ist das Alpha, genau. Es ist ein Trank. Wie gesagt, es ist ein großer, großer, schöner Trank. Sprudelig und angerichtet darum. Ein paar Beeren, ein bisschen Tapas, sowas. Scheint so das zentrale Zeug in dem ganzen Ding zu sein. Tapas auch Calamares? Auch, in der Tat. Datteln, Speckmann? Nein. Die sind haram. Was denn? Darf ich ihn wegnehmen? Weil ich bin hin. Ganz doof. Ja. Sipp den Scheiß, würde ich sagen. Okay, du sippst den Scheiß. Du spürst einen Rausch von Energie, der dich durchwühst. Und es macht blub und du tauchst hier auf. I did not want to do that. Ich stehe einfach nur hinter diese Kamine. Da ist auch ein Alpha drauf. Nee, okay. Das ist ein Gamma. Oh, ja. Das war deine Bonus-Action. Ich laufe rüber zu Talir auf 10 Fuß Reichweite. Mhm. Just for future reference, weil wir hier sehr, sehr jetzt regelkonform sein werden. Ja. Es kostet auch 5 Fuß von dem Tisch runterzukommen. Alles klar. Möchte ich an dieser Stelle nur einmal hinzufügen. Das heißt praktisch, du kommst trotzdem hin. So, ich aber kann ich als Action auch einfach den Trank trinken, der vor mir liegt? Ja. Und dann mache ich das. Okay. Du musst mich nicht schon. Ich will dich nicht. Und du tauchst dort auf. Okay. Ja, es gibt einen Gott. Es ist übrigens immer noch, also es ist eine große Karaffe. Sprich, du hast den Trank nicht ganz ausgetrunken, es ist immer noch was drin. Okay. Oh, es ist der, ich verpiss mich Trank. Sehe ich neben mir einen kleinen grünen Goblin? Oder ist es? Ich meine, sagen wir es so, theoretisch ist er in deinem Sichtfeld, aber ich würde als Benefit of the Doubt tatsächlich sagen, dass Shem unter den Tisch geklettert ist. Ja. Und deshalb siehst du ihn tatsächlich nicht. Ich habe sowieso keine Action zum Angreifen mehr. Aber du hörst jetzt ein Rumm und über dir rieselt der Staub, als ein Paladin gerüstet in die feinste Rüstung des altvorderen Ordens jetzt über dir auf einem Tisch steht. Oh Gott, jetzt muss ich an so ein schreckliches. Das hat ja, nie, das funktioniert nie im Film. Bleib da stehen. Okay. Das muss mal tun. Okay. Das bringt uns zu Talir. Meine Freunde, es war eine gute Zeit mit euch. Motherfucker. Ich caste Meld into Stone und verpiss mich in die Kamine. Ich wusste es. Ist das Stein? Ist der auch stabil? Willst du einmal kurz den Zauber verlesen? Hast du ihn gerade auf Tasche? Ich werd den Anfang von dem Zauber verlesen, den wichtigen Teil. Allerdings, damit ihr mich gleich nicht mit so Einzelheiten fickt, werde ich nicht den ganzen Zauber verlesen. Wir lesen ihn einfach auf unserem Spellbuch. Spell Reading Intensifies. Das WLAN wird belastet, Achtung. Oh, bin ich im Flugmodus? You better be. Ja, du Dreckige, du weißt es nicht. Naja, jeder von euch kann halt die Zauber nachlesen, also ich meine. Also das Ding ist, Benefit of the Doubt, ich sehe nicht, was er tut, er ist nur weg. Ja. So wie ich auch. Also, You step into a stone object, a surface large enough to fully contain your body, melding yourself and all the equipment you carry with the stone for the duration. Using your movement, you step into the stone at a point you can touch. Nothing of your presence remains visible or otherwise detectable by non-magical senses. Okay. Mhm. Möchtest du den Rest auch lesen? Ich weiß den Rest ungefähr. Aber ist cool. Okay. Dann kaste ich Sanctuary auf mich als Bonus Action. Bastard. Okay. Next Level. Okay. Ich dachte, Finn ist gar nicht hier heute. Damit sind wir bei Nika. Ich greife auch in das Fass. Du greifst in das Fass? Ich greife in das Fass. Okay, du findest ein kleines. Du findest ein. Das ist ein so rausgegangen. Es ist eine Falle! You're killing me! Du findest einen kleinen Glasball, in dem du einen Logikkern siehst, der leicht um sich herum rotiert und ein leichtes Ticken von sich gibt. Und du identifizierst dies als eine Logikgranate. Geil. Was kann die nochmal? Logikgranate kannst du werfen, 15 Fuß. Und in einem 15 Fuß Radius um das Ding herum werden alle magischen Effekte gecancelt, die diesen Bereich betreffen. Wenn du musst allerdings unter Level 2 wird automatisch gecancelt und darüber muss dagegen angewürfelt werden, wie beim Counterspell-Zauber. Mhm. Okay. Stecke ich mir ein. Gut. Action. War das? Und dann würde ich gerne zu der Kiste da vorne laufen. Welche? Die? Ja. Okay. So weit, wie ich komme. Mhm. Lalalala. Gut. Kann ich die noch so vor mich schieben irgendwie? Nee. Das wäre eine Action. Okay. Dann duck ich mich. Nee. Fimla! Ah, der Boy. Was macht Fimla? Flimla. Flims. Okay, ich gehe durch die Doppeltür. Du versuchst durch die Doppeltür zu gehen. Als du den ersten Knauf ergreifst, hörst du eine Stimme. Ey, nimm deine scheiß Hand von meiner Nase! Und ein Holzauge öffnet sich und die Tür mustert dich. Wer bist du und was willst du und warum packst du mir an die Nase? Du warst damals im Archipel, du warst allein. Fimla, ich will da rein. Mach auf! Gib mir einen Intimidation-Check. Oh oh, wir leben eine Tür. Nein! Da sind wir wieder. Du kannst über die Scharniere lecken, du Pisser! Und die Tür weigert sich zu öffnen. Gut, ja, dann benutze ich den Rest meines Movements, wenn ich noch welches habe und ich haue die Tür. Du hast noch ungefähr, lass mich ein little Looksie taken. Nee, lass mich da stehen. Lass mich da stehen. Okay. Fuck. Das bringt uns. Ja, that's it. Full Chef. Wundervoll. Ja. Da ist einer auf dem Tisch über mir. Das ist die Wahrheit, die du sprichst. Hallo. Kommt die erste. Also, nicht hallo, weil ich dich sehe. Nein! Nein, ich sehe dich nicht. Könnt ihr aufhören, mich zum Lachen zu bringen? Das ist sehr destruktiv hier. Ach, weißt du was? Who cares? Ich benutze Rostscherbe mal wieder. Okay. Und hau ihm Rostscherbe um die Ohren. Okay, also du kommst. Ja. Und es würde ich als Sneak Attack mal werten. Das würde ich in der Tat als Sneak Attack werden. Fuck you. Das ist eine. Du 15. hast Advantage, weil er dich nicht sieht. Classic Sneak Attack. Das wiederum ist eine 25. Das trifft. Ja. Okay, du merkst ein Brennen, das der Herald des Tetanus ist, als dich eine rostige Schwertklinge in den Oberschenkel trifft. Och, du hast so ein Schwein. How much? Das sind 8, 9, 10, 15 Piercing. Okay. Und dann würde ich gerne meine Bonus-Action benutzen, um zu trinken. Von dem Tisch. Okay, joink. Und es macht Zump. Und du tauchst, wo ist deine Miniatur? Hier. Hier auf. Oh shit. Dann würde ich mein Movement gerne benutzen. Mhm, also um hier hinzugehen, also 5 Fuß Movement hast du schon gebraucht. Und durch die Tür. Die Tür? Mhm. Okay. Du legst dich zur Tür, greifst an den Knauf. Ey! Oh, Alter, mach auf, bitte! Gib mir einen Persuasion-Check. oh Gott. Dann nehmen wir doch mal einen anderen Würfel. Oh shit, 9! Du Du kannst mal ganz tief ins Wurzelauge blicken, du kleiner Bastard. Ja, shit. Und die Tür bleibt verschlossen. Wie viel Muschen habe ich noch? Das waren 25, also 30 hast du benutzt. Oh, das waren 25 Fuß, krass. Okay, cool. Hey, Nika. Hi. Hey, you guys. das bringt uns zu Lucien. Ich sipp. Weißt du, als wir meiner Bonus-Action. Alle dagegen waren, Joink. Typen zu befreien, aber ich war der Einzige, der und mit meiner Action sipp ich nochmal. Joink. Ja. Yeah. So. Bin wieder am Anfang. Und dann gehe ich hinten zu der Kiste, wo was Leckeres drin liegt. Okay. Dann möchtest du da so stehen? Oder möchtest du hast noch genug Movement, dass du dich halt hier hinstellen kannst? Ganz in die Ecke. Soweit ich komme, in die Ecke von Pimla weg. Wobei ich sehe Pimla nicht, also eher so hinter die Kiste. Das reicht mir. Okay. Das bringt uns zu Talia. Ich. Stoned as fuck. Ich caste Aid auf mich. Mhm. Und. Nein. Lass mich in Ruhe. Und dann beschwöre ich eine. Obwohl ich kann Spells auf mich selbst casten. Spiritual Weapon ist theoretisch kein Spell, den ich auf mich selbst caste. Das ist in der Tat die Wahrheit. Deshalb mache ich nichts weiter. Okay. Ich dachte. Das bringt uns zu Nika. Hi Nika. Ich caste Darkness auf mich. Okay, was ist der Hub? Der Hub? Guck ich gerade nach. Was ist der Whoop? What is the Whoop? Der Whoop? Der Whoop? Ich glaube 15 Radius würde ich auch sagen. Ich glaube auch. Let me see. Let me see. 60 feet range, aber 15 foot Radius. Also, okay. 15 yes. Foot Radius. 15 foot. Gut, da ist Shem gerade dann noch nicht drin. Sehr gut. Also nicht für mich, aber gleich. Ich laufe ein Stück. So, dass wie ist das denn? Haftet das an einem Gegenstand an und ich dann trägst du es mit selbst. Dir? Oder du kannst es einfach auf dich selber und dann trägst du es mit dir rum? Exakt. Okay. Also auf den Gegenstand, den du trägst, musst du es, glaube ich, machen. Ja, oder, ist ja same. Aber der, passt die Darkness auf deinen Nasenpiercing. Exakt, genau. Auf Nikas Nasenring. Hat Nika einen Nasenring? Ja, ne, vielleicht jetzt. Nice. Ja. Sure. Ja. Wenn du möchtest, trägst sie auch ein Septo. Nice. Die Figuren sind schon bestellt, schade. Das bastel ich dir gerne. Okay, ja. Okay, und dann. Das war meine Action. Was hast du gemacht? Ach ja, ich habe Darkness gecastet. Ja. Brauchst du den scheiß Radius noch oder kann ich. Nein, du kannst ihn wegtun! Danke. Ich laufe allerdings zu Shem in seine Reichweite. Es wird dunkel um dich. Hey, Nika. Hey! Aus der Dunkelheit hörst du ein. Hey! Und weil ich. Einfach weil ich kann, Action Surge ich und hau dich. Okay. Mhm. Ja, du siehst nichts, das heißt mit Advantage. Mhm. Weil ich sehe. In der Tat. Dank Gabon Atem. Das ist einmal eine 22. Das sollte treffen, wenn das ich mich recht entsinne. Das ist eine 20. Außer das zweite ist eine. Das war nicht so gut. Das ist eine 15. Shield. Okay. Du hörst nur das Schwingen der Gläfe durch die Nacht, errichtest die Schildwand um dich kann und du hörst so ein Klirr. Dang it. Klirr. Als zwei Schläge abprallen. Und dann bewege ich mich wieder zurück. Kann er mich attacken auf Opportunity, ja. Weil er mich... Ja, allerdings mit Disadvantage. Nein, kann ich nicht an meine Reaction benutzen, um zu schielen. Jawohl. Geil, fair, dann gehe ich wieder zurück. Gut. Das ist, was passiert. Das bringt uns zu... Carbonate, war der gottverdammte Teufel in diesem Boot. Einer Leer-Action. Ich möchte bitte von euch allen ein Strength-Saving-Throw kriegen, als ein Beben durch den ganzen Raum geht. Und ihr merkt, wie alles langsam beginnt, gen Boden gepresst zu werden. Ihr alle merkt unfassbares Gewicht auf euren Schultern. Und einer nach dem anderen müsst ihr für den Moment in die Knie gehen. Leute, die Heavy Armor tragen, machen diesen Save bitte mit Disadvantage. Ich habe eh schon eine 1, also... Ich auch, draußen. Du draußen nicht, tatsächlich. Ich bin in dem Kamin. Kannst du in dem Kamin prone gehen? Nein. Dann ignorierst du das für den Moment. Also, wir fangen einmal bei dir an. Okay, damit ist Shem prone. Prost! 1. Damit ist Nika prone. 16. Damit ist Lucien, wo auch immer er sich befinden mag, prone. Ihr merkt, wie dieser atmosphärische Druck stärker wird und ihr für den Moment halbes Movement habt, weil es difficult terrain ist, weil ihr euch dieser enormen Gravitation entgegensetzen müsst. Furchtbar. Das bin ich zu Finder. Frage, wenn ich jetzt mit dieser Tür schon wieder spreche, einen weiteren Intimidation-Check mache, ist das eine Action oder ist das eine... Nein, das wäre keine Action. Okay, wenn ich sie eintreten wollen würde, ist es eine Action. Das wäre eine Action. Hätte ich dann noch genug... könnte ich mich dann noch zu Lucien bewegen, meine zweite Aufkommen. Attacke benutzen quasi? Mhm. Lucien wäre... du kommst auf 40 Fuß an ihn ran. 40 Fuß reichen dir. Aber, drin ist aber du würdest da drin den Safe machen müssen. Es kann sein, dass du prone fällst und da drin ist, wie er schon sagte, difficult terrain. Das heißt, du würdest es nicht an Lucien heranschaffen. Danke. Ich mach diese scheiß Tür auf! Gut, gib mir einen Attack-Roll. Intimidation. Ich versuche es erst mit Sprechen. Okay, das macht natürlich Sinn. Gib mir einen Intimidation-Check. Eine 21. Okay. Als die Tür durch ihr holziges Astauge sieht, wie du deine Muskeln anschwellen lässt und bereit machst aufzutreten, hörst du ein und einer der Flügel geht nach innen auf und du könntest durchtreten, solltest du das wollen. Das wolle ich. Okay. Dann gib mir bitte einen Strength Saving Throw, als du jetzt da reintrittst und die Atmosphäre auf dich herabdrückt. Bitte lass ihn im Stich. Bitte. 26. Du läufst. Es fällt dir schwer, aber du schaffst es, dem Druck zu widerstehen. Allerdings, wie gesagt, halbes Movement. Das heißt, statt deiner üblichen 45, du hast 5 verbraucht, um reinzukommen, hast du jetzt noch 40. Das heißt, du hast noch 20. Du kommst deshalb nur. Ich hab üblicherweise 40. Also genau. Habe ich jetzt noch 5. Dann weniger. 35. Genau. Die Hälfte. Jo. Ja, geil. Das ist alles Quatsch. Ich dachte, ich komme an ihn ran. Dann komme ich nicht an ihn ran. Das ist in der Tat die Wahrheit. Das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön. dann möchte ich an den Tisch gerne. Wenn du mir das noch zusprichst. Ja. Und den Trank oder was auch immer benutzen. Okay, das ist sup. Und es macht Joink und du landest hier. Nice. Guti! Das bringt uns zu Shem. Okay. Ich stehe auf. Okay, halbes Movement und halbes Movement. Also du hast jetzt noch theoretisch 15 Fuß bzw. 7. Weil atmosphärischer Druck. Difficult terrain. Ja. Du bist so ein Arsch, ne? Mhm. Ich frag die Tür nochmal. Ey, mach auf, bitte! Gib mir einen Perception-Check. Nein, sie bleibt geschlossen. Sie würdigt dich nicht mal mehr eines Kommentares. Okay. Das Auge schließt sich langsam. Dann benutze ich meine Bonus-Action, komme ich zu dem Tisch? Hier? Ja. Du hast 7 Fuß Movement. Wenn ich die Bonus-Action benutze. Und zu dashen, meinst du? Ja. Dann ja. Dann mache ich das. Okay. Das sind einmal gerade 20 Fuß. Zack. Und dann benutze ich meine Bonus-Action, um mich unter dem Tisch zu verstecken. Okay. Hast du deine Bonus-Action nicht gerade? Nein. Und zu der Schuss. Achso, dann benutze ich meine Action, um mich zu verstecken. Okay. Mir auch recht. Ich will allerdings sagen, dass Fimler dich im Auge hat. Das heißt, ich weiß, außer aber... Nee. Fimler dich im Auge hat. Ja, aber dann ist es für ihn trotzdem schwieriger, mich zu treffen, wenn ich unter dem Tisch bin. Also... Ja. Würde ich jetzt schätzen. Ja, doch, I guess. Ja. Es ist eine 19, mit der ich mich da verstecke. Okay. Fimler, du siehst Shem, wie er unter den Tisch krabbelt. Ich pack dich darauf oder weil er mich darunter gesehen hat, ja. Nur Nika hat mich nicht gesehen, das ist mir wichtig. I didn't? Well, I don't know. Also, du bist im ziemlich klaren Sichtfeld von allen gerade. Also, auch Talia hat dich gesehen, so. Nee, der hat mich nicht gesehen. Du siehst nichts, was abgeht? Also ich könnte Perception mit Disadvantage, okay. Ich glaube für Geräusche, aber ich weiß nicht, was. Okay, Talia macht sein Ding. Ich bin auch gar nicht interessiert. Er sieht da. Guti, das bringt uns zu Lucien. Ich stehe auf. Ich mir und ich nutze meine Action, um zu looten. Das ist nur tatsächlich okay. Nur auf Gehör. Du kannst nichts sehen draus. Oh, okay, ja, hab ich auch. Du findest eine kleine Konservendose da drin. Und darauf steht Bootlegs inspirierendes Döschen. Oh. Döschen. Das ist, wenn du schlafen gehen willst. Dann habe ich jetzt noch 15 Fuß übrig. Damit komme ich nicht weit, aber ich komme immerhin ein bisschen weit. Wo willst du hin? Richtung Tisch. Ein weiteres Mal. Talia! Und ich nutze meine Bonus-Action, um das Döschen zu konsumieren. Das Döschen, okay. Du bekommst 1d10 Inspiration, als du das Döschen aufmachst und dir ein kleines blechernes Ständchen entgegenschwellt. La la la, kauf bei Bootleg! Und ja, du kriegst 1d10 Inspiration. Und du bist vor allem inspiriert, bei Bootleg zu kaufen, aber du glaubst, diese generelle Energie, die dich gerade erfüllt, kann auch für andere Sachen genutzt werden. Ja, aber wo ist Bootleg? Who knows? Nutz mal einen D10 für einen Perception-Check für Bootleg. Ja, das bringt uns zu Talia. Ich caste Death Ward auf mich selbst. Okay. Was denn? Das ist ein harter Kampf. Ich brauche meine Preparation. Das bringt uns zu Nika. Und dieser Kampf wird ewig dauern, wenn es so weitergeht. Ich stehe auf. Yes. Halbes Movement. Mhm. Ich bin ja noch in der Darkness drin, ne? Jetzt. Dann würde ich gerne, ich komme nicht ganz zum Tisch, also kann ich auf den Tisch drauf, oder? Mit deinem Movement? Nein, kommst du gerade an den Tisch ran. Okay, dann würde ich gerade an den Tisch rangehen. Damit bin ich in der Dunkelheit. Mhm. That you are. Und meine Action dafür halten, bis ich jemanden in meiner Reichweite sehe, um ihn zweimal zu schlagen. Also Shem ist in deiner Reichweite, der ist unter dem Tisch. Aber den sehe ich ja gerade nicht unterm Tisch, oder? Doch, du hast gesehen, wie er unter den Tisch gekrochen aber ist. Aber kann ich ihn unter den Tisch einfach angreifen? Du hast eine Glefe, so du kannst ihn pieken. Ja, dann also pieke ich ihn. Er hat plus 2 für sein AC, weil er so semi in Cover ist und das ein bisschen alles scheiße ist. Aber sonst kannst dann, du ihn versuchen dann zu pieken. Dann halte ich die Action, bis er rauskommt oder jemand den Trank trinkt, um dorthin zu gelangen. Oder noch irgendwas? Möchtest du noch vielleicht 5 andere Trigger benutzen? Ja. Also du haust den ersten, der tränkig auftaucht oder Shem, wenn er sich bewegt und in deiner Reichweite ist. Genau. Alrighty. Ich würde sonst auch noch einen Schritt weiter weg vom... Obwohl, nee, ich bleib da stehen. Okay. Damit bebt es ein weiteres Mal. Ihr merkt, wie dieser enorme Druck auf euren Schultern nachlässt. Ich hätte gerne einen guten Würfel heute. Und ein lauter Knall durch den Raum geht und jede Tür jetzt aufschwingt. Außer die Tür, die offen steht, die jetzt wieder zuschwingt. Mhm. Und auch die schwingt wieder zu, nachdem sie offen stand. Nee, sie hat dich abgelehnt, ne? Okay. Zu. Nee, offen, zu. So. Ja, das war's auch damit. Damit sind wir wieder bei Finna. Kennen wir immer noch die Schwerkraft? Verlegen? Nein. Der ein weiteres Mal von seinem Trank trinkt. Okay, das ist... Und es macht... Joink. Und, ich möchte hinter die Theke oder was das ist. Die hinter Kiste diese Kiste, vorne? Ja. Okay. Ich weise dich allerdings darauf hin, die wurde schon gelootet. Ach, die wurde schon gelootet. Ja. Dann nutze ich mein Movement, um wieder rauszugehen. Okay, die Tür steht jetzt offen, ja, du kannst dein Movement benutzen und wieder raus. Ich bin sehr verwirrt einfach. Wo sind denn alle? Ja. Es dauert noch einen Moment. Bis kommst gerade raus. Ja, das war's. Wolltest du uns nicht alle kaputt machen? Ich erinnere mich an die Autofahrt. Ja, warte mal. Soll ich aufmachen? Nein, ich hab... Also Shem, du bist da. Yes. Aber apropos aufmachen. Diese Apfelsaft okay. Ist besser verschlossen. Als ich sag dir. Also es ist wieder dunkel, wo ich bin? Ja, es ist duster. Duster, wie beim Schuster. Okay. Ich weiß nicht, welche Schuster du kennst. 5 Psychic Damage. Oh, lol. Dann... Ich weiß ja, dass sie da ist, aber ich kann nichts sehen, ne? Das ist in der Tat fucking richtig. Fucking hell, du Miststück, du. Was hast du dir verkniffen? Miststück, so das harmloseste, was rausgekommen ist. Ich glaube, es fängt mit N an und hört mit... Also... What? Dann What? Benutze ich meine Bonus-Action, um zu dodgen. Um in einen Dodge-Modus zu gehen, sozusagen. Kannst du das als Rogue? Das ist kein Monk. Nee, stimmt, ich bin kein Monk. Ich Monk. Okay. Dann Staffel 2, meine Freunde. ich entschuldige mich vor allen. Dann renne ich einfach raus Richtung zu mir sozusagen. Also du rennst zu dir in deine Richtung. Ja. Okay. 30 Fuß erstmal? Oder? 30 Fuß, ja. Und, oder dashst du? Aber ich benutze meine Bonus-Action, um zu disengagen. Ach nee, ja, ich bin irgendwie in... Geht das? Nee. Ich frage mich, wenn er unter dem Tisch war eigentlich und auf der anderen Seite vom Tisch rauskrabbelt, ist er dann überhaupt in ihrer Range? Ja, das ist halt so. Also er ist hier unter dem Tisch und ja. ist in 10-Foot Range. Das heißt, wenn er sich aus dem Tisch rausbewegt, bewegt er sich aus ihrer Reichweite raus. Das heißt, er hat eine Attack of Opportunity. Ja, dann benutze ich meine Bonus-Action, um zu disengagen. Okay, und bewegt sich 30 Fuß in die Richtung, also hier. Das zu dem Tisch, einfach generell Richtung Tisch, das ist schon richtig. Joink. Okay, und jetzt hätte ich noch 30 Fuß. Nee, du hast deine Bonus-Action benutzt. Ich habe aber noch eine Action, um zu dashen, wenn ich will, oder? Das ist in der Tat richtig. Siehst du? Siehst du? Ja, okay, sorry. Meine Güte. Wir rennen einfach nur rum, wir hauen uns alle gar nicht. Ich bin der Einzige, der rumrennen darf. Preparation ist wichtig. Da ich nicht weiß, wo er ist gerade, er ist irgendwo draußen. Es ist wieder hell geworden übrigens, voll angenehm. Hat er sich nochmal gestoßen an irgendwas? Ja. Cool. Ja, benutze ich meine Action. Um zu dashen? Yes, sir. Okay. Und zwar, wenn möglich, hier irgendwie hin. Ne? Also willst du, also wenn du über den Tisch kletterst, dann wären 5 Movement rauf. 5 Movement kann ich runter. Auch so vorbei? Genau, das wären 5 Movement. Und dann hätten wir nochmal... 30? Ah, ich würde nicht hinkommen. Ne? Kommst bis da ungefähr. Dann würde ich gerne nicht... Oh, motherfucker. Ja. Weißt du was? Ich gehe wieder. Ich gehe wieder zurück. Warte mal, er hat da getrunken und ist. Wo ist der denn hin? Wieso merke ich mir sowas nicht? Weißt du was? Ah, doch, er ist hier auf dem Dach. Ach, who cares, ey? Trinke ich doch mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Joink. Ja. Habe ich noch Movement? Nee, ne? Du hättest eine Action, um zu dashen. Nee, ich habe meine Bonus-Action benutzt, um zu disengagen. Also habe ich meine Action benutzt, um das zu trinken. Oder ist das eine Interaction? Nee, das ist eine Action, du hast recht. Richtig. Also stehe ich jetzt auf dem Tisch wie ein Idiot. That you do. Wobei, sagen wir so, du hast hier gestanden, als du getrunken hast. Das heißt, du würdest theoretisch wieder dastehen. Viel besser. Das reicht. Das ist viel besser. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich sage nur, dass es wahr ist. Ah, oh, Mist. Ja, okay, komm. Hey, Fimmler. Okay, das bringt uns zu Lucien. Der hier steht. Nutze meine Aktion, um Aura der Vitalität zu casten. Okay, that you do. Und nutze meine Bonusaktion, um mir 2d6 Hitpoints zurückzugeben. Mhm. Das sind 8. Mhm. Und dann bewege ich mich an dem Tisch vorbei, aber bleibe noch an dem Tisch stehen. Dass ich quasi an der Ecke stehe zwischen der kurzen und der langen Bank, genau. Und das war's. Talia! Bin zufrieden soweit. Das, noch nicht, das Spotlight ist noch nicht richtig für mich, auf die Bühne zu treten. Nika. Hey Shem! Ja? Hast du Bock, Talia auf die Fresse zu geben? Ich kann dich nicht sehen. Und ihn auch nicht. Habe ich eigentlich gesehen, dass er da drin ist? Weil ich stand ja da vorne irgendwie. Ja, aber dieses Regal war zwischen uns. Naja, also ich stand ja schon... Da. Also sagen wir so, der Blickkontakt bestand schon. Weiß, dass Talir irgendwie in diese Wand getreten ist. Ich glaube, ich weiß es auch. Und ich würde auch sagen, dass Shem das auch mit Er ist in der Wand, er krabbelt in den Zwischenwänden rum. Die sind an den Wänden. Ich hau dich nicht, wir hauen Talir. Wenn er fertig ist, gehen wir auseinander. Ich würde mich total freuen, wenn du Fimmler ein bisschen hauen würdest, weil Talir bekommt er jetzt aus der... Wir können irgendwie Steinmetzarbeiten an der Wand machen, aber es würde ihn nur kitzeln. Aber ich habe da etwas. Und du kannst es nicht sehen. Nee, ja, hey, super. Erinnerst du dich an diese Granate? Mhm. Diese Logicam-Granate? Mhm. Ja, dann wirf sie doch. Erst wenn du ja sagst. Okay, ja, Waffenstillstand, wenn du sie wirfst. Oha, Himmler? Ich werfe die Granate. Okay, du musst, wie gesagt, in 15 Fuß Reichweite sein. Ja, dann laufe ich da erst hin. Okay. Aber ich würde gerne so nah wie es geht am Tisch bleiben. Am Tisch bleiben, okay. Mhm. Fünf Fuß. Und mich trifft sie nicht, aber dann, oder? Die Granate? Du kannst sie 15 Fuß werfen und der Kreis ist 15 Fuß, das heißt, du wärst gerade draußen. Gut. Also so ist es gedacht. Gut. Okay. Wo möchtest du hin? Hier hin? Ja. Okay, das ist kein Problem. Jetzt lass mich einmal kurz ausmessen. So. Okay. Okay. Also, welche Effekte sind derzeit auf dir? Death Ward, Aid und Melantistor. Okay, was ist das Low-Leveligste? Das Low-Leveligste ist Aid. Okay, Level? Level 2. Okay. Du wirfst die Granate. Sie zerklirrt an dem Stein. Und für einen Moment steht einfach nur ein leuchtender Ball in der Luft. Und dann siehst du, wie daraus Zahlen hervordringen und Kreise bilden, wie ein Ring um den Saturn herum. Zahlen, Zahlen, Zahlen, weiter. Und ein Vortex aus Zahlen passiert. Du merkst, wie Aid hast du gesagt. Aid verschwindet. Der nächsthöchste Zauber. Melon to Stones, Level 3. Level 3. Dann hätte ich bitte einen... Warte. Bitte funktioniert. Aber Leon, hättest du das nicht vorher nachgucken können? Nein, hat er nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm. Natürlich hätte ich Liebes das Publikum, machen können. Liebes Publikum, da es heute keinen Finn-Infax gibt, kann ich auch gleich nochmal so ein paar Durchsagen machen. So, also ich hab's. Okay, was ist deine Spellcasting-Ability? Von welchem? Achso, also Eldritch Knight oder Warlock? Intelligence ist Eldritch Knight, ja. Ne? Genau. Ja. Dann hätte ich bitte einen Intelligence-Check von dir, einen Straighten. Was macht denn jemand, dass der keinen Spell passt? Das ist eine 19. Der benutzt die... Dazu komme ich später. Warte, was? Ja. No, 19. Außerdem weiß ich, dass ihr alles Spells casten könnt. Das ist eine 19. Ja. Okay, der zweite Zauber, Melt into Stone. Verschwindet, als du forcevoll aus der Wand gestoßen wirst. Was war der dritte Zauber? Death Ward. Level? 4. Okay, und einen weiteren Intelligence-Check. Natural 20! Okay, oh. Zoop! Du merkst, wie ein absoluter Surge der Logik dir die Magie entreißt. Du aus dem Stein gerissen wirst und die Effekte. Und die. die Effekte, die auf dir liegen, für den Moment stoppen. Kann das den ganzen Tag machen. Und es ist dunkel vor dir. Sehr, sehr dunkel. Du erkennst Nikas tintige Schwärze, die um dich herum wabert. War das eine Action? Das war in der Tat eine Action. Schade. Ja, eine gute Sängerin. Smooth Operator. War's das? Ja, mehr kann ich ja nicht machen. Ich habe ja nur eine Action, ne? Ja, das ist in der Tat richtig. Ja, an dieser Stelle hört ihr in der Ferne ein Oh! Oh, oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Was hören Sie? Es geht hoch! Und ihr hört ein Und etwas scheint sich zu nähern. Oh. Ja, damit ist Fimla dran. Schön, dass du mich dabei so anguckst. Fimla zieht seinen Top of the Pops ist nichts passiert. Seinen Herausforderer zeigt auf Shem und benutzt dessen. Achso, du gehst durch. Ach ja, die Tür ist offen. Die Tür ist ja. Offen. Ja. Benutzt dessen Bonus Action oder nee, was auch immer. Du castest den Spell. Ist ich caste Compelled Duel auf dich. Das ist eine Bonus Action Compelled Duel. Dann ist es eine Bonus Action. Bitte Danke. Sehr. Was kriegst du für einen Saving Throw? Ich krieg einen Wisdom Save gegen 15. Ja, den ich nicht schaffe. Ja, bitte sehr. Sie sind compelled. Nein! Hat sogar die Tür umgebracht. Die Tür ich ist hab nicht völlig vergessen, was du den hast. Hey, ich würde gerne auf die Fresse hauen. Du fühlst den Need for Speed in dir. Ich bin enttäuscht. Vor Fimler treten und ihm ordentlich eine reinzimmern. Und dann halte ich meine Action und warte darauf, dass Shem an mich herantritt. Okay, ich müsste mir diesen Spell einmal durchlesen. Also ja, ich kann ja auch einmal kurz gucken, dass ich Bescheid weiß. Compelled Duel. Ja, please do. You attempt to compel a creature into a duel. One creature, wisdom saving throw. On a failed save, the creature is drawn to you compelled by your divine demand. For the duration, it has disadvantage on attacks roll against creatures other than you and must make a wisdom saving throw each time it attempts to move to a space that is more than 30 feet away from you. Cool beats. Kein Problem. Okay. Da war's da. Coolio. Okay, das war das. Du hältst deine Action, wenn Shem in deiner Nahkampfreichweite sein sollte. Das bringt uns zu Lucia. Ich nutze meine Bonus-Action. Ich bin nach Film da dran. Oh, ja. Das bringt uns zu Shem. Ja, ich benutze meine Bonus-Action, um Shadowblade zu casten. Mhm. Casten. Da ist mein Kühlschrank. Und dann benutze ich meine Action, um... Darf ich einmal den Messstab haben? Bitte. ich benutze meine... Darf ich mal Messstab? Ich benutze ja meine Action, weil... Also, sorry, Bro, ich weiß nicht, ob es zu sehr Metagaming ist. Rede mit uns. Wenn du dich jetzt wegsteppen möchtest... Ich trinke. Okay, du versuchst dich aus der Reichweite von ihm rauszubewegen, aktiv. Das ja heißt, das wäre... Wisdom Saving Throw. Ja. Ja. Ey, machst du das nochmal? Das ist eine 25.000. Das ist deine... 16. Ha! Der DC ist? 15. Okay, das ist Nummer Delta. Die bringt uns zu... Sup! Ja! Und für diese Runde ist dein Movement nicht restricted. Von dem Zauber. Weil du den Saving Throw geschafft hast. Das heißt, du kannst dich jetzt außerhalb seiner 30 Fuß bewegen. Also auch weiterhin. Super. Ja. Gängeschehen. Dann würde ich gerne... Ich würde gerne zu der Säule gehen, wenn ich das schaffe, da hinzukommen. Jene oder diese? Jene erste. Jene. Das hat noch keiner Damage genommen, ne? 10, nee. Doch, Lucia am Anfang, aber der ist auch... Du würdest bis zu der Kante von dem Ding kommen. Bis hier kommst du. Ach, nö. Dann würde ich gerne eher so Richtung Fass. Obwohl, ich bin noch in der Dunkelheit von Dingsy, ja, ne? Ja. Aber dann gehe ich einfach noch vom Tisch runter. Und damit ich in der, so, dass ich in der Dunkelheit bleibe. So ganz vorsichtig, so, wo ist die Tischkante? Let me take a look, see. Easy. Cool. Jetzt sind wir bei Lucien. Schön. Das ist cool. Das passiert viel auf zerebraler Ebene. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich nutze meine nicht, dass ich dich angreifen muss. Bonus-Action, um mich um 2d6 zu heilen. Yes, sir. Das sind 10. Und... Oh Gott, der kann sich auch noch heilen die ganze Zeit. Ja. Yep. Wie lange gilt Aura of Vitality? Eine Minute. Okay. In 10 Runden. Ja. 2d6 pro Runde. Machst du Striche? Wie ich lange? Mach Striche, ja. Immer am Ende meiner Runde. Genau. Das ist jetzt die zweite. Genau. Kommt gleich ein zweiter Strich. Ja, ja, ja, ja. ich kann nicht... Was sagen in seiner Runde? Klar. Ich war gefrotzt, ne? Ich hätte mich niemals verbündet. Ist nicht gesagt. Lucia, wenn du Nika klatscht, hebe ich die Dunkelheit auf! Kann er selber. Aber er ist in einem anderen Raum. Habe ich das irgendwie mit einem Ohr mitbekommen, dass sich die anderen beiden verbündet haben? Also ich würde sagen, ja. So, es ist hellhörig, wir sitzen alle an den Tischen, wir machen es unnötig kompliziert. Ich muss ehrlich sagen, es fällt mir schwer, diese Tag-Team-Action einzugehen. So. Luchador, weil ich dachte, dass hier wäre einer gegen einen. So. Ja, noch haben wir uns ja... Aber noch wenn ihr... Nein, du bist sowieso raus. Du stirbst. Du stirbst qualvoll. So. Okay, also ich benutze auf jeden Fall mein komplettes Movement in Richtung der Action, der Dunkelheit. In wie bitte? Das wird gleich 30 Fuß? Ja, genau. Okay, Tür ist offen. Du kommst bis... Ein Mann hat viele Möglichkeiten. Zack. In Dunkelheit zu beenden. Bis hier. Und ich benutze einen Second-Level-Spell-Slot. Jawohl. Für ein Command auf Nika und Shem. Musst du sie sehen können? Die müssen mich nur hören können. Okay. Und sage... Hundeplatz! Ich hätte gerne Wisdom-Saves von euch beiden. Wisdom-Saves. Nicht geschafft. Wahrscheinlich. Das ist eine 15. Nicht geschafft, beide. Okay. Einmal kurz erläutern, was das macht. In eurer nächsten Runde dürft ihr eure Action nur dafür benutzen, euch auf den Boden zu legen und dann ist euer Zug vorbei. Wir sind damit, ja, schadenfreudig. Luciens Worte hallen durch den Raum, damit sind wir bei Talir. Du wurdest gerade forceful aus der Wand expelled und einer deiner Zauberer wurde von Ketten purer Logik auseinandergerissen. Entschuldige, ich weiß, ich bin Arsch, ich habe gerade den Spell. You speak a one-word command to a creature you can see within range. Oh, sorry. Dann passiert das nicht. Ja, aber dann kannst du was anderes machen, weil wenn du den Zauber richtig gelesen hättest, hättest du es gemacht. Yes. Und ich habe auch noch nachgefragt. Sorry. Ich vertraue dir zu viel. Ich war mir zu sicher. Weil ich war mir nicht sicher. Nee, eben, ich eigentlich auch. Alles cool. Weiter geht's. Ich hätte auch gedacht, dass man nicht einen hören muss. Macht ja auch Sinn eigentlich, aber hey. Gut. Ergibt eigentlich Sinn. Glück gehabt. Und dann würde ich... kann ich leider nicht mehr viel machen. Ich... Dasche in die Dunkelheit. Okay. Ich dasche in die Dunkelheit. 30 Fuß. zwischen Shem und Nika, wenn ich das schaffe. Auf den Tisch oder hier so hin? Weil ich sehe sie ja nicht, also an die Kante vom Tisch zu Nika. Um diese ganzen, ich sehe sie ja nicht, so ihr kennt Nika so, ihr wisst, dass sie im Zentrum dieser Dunkelheit ist. Also das gibt euch immer so einen Rahmen der Orientierung, weil ich keinen Bock habe, euch direkt, jetzt jedes Mal würfeln zu lassen, wenn ihr in die Dunkelheit läuft. Ja. Dann, ich gehe direkt auf Nika zu. In der Dunkelheit. Direkt auf Nika zu, dein volles Moment. Yes. Ihr Boy, okay, 5 Fuß, 30, okay, kommst an sie ran. Und das Boss. Du tauchst in die tintige Dunkelheit und siehst trotzdem natürlich über dir den Stern des St. Caliban, der dich auch durch diese Dunkelheit führt. Ja, so, so macht es irgendwann, so macht es dunk. Und als du an Nikas Rüstung anhaust und eine der. Oh, kriegt der Schaden davon? Vielen Zacken sich in dein Nasenbein bohrt. Nein. Schade. Nasenloch. Nein, nein, nein, Nasenbein. Das ist schon richtig. Also jetzt hat er noch eins. So, das meine ich damit. Talia. Ich stelle innerhalb von 30 Fuß von mir. Let's find out. Let's find out. Ja. Radiance of the Dawn. Holy moly, Mann. Okay, einmal bitte. Aber. Read it. Aber ich nehme Lucien raus. Lucien hätte eh am wenigsten Glück vor allem. Ja, but still. Aber. Mir fällt. Oh, jetzt muss ich da mal nachgucken. Ist auf jeden Fall 30 Fuß um mich rum. Gibt Constitution Saving Throws gegen 2d10 plus mein Cleric Level plus jegliche magische Dunkelheit wird aufgehoben. Dann bitte saved den Throw, wie es so schön heißt. Hab ich nicht geschafft. Ah, nicht gut. Aber ich benutze meine Reaction, um zu. Was für ein Saving Throw war das? Ist das ein Dex-Save? Und Evasion Pump passiert auch. Ach ja, das ist ja Dex-Save. Fuck. Ja, das und Evasion Pump passiert auch automatisch. Ja, muss keine was, Reaction was für ein Save war das bitte? Constitution. Das ist das Ding. Lies deine Klasse richtig, ist das. Hm. Ach. Das ist eine 19. Mhm, ist geschafft. Du hattest eine. Aber ansonsten, ja. 5 oder 6 oder so, ja. Okay. Gut, das, 7 hatte ich, ja. Okay, das heißt, du hast es nicht geschafft, du hast es geschafft. Und ja, dann würfel doch bitte einmal. Das heißt, meine Darkness ist jetzt noch da oder nicht? Die Darkness ist weg. Die ist dispelled in jedem Fall. Mhm. Ja, ist nicht mehr so schlimm. 16. Mhm. Radiant Damage. Also 8 für mich. Oder? 8 für diejenige, die es... 8 ja. Für diejenige, die es geschafft hat. Okay, du kriegst 8, Shem kriegt 16 Radiant Damage. Als die Supernova wieder mal durch die Dunkelheit greift, Lichtspeere sich in euch bohren und einfach nur enorme magische flammende Hitze eure Nasenhaare und Haupthaar versenkt. Eure Haut knusprig braun gebraten wird und von euch abperlt im Angesicht von Talias magischer Radiance. Frustration habe ich gehalten mit einer 16. Sehr gut. Nika, hast du irgendwelche Spells am Laufen gerade? Nur Darkness. Dann ist das weg, aber ansonsten bist du erstmal fein. Das bringt uns zu Talia, außer du möchtest dich noch weiter bewegen. Ich bin gerade noch so ein bisschen in Nikas Reichweite, ne? Ja, sie müsste noch einen Step nach vorne machen, dann kann sie dich punchen. Ich kann jetzt aber schon punchen, ich habe 10. Ah ja, stimmt, ja, du bist noch in ihrer Reichweite. Okay, dann bewege ich mich an dem Kamin vorbei, möglichst weit nach hinten. In die Richtung? 30 Fuß raus, ja. Okay. Das heißt, ich darf ihn angreifen? That you can. Aber ich benutze Warding Flare, das heißt, du wirfst jetzt mit Disadvantage. Okay. Das sind 12. Da sind 3 Türen, die du nehmen kannst, um nach Hause zu gehen. Eigentlich nur 2. Das bringt uns zu Nika. Oh, ich bin schon dran. Cool. Dann cast ich Blur auf mich selbst. Wuhu! Motherfuckers. Und und dann hau ich Lucien zweimal. Okay. Mit Advantage. Yeah. Mit Advantage. Warum mit Advantage? Weil ich geblurrt bin. Nein. Ich glaub, das heißt nur, dass du gedisadvantaged wirst. Yes. Uhu. Ja, okay. Das ist trotzdem eine 23. Trifft. Das ist eine 15. Trifft nicht. Mal hin. Meh. Das sind 8 Damage. Schritt näher an den Kamin. Besser also als nichts. Das Regal meine ich so, dass ich hier, genau. Und dann geh ich weg. Not about to get out of that, so you can work my ass. Du hast dich 5 Fuß bewegt. Ja. Jetzt hast du noch 25. Wieso habe ich mich 5 Fuß bewegt? Um auf Lucien zuzusteppen. Ich stand doch direkt neben ihm. Ach ja, dann hast du dich nicht 5 Fuß bewegt. Ich habe meine Concentration gedroppt, mit Aura der Vitalität. Okay. Ich hätte Warcaster nehmen sollen mit 8. Ja. There's always level 10. Ich würde mich gerne auf den Tisch zu bewegen. Gerne This one? Yes. Achso, das Blättchen ist übrigens ab, aber es ist immer ja, noch das, die Korove drauf. Nee, jetzt schmeiß es nicht runter, ich raste aus. Dankeschön. Ja, please tell me. Ich würde gerne zu dem Tisch hingehen, allerdings noch nicht, dass Luciens Reichweite das raus. Hat ja auch 10 Fuß, nicht? Nee, hab ich gerade nicht. Hast du nicht? Nein, ich hab noch Schwert und Schild. Ist so. Aber ich hab mich direkt an dich ranbewegt eben. Also. Ja, und? Das heißt, ich kann dich, könnte dich jetzt direkt hauen, weil du dich aus 5 Fuß Reichweite entfernst. Ach so, ja. Ich überlege gerade, ob ich das tue oder nicht. Ich glaube nämlich, ich würde mich dann hinter Lucien bewegen. So. Cool. Das Trinken ist eine Action, ne? Bonus-Action oder Action? Dann nehme ich gerne die Bonus-Action und trinke. Nimmst du einen Sip? Sagst ich nehme du. Einen Sip. Du nimmst einen Sip und es macht... Tschüss! Joink! Und du tauchst da wieder auf. Das war Nika! Damit kommen wir zu einer, wie ich sie nenne, Aktion de l'air. Aktion de l'air. Ihr hört ein... Na super. Ein enormes Krachen, als ein undefinierter, gewarpter Eisenklumpen, der an manchen Stellen noch am Glühen ist, an manchen Stellen geschwärzt ist und an manchen Stellen halb geschmolzen ist, durch das Dach der Taverne kracht, hier einschlägt und detoniert. Allerdings niemand von euch in Reichweite ist. Dieser Bereich allerdings einfach nur in Klatsch. Flammen steht, brennt, verkokelt ist. Und ja, und ihr hört von draußen ein... Entschuldigung! Würdest du sagen, dass da jetzt unter dem Holzboden der Steinboden freigelegt ist, der unter der Taverne? In der Tat würde ich das nicht. Das bringt uns zu Fimler. Fimler geht in die Taverne, bewegt sich Richtung zweiter Tür, die ja immer noch offen steht, ja. Ja. Mit seinem vollen Movement von 40. Sekunde. Das sind einmal 5. Motherfucker. Dann kommst du bis hier. Und ruft Talia, ich habe eine Kleinigkeit gelernt! Schau mal! Und ich caste Sacred Flame auf dich. Oh, ja. Was kriegst du für einen Saving Throw? Ein Dex Save. Ah, okay, cool. Bist du ein Schwein? Was ist denn los bei dir? Alter, weiß ich nicht. 11, aber Evasion... 11 habe ich wahrscheinlich nicht geschafft. 11 hast du nicht geschafft. Aber ich habe Evasion, das heißt, ich kriege eh nur die Hälfte. Ja. Okay. Gut, aber trotzdem. 7. Also... 4. 3. 3. Bist du wieder abgerundet? Ja. Ne, wenn es Schaden, den ihr bekommt... Achso, aber jetzt seid ihr diejenigen, dann wird es abgerundet. Au. Heiß. Heiß. Ja, unter dir entsteht eine kleine leuchtend blutrote Flamme, die an dir hoch sinkt. Aua, und es tut sehr weh. Oh, die Farbe hat auch für mich. Das war's bei dir? Das war's bei mir. Nichts Bonusiges? Ich rage. Allerdings, warte, ich warne dich vor, es compelled Dual Concentration. Mhm. Eigentlich ja, aber der castet ja über stimmt, das Schwert. Stimmt, das hatte ich letztes Mal gesagt. Ja, dann rage du. Gerne, das war's. Nice. Du bist dran. Du bist allerdings wieder Compelled Duel gilt immer noch. Das heißt, wenn du dich aus seiner Reichweite bewegen musst, müsstest du wieder würfeln. Hm. Saufi-Sauf. Saufi-Sauf. 18. Okay. Joink! Bist du stolz auf mich? Ich bin stolz auf dich. Hi! Bitte nicht hauen. Nein, wir sind doch eine okay. Verbund. Ein Verbund. Ich eins Verbündnis. Trinke den Sprudeltrank, der mal langsam und mal schnell ist. Okay. Gib mir einen D20. Ich hatte eigentlich gehofft, wir könnten das Ganze jetzt beenden. Mhm. Aber... 16. Okay, du hast Haste auf dich selber gecastet. Als du den Trank trinkst und du merkst, wie das sprudelnde Getränk in dir Dingsbums nimmt, Wirkung zeigt und du dich schneller fühlst, leichter fühlst. Ja, wie ist es so schön? Dein Movement ist gedoppelt, dein AC ist plus 2, du kannst eine zusätzliche Bonus-Action, die im Zauber beschrieben wird, dazu tun zu deinen Aktionen und du hast Advantage auf Dexterity Saving Throws, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Voll geil, ich guck's mir gleich selber an. Jetzt bitte. Dann würde ich mein Movement gerne noch benutzen. Aha. Komme ich hinter die Balustrade? Ist die Tür offen? Die Tür ist tatsächlich geschlossen, weil es die Tür die offen war, als alle Türen ihren Modus geändert haben. Ich gehe trotzdem also, erstmal zu. Genau, plus 2 auf den AC, Advantage auf Deck Saves und Additional Action on each of its turns. Du kannst die Action nur benutzen, um zu dashen, disengagen, hiden oder ein Objekt zu benutzen. Cool. Ich vertraue dir. Allerdings, sobald der Zauber zu Ende ist, kannst du dich eine Runde lang nicht bewegen oder Actions nehmen, weil du zu lethargisch wirst. Ich habe ja jetzt noch das war meine Action. Okay, das habe ich, heißt, ich habe nur noch Movement. Ja. Wäre es eine Interaction mit der Tür zu reden? Ja, das ist ein Gespräch. Ja, okay. Mach auf! Allerdings musst du vor der Tür stehen, um das zu machen. Ja, gehe ich hin. Okay, ja, das sind... Ich schätze mal 25 Fuß. Nee, nicht so viel. 15, das 20 Fuß. Okay. Mach auf! Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte! Gib mir einen Persuasion-Check. 12. Tür bleibt verschlossen. Motherfucker! Dann benutze ich den Rest meines Movements, um hinten zu der äußersten... Nee, warte... Er. Ich gehe zur Kommode. Das war's. Cool. Wie lange hält Compelled Duel eigentlich? Das kann dir der Barbar sagen. Eine Minute wahrscheinlich. Ich denke mal auch, dass es eine Minute ist. Lucian. Irgendwann werde ich das failen. Okay. Game is on. Dann nutze ich meine Action, um Bless zu casten auf Talia und mich. Bist du in Reichweite? Ja, bist du. Okay. Hashtag Bless, sag ich da nur. Hashtag Bless. Okay. Und 1d4, nicht vergessen. So. Sag mal, Linus. Hast du noch Apfelsaft? Dann. Oh. Warte, du kannst meins haben. Ich komm eh nicht zum Trinken. Ach doch, ich komm zum Trinken. Okay, was geht? Ich hab Apfelsaft in einer Sekunde. Ja. Ist, den kurz von meinem Apfel, ist alles schon gelootet worden. Sehr leckere Kisten. Lass mich kurz nachgucken. Ja, es wurde alles gelootet. Ja. Ja. Ich bewege mich auf 10 Fuß Reichweite an Fimla ran, lasse mein Schwert und mein Schild fallen und ziehe meine Hinnebade. Okay, kling, simp. Danke für den Apfelsaft. Ficken Sie sich. Okay. Du kannst dich noch mit uns verbünden, Fimla. Das war's. Sehr gut. Feiglinge verbünden sich. Talia. Ich guck Fimla an und ich sag, Fimla. Die letzte Legion war immer ein Ort von Ehre. Und ich hatte gehofft, dass wenn es jemals dazu kommen, wir Mann gegen Mann gegeneinander sterben. Diese beiden haben sich ehrenlos verbündet und Lucien und mich gezwungen, unsere Ehre zu beschmutzen, indem wir uns selbst verbünden. Hilf uns, ihren Kopf zu nehmen. Und ich werde friedlich im Kampf gegen euch beide fallen. Friedlich im Kampf gegen euch beide. Ja, wird sich wehren. Das ist eine sehr ambivalente Aussage. Meine Seele wird friedlich sein. Du kannst antworten. Ich habe einen Pakt geschworen, der Folgendes besagt. Es ist eine alte Sprache, aber ich versuche sie möglichst für dich zu übersetzen. Nein. Okay. Okay. Ich guck Fimla an und ich sage. Das tut mir weh, Fimla. Cast, ich command auf ihn und erkunde Platz. Ja, gib mir den Wisdom. Obwohl, nein, warte. Intimidation. Mir ist gerade aufgefallen, dass das. Obwohl, doch, er muss sein. Ja, Hundeplatz. Gib mir Wisdom Sam. Ist es Wisdom? Ja, ist Wisdom, ne? Es ist Wisdom. Leon, solltest du das nicht mittlerweile wissen? I know! Natural 20. Es ist eine 10. Okay, du erinnerst Fimla demnächst daran, was er zu tun hat. Ja. Moment mal, wer hat vorhin Hundeplatz verkackt? Lucien. Aber das war, weil ich die Regeln verkackt habe. Weil wir also es gab keinen Hundeplatz, genau, ne? Hundeplatz. Okay, gut. Ich dachte schon, ich hätte einen Fehler gemacht. Nein. Aber das kommt ja nicht vor. Und dann bewege ich mich näher an die beiden ran, so 20 Fuß. Du bewegst dich 20 Fuß oder möchtest 20 Fuß von ihnen entfernt sein? Am besten bin ich noch 20 Fuß von ihnen entfernt. Aber okay. Ich glaube, auf der Distanz ist es ungefähr dasselbe. 20 Fuß, du hast 30 Fuß Movement, du kommst bis hier, das heißt, du müsstest bis hier, also da, auf den Tisch müsstest du. Mhm. Und dann benutze ich meine Bonus-Action, um eine Sacred Weapon zu casten. Okay. Und greife damit Fimla an. Okay. Mach sie kaputt, Fimla! Ist die Tür noch auf? Die Tür war auf, ja. Die Tür war offen, dann ist sie noch offen. Das sind 27. Das sollte treffen. Gerade. Und es sind... Ich will jetzt, ich muss noch einmal nachgucken, sorry. Aber dein Spellcasting Modifier kommt drauf. Kommt drauf? Ja. Dann sind es 8 Force Damage. Okay. Nika! Obwohl? Nein. Weil es gestiegen ist durch Proficiency. Deshalb sind es 9 Force Damage. Nein, obwohl, nein, das ist mein Spellcasting Modifier nur. Deshalb sind es 8 Force Damage. Nika! Ich gehe zur Tür, streiche über den Knopf und sage, lass mich bitte durch. Soll ich auch einen Persuasion-Check machen? Bitte mit Advantage. Ah. Das ist eine 1 und eine 4, also eine 10. Okay. Nein, ist nichts. Du hörst sanftes Brummen. Mach das doch mal. Und ich streichel nochmal. Diesmal wäre es entweder eine Action oder eine Bonus-Action. Ja, ich nehme die Bonus-Action und streichel und streichel. Please du, nochmal mit Advantage. Das ist eine 24. Na gut. Und eine Tür schwingt auf. Herzlichen Dank und dann gehe ich raus. Okay, du bist vom Tisch runtergesteppt, ne? Ja. Okay, das waren 15 Fuß. Und jetzt bist du durch die Tür gegangen. Mhm, ich nehme meine Action auch noch zum Laufen hinter die Balustrade. Also dashen. Yes. Okay. Die Balustrade, welche keine ist. Ja, was ist es denn? Ich habe keine Ahnung. Eine Barrikade eher als eine Balustrade dann tatsächlich. Ja, doch so. Ihr hört jetzt. Ja, fick mich, ist true. Ihr hört Schreie. Laute Schreie. Sie klungen ungefähr so. Und ihr hört das Geflatter von Vögeln, als überall um euch herum Fensterscheiben bersten und ein Schwarm Kuhlhafener Schreimöwen den Raum füllen, über euch umherflattern. Und den gesamten Raum mit Aktivität und Flügelgeflatter und einfach enormen Geschrei füllen. Ich möchte jedem von euch, der derzeit einen Concentration-Zauber aufrechterhält, bitte einen Concentration-Check mit Disadvantage würfeln lassen. Sind sie nur im Raum? Sie sind nur im Raum. Ha! Ja, so, in dem Raum. In dem Raum. Ich habe beiden Räumen. Aber nicht draußen. Sorry, es sind zwei Räume, die sind in der Tür und der Wand getrennt. Es ist wichtig. Sie sind da drin ja, okay. Und sie sind da drin. Nein! Ja gut. Wisst ihr, was ich mich mal fragen würde, diese Dinger? Was für eine Bogensgeschichte erzählen die sich eigentlich, während wir gegeneinander kämpfen? So? Außerdem vergisst du die Streitwürfen. 12 geschafft. Der Meteorit ja. Oder was auch immer. Du bist nicht beeindruckt. Hast du irgendwas Concentration-mäßiges ich am Laufen? Ich hatte Bless, aber hab mit 10 gewürfelt. Okay. Du hast nichts Concentration-mäßiges am Laufen und denke mir, ich kann gut. Also, ja, gut. Ja, die Möwen sind weiterhin einfach da, machen Lärm. Sprich, am Ende jeder eurer Runden wiederholt ihr, solange die Möwen da sind, diesen Concentration-Savings. Mhm. Das war die Reaction, das bringt uns zu Fimsen. Fimsen an der Lure. Er setzt sich. Ach ja, er setzt sich. Ja. Okay. Ja. Das bringt uns, nein, das bringt uns zu Shellboy. Kriege ich mit meinem, komme ich mit meinem doppelten Move, doppelten, flöte die hier hin. Okay, 60, 30, also 30, 30, 90. Passiert, dann wären es mit 25 hier und dann, ja, du kommst genau tatsächlich hier hin. Dann benutze ich meine Bonus-Action, um zu heilen. Ich möchte allerdings einen Acrobatics-Check von dir, wie gut du und elegant du es schaffst, darüber zu sliden. Cool. Natural 20. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Und dann heile ich. Mhm. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass Nika dich einfach ziemlich genau sieht. I know. Okay. Ach ja, es juckt euch ja nicht, stimmt. Ihr seid ja, noch nicht. Ihr seid ja unter einer Decke. Noch nicht. Noch. Noch. Das sind 27. Okay. Das bringt uns zu Lucien. Ich nehme mich mal runter, ja. Fimmel hat aber nichts zu tun. Ja, obwohl, solange sie nicht ja das, doch, das kann ich bemerken. Das ist cool. Werde ich ihn vielleicht verbannen nächste Runde. Warum habe ich die ganze Zeit gewartet, dass du einen von uns banishst? Und ich werde ihn zwingen, ehrenhaft gegen uns beide zu kämpfen. Ja. Aber für jetzt, warum die Chance verhauen? So. Das wäre so gut, wenn du stattdessen Lucien banishst. Du greifst Fimmel an? Ja. Er ist prone, also habe ich. 16 ist sein AC. Wollen wir ihn hinlegen? Können wir machen. Das, oh, das erste trifft und das zweite trifft auch, ja. Das ist eine 17. Okay. Zweiter gegen Fimler treffen beide. Bin nach Lucy nicht drin. Hm? Nach Lucy nicht drin. Ja. Das sind insgesamt einmal 24 Slashing Damage. Ficken sie sich. Okay, reduziert auf 12. Ja, ja. Und ist Compelled You in Concentration drin? Immer noch nicht. Ist die Tür hier vorne offen? Welche? Die sind linke, gerade die alle offen. Führt? Im Moment sind alle offen. Ah, okay. Dann würde ich mich auf die Tür zu bewegen mit meinem vollen Movement. Das ist, wenn du schon mal da bist. Ergo, ich kriege auch ihm eine Attack of Opportunity hinterhergeben. Wenn ich, wenn mir das gestattet ja, wird, ja. Allerdings mit Disadvantage durch Pronicity. Durch Pronicity. Muss ich gar nicht verschwenden. 15. Bleib bei 15. Kling. Rüstung. Lucien! Oh, schon wieder. Nee, dann Talir. Fuck. Okay. Das... Ich... Sorry, warte, oh, ich kretsche hier rein. Die Attack of Opportunity löst damit auch das Compelled Duel auf, weil ich jemand anders angegriffen habe als ihn. Ja, das stimmt. Da-dum. Und Lucian auch nicht. Fimmel aus dem Weg rauen oder Fimmel aus dem Weg räumen oder Hölle für die beiden? Hölle für die beiden. Ich laufe voll Movement, du hast gesagt, das ist ein Fenster. Das heißt, ich kann den Hof draußen. Da sind keine Fenster. Auf der Seite sind Fenster. Okay. Ich benutze mein volles Movement, um zu der Tür zu kommen. Diese ich, Tür? Ja, sodass ich nach draußen gucken kann. Then let me take a look, see. Oder wenn ich nicht ganz an die Tür rauskomme, auf jeden Fall so, dass du rausgucken gehe. Kannst. Ja. Okay. Okay. Nimm ich sie. Und dann kannst du es dann machen, wenn ich das sehe. Du siehst aber tatsächlich niemanden raus aus dem Hof. Sehen die kann ich? Nee. Ja, okay, dann wär's ein bisschen Meta, das zu machen. Danach ist übrigens Nicker wieder dran. Tja. Na gut, okay, wenn das so ist, dann würde ich mich zu Fimmler begeben und Banishment auf den Kasten. Okay. Fick dich! Lucian, hattest du einen Concentration-Spell am Laufen? Ja. Denn du hast deine Runde beendet. Durch das Geschrei der Möwen möchte ich bitte noch einen Concentration-Check mit Disadvantage machen. Yes. Hab ich gehalten. Das ist genauso okay. Risiko für mich. Wenn ich das verkacke, so, dann bin ich auch gefickt. Okay, du bewegst dich nicht hierhin, sondern... Sondern ich bewege mich komplett zu Fimmler. Ja, nee, du bist ja hier hingelaufen und hast dann gesehen, dass du Nika nicht siehst. Also das, du kannst ja nicht von einer Aktion, die du gemacht hast, darauf schließen, dass du... Weißt du, was ich meine? Ja, aber ansonsten hätte ich ja gar nicht... Also ich hätte ja auch gar nicht gewusst, dass Nika da ist. Okay. Oh, ja, ich kaste Banishment auf ihn. Okay, ich krieg einen Charisma-Saving-Throw von dir. Oha! Bin ich richtig gut drin. Mhm. Was ist der DC? 17. Okay. Wirf einen Natural 20. Scheiße. Digga, das kann immer vorkommen. Maybe I'm gonna get fucked, aber... Kann halt sein, dass er gleich wieder wütend vor dir steht. 13. Oh. Es macht Zump. Und Fimmler findet sich in einer anderen fernen Dimension wieder. Das war's für mich jetzt, ne? Nein, wenn die Concentration failed oder so, kannst du wieder. Und selbst wenn wir die einzigen beiden wären, die noch stehen würden, ich würde dich wiederholen, damit du mir auf den Arsch geben kannst. Das ist das Letzte, was du hörst, bevor sich der Wirbel um dich schließt und du in einer fernen Dimension landest. Du guckst dich um, überall um dich herum sind Wolken und fremde Gestalten auf Teppichen fliegen daran vorbei und sie reden rückwärts und haben Schreibmaschinen als Hüte. Ja, Concentration ist gehalten auf jeden Fall. Wir sind in Iserlohn. Okay. Das Letzte, was er hört ist, und Fimmler, du weißt selbst, du wirst zurückkommen, bevor wir die letzten beiden sind und du mir auf den Arsch gehen kannst. Damit sind wir bei Nika. Ich würde gerne. Ich lasse ihn noch bei den Kleinen im Raum. Er hat gerade gemacht. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, ich kam mir schon wieder eine schlimme Petze vor. Das ist cool. Also bist du, aber ist trotzdem cool. Sieht man mich von sowohl von dem großen Eingang als auch von dem kleinen Eingang nicht? Ja. Cool. Dann würde ich tatsächlich erstmal da bleiben. Gerade. Okay. Ja. Zauber, die du casten möchtest. Nö, gut. Ich hab Blur noch aktiv, von dem her. Damit Juhu. Kreisen die Möwen ein weiteres Mal. Und ich krieg von allen Leuten, die einen Concentration-Spell am Laufen haben, einen weiteren Concentration-Save. Das ist in dem Fall einmal Lucian. Mhm. Mit Disadvantage, mhm. Genau. Geschafft. Sehr gut. Und, ja. Draußen, die sind nur in der Taverne, ne? Talia. Magst du einmal kurz 2D20 oder 4D? Okay. Das soll er selber machen. Gerade eher nicht. Okay, aber das hat auch keine. Doch, es hat immediately Auswirkungen auf dich, weil wenn. Vielleicht kommst du wieder. So. Kurze Frage. Ja. Ich habe von da schon gesehen, dass da drin ganz viel Möwengescheiße vor sich geht. Oh ja, das schon, oh ja, ne? Schwer zu überhören. Gut, vor allem. Weil das ist der Grund, weshalb ich gerade nicht reingehe. Nee. Das ist, hier ist es auch voll. So, ihr hört die ganze Zeit, ich mache es jetzt nicht nochmal, weil ich die Podcast-Gemeinde nicht noch mehr gegen mich aufbringen muss. Nee, aber musst du zusammen was. Das ist basically, was da drin vor sich geht. Ich wollte nur nicht Metagame, deswegen frage ich nach. Ah, ich liebe meinen Job. Ja, so während wir warten. Ja, warten wir. Wie geht's euch so? Ganz gut, ich bin ein bisschen müde, außerdem muss ich aufs Klo. Ja, ich auch. Ja, Dito. Das liegt an diesem Apfelsaft. Ja, ist ja, ja, aber wir können auch beide Pausen machen. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Wir werden niemals Nierensteine bekommen. Toi, toi, toi. Von dem Kaffee, Apfelsaft? Apfelkerne höchstens. Ich hätte gerne einen weiteren Constitution Saving Throw hinsichtlich der Concentration von dir. Als eine Leer-Action passiert ist und die Möwen eine weitere Runde des Kreischens drehen. Also einfach nur gegen 10. Aber war das nicht direkt nach meinem. Genau, also nach meiner Runde. Jetzt, genau, jetzt sind sie wieder dran und. Ist geschafft. Okay, mit Disadvantage? Disadvantage, hallo. Ich habe keinen Disadvantage, weil ich Warcaster bin, aber wäre trotzdem geschafft. Ja, wäre trotzdem geschafft. Holy moly, da ist jemand. Jetzt, Electric Boogaloo ist so persönlich. Fimla, du bist incapacitated. Um dich herum schwebt es und eine freundliche Gestalt mit vier Armen reicht dir eine Schreibmaschine. Du möchtest danach greifen, aber deine Hände sind zu Gelee geworden und dann tropfst du langsam in das Getriebe rein und du merkst, wie deine innersten Gedanken nach außen gekehrt werden. Kann ich noch einen Sturz lassen? Ja. Du kannst auch das machen, was ich in der Wand gemacht habe. Cem! Achso, okay. Während hier geflüstert wird, habe ich nichts Wichtiges zu sagen, weil auch nämlich Cems Schal in dem Bilde meines Gesichtes hängt. Wieso sind die auf einmal so sauer? Hallo. Kommst näher als vorher. Das ist das schlechtes Zeichen für mich. Ich hab dem Publikum versprochen, dass ich deine Muskeln berühren werde. Okay, alles klar, cool. Bis du dich alles unwohl cool fühlst. Holy okay shit, wie Stein. Ja. Entschuldige. Wie Stein. Dann bleibe ich, wo ich bin und halte meine Action, bis jemand den anderes als Nika den Hinterhof betritt. Der kriegt Shadowblade in die Mauli. In die Mauli, sagst du? Shadow in die Mauli. Okay. Okay. Warte, und da muss ich aber kurz Mauli auch kurz verschwinden. Ja, geh, weil sonst passieren schlimme Dinge. Ich würde gerne den Hinterhof betreten. Ja. Okay. Oh nee, ich kann nicht, es tut mir so leid. Die Tür ist offen. Du brauchst ungefähr, du brauchst 20 Fuß, um da rauszutreten. Ja, das nächste, was ich machen würde, wäre von der Shadowblade getroffen werden. Deswegen. Ja. Embracing it. Vorher weiß ich nicht, wo Cem ist. Embracing the Shadowblade. Okay. Dann. Und da Cem nicht okay da ist, würde ich die Gelegenheit nutzen und zeigt gleich, wie okay. Ich habe eine Frage dazu. Ja. Die zählt. Deswegen geht raus. Ja. Und diese Shadowblade wird er gebrochen in dem Moment, wo er durch die Tür tritt. Ja. Kann ich ihn dabei noch sehen, während die Shadowblade tritt? Wegen, mit wegen. Warding Flare. Ja, würde ich tatsächlich sagen. Ich würde tatsächlich sagen, nein. Er tritt durch die Tür und steht jetzt auf der Treppe und da siehst du ihn nicht mehr. Wenn ich genauer drüber nachdenke. Ja, gut. Kann ich akzeptieren. I'm sorry. Also für ununterbrochene Streams schenkt uns bitte keine Getränke. Schenkt uns Katheter. Aber das ist jetzt der Kampf, den wir bei hier noch nicht haben konnten. Jetzt können wir uns einfach so, ja, jetzt können wir wild gehen. Das ist ein bisschen das Ding. Tut mir leid, ich schenke euch nie wieder drei Bierkisten. Du hast uns gar nichts geschenkt. Du hast uns wirklich geschenkt, an drei Bierkisten zu kommen höchstens. Nein, Apfelsaft. Nee, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr sie kriegt. Ansonsten, ja. Weiß nicht. Sven, haben wir Finn and Faxes? Ja, stimmt. Yes, we do. Yay! Wir sind so unprofessionell. Ja, Hammer, komm. Ich muss wirklich sagen, das war eigentlich, dieses Banishment war so auf dem letzten Ding von den Moves, die ich irgendwie geplant hatte für irgendwas. Ja. Aber ich hätte auch echt nicht gedacht, dass Leute anfangen, sich zu verbinden. Ich möchte nicht vorlesen. Ausgerechnet der. Was? Soll ich vorlesen? Kann ich machen. Oder soll ich? Okay. Machen wir jetzt Pause oder was? Nein. In Abwesenheit von Finnen, der sich gerade irgendwo in Litauen befindet, falls ihr unsere Instagram-Story gesehen habt. Atrocissus hat für den 14. Monat abonniert, nice, und schreibt... Ja, ich setze auf Lucien. Wir haben außerdem eine 5... Dein Geld ist umsonst. 5 Euros Spende bekommen. Hey! Nice! Von wem? Ja, ich weiß nicht, ob ich seinen richtigen Namen sagen darf. Dann tust du am besten nicht, dass wir die... Torbjörn... Törbjörn? Thjörsen? Thjörsen? Thjörsen? Ja, wenn du das bist, vielen Dank. Ansonsten vielen Dank an den, der es eigentlich ist. Soll ich würfeln? Please do. Oh no! Das sind zwei Einsen? Ja. Ah. Ja, Shadowblade plinkt durch dich durch. Anscheinend war die Magie nicht präsent genug. Es passiert den Besten. Es passiert den Besten. Es ist mir passiert. Ich habe zwei Einsen gewürfelt. Ich habe Fimla angefasst. Dadurch, dass du ihn attackiert hast, wirst du wieder visible. Yes. Und tauchst dort auf, wo du bist. Hi. Wie viel Restmovement habe ich noch? Du hast noch 10 Fuß. Schaffe ich es damit, auf 10 Fuß an Shem ranzukommen? Nein. An der Spiel. Okay. Motherfucker, du. Du Motherfucker. So viele Motherfucker heute hier. Motherfucker. Okay. Und eine Missgeburt. Und dann nutze ich meine Bonus-Action für einen Angriff gegen Shem. Yes. Onslaught. Das ist eine 29. Und dann... Warte, ich muss es rechnen. Ich hab... Werf, nee. Ich wollte gerade sagen, was? Ja. Ja? Ja. Das ist... Uncanny Dodge. Du kannst... Also ja, aber du kannst nur... denkst du gerade über einen Smite nach? Ja. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Okay, dann kannst du es Uncanny Dodge. Das sind einmal 12 Slashing Damage. Okay, und du bekommst 6, weil du deine Reaction zum Uncanny Dodge nimmst. Und dann nutze ich noch einmal... Nee, du hast deine Reaction benutzt, um deine gehaltene Action zu benutzen. Das ist eine Reaction. Ach ja, richtig, das vergesse ich immer. Ja. Also wie viel? 12? Ja. Und dann nehme ich noch 1d12 Psychic Damage, um mit meiner Hellebarde ein weiteres Mal zuzuschlagen. Und Lord! Das ist eine 4. Das trifft nicht, würde ich sagen. Die wird übrigens nicht reduziert. Nee, das ist der Schaden, den er kriegt. Aber ist das magischer Schaden, der meine Rüstung auflegt? Wie gesagt. Achso, der deine Rüstung. Nee, ist kein magischer Schaden. Es ist einfach nur in deinem Hirn. Okay, schade. Ist auch genau das Geräusch, das du hörst. Seine verfluchte Waffe. So mächtig für diese Welt. Das ist nur eine 19. Das trifft. Und du hast keine Reaction. Das trifft gerade. Oh. Das trifft gerade. Wie viel? 9. Warte, 25 plus 15 sind 40. Okay. Warte, ich muss kurz Concentration würfeln. Ja. Für Shadowblade. Schaffe ich. Okay, easy beats. Okay, Lucien tritt durch die Tür, weicht dem Shadowblade aus. Eigentlich weicht er ihm nicht aus, es fliegt einfach durch ihn durch, weil für einen Moment die Magie nicht mehr sie ist. Und tritt auf die Kiste, schlägt einmal nach dir und du denkst, er hat nicht die weitere Energie, um das nochmal zu tun, als er das Gesicht verzerrt, Schmerz erfüllt, für ein weiteres Mal mit der Hellebarde zuschlägt. Du siehst krank aus. Sehe ich Nika? Was summst du? Sagen wir so, wenn du dich nach ihr umguckst, ja, aber in deinem Movement... Ich würde mich umgucken. Die beiden sind ja rausgelaufen. Oder, das wäre ein Perception... Also ich meine, wenn du jetzt einen Perception-Check machst, easy, okay. Aber du bist raus, hast du Dings und bist auf Champ zugerannt. Dann mache ich einen Perception-Check. Das wäre ein Action... Also ich will dir sagen, so, du siehst im Moment nicht. Ich darf es nicht machen. Das ist alles, was ich wissen muss. Cool. Sorry. Ja, dann bleibe ich da stehen. Okay. Also wie gesagt, Anfang deiner nächsten Runde, wenn du halt deiner Umgebung gewahr wirst, easy beat, siehst du sie, aber für den Moment hast du sie noch nicht wahrgenommen. Das ist alles, was ich sagen wollte. Sorry. Das bringt uns zu Talir. Es hat echt immer so, ich hatte auch schon zwei Einheiten. Ja, ich laufe auf die Tür zu, durch die Lucien auch gegangen ist. Ja. 30 Fuß, wie komme ich damit? 30 Fuß kommst du bis an die Tür heran. Okay, kann ich dann durch die Tür durchgucken? Ja. Okay. Hey. Sehe ich die. Also okay, also Lucien, Shem sehe ich wahrscheinlich, weil Lucien da direkt steht. Genau. Sehe ich Nika? Immer noch nicht. Okay. Du bist in derselben Position wie vorhin und sie ist in derselben Position wie vorhin. Dann, yeah, so there's only one thing to do. Guiding Bolt, baby. Mhm. Dann gib mir einen Attack Roll. Nein. Das ist ganz normaler Guiding Bolt. Nika, du bist als nächstes. Oh, don't fuck me, baby. 19. Keine Reaction. Trifft. Ja, trifft. Gerade eben. Das ist echt Haste hat plus 2. Ich hab 17 normalerweise. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. 5, 9, 12. Bei Haze musst du keine Concentration with? 13 Radiant Damage und der nächste Angriff auf ihn hat Advantage. Okay. Hast du noch irgendein Concentration-Ding am Laufen? Banishment. Dann am Ende deiner Runde einmal ob der Möwen. Na, schon mal. Yeah! He's back! Deine Finger sapschen weiterhin durch diese Schreibmaschine und es macht ein furchtbar kreischendes Geräusch in deinen Ohren, als du in die Realität zurückgeboren wirst. Geschissen. zurück in die Realität geboren wirst und ja, auftauchst und um dich herum aber absolute Kakophonie aus. Literally eine Kakophonie, denn die Wuhlhafener Schreimöwen sind nicht für ihre besondere Darmkapazität bekannt. Ich noch Sanctuary auf mich gasten mit meiner Bonus-Action. Ja. Ich drehe mich einmal um. Okay, Sanctuary wurde gecastet. Nika, du bist dran. Cool. Die Tür. Ich würde gerne. Lucien steht ja gerade auf dieser Kiste drauf. Ich mache die Tür auf, um zu zeigen, dass sie offen ist. Lucien steht exakt so, wie er da steht. Super, dann würde ich gerne auf 15 Fuß an ihn heran. Auf 15 Fuß auf ihn heran. Und dann würde ich gerne Lightning Lure auf ihn casten. Ja, lass mich kurz nachdenken, was das bedeutet. Ja. So, ja. Dann bekomme ich bitte einen Strength Save. Das ist eine 18. Das ist geschafft. Mhm. Sad. Dann laufe ich noch ein Stück weiter an hier ran. Okay, du bist bis jetzt 25 Feet gelaufen. Du hast noch 5 Fuß. Und dann bin ich in 10 Fuß Reichweite danach? Das wird sich danach herausstellen. Ja. Sehr gut, dann hau ich ihn nochmal. Hau ab, Alter. Nein, ich würde mir vorgestellt. Mit einer 21. Das trifft. Nice. Keine Ahnung. Kann das ich eine Inspiration gegen Essien, für Essien? Nee, der ist nur ein Standard-Inspiration. 12 Damage. 12 Damage. Okay. Wir sind wieder bei Initial Count 20. Bonus-Action für meine Rüstung. Mit Slashing Damage. Könntest du nicht als Bonus-Action die Attacke ausführen, weil du Eldritch Knight bist? Mhm. Aber ich habe doch eine Extra-Attack, oder nicht? Ja, nee, aber so funktioniert das nicht. Funktioniert leider nicht. Ah, okay, okay, dann nicht. Okay. Das Geschrei lässt nach, als durch die Fensterfront die Möwen anscheinend entschieden haben, dass sich keine Nesträuber in diesem Raum befinden und wieder hinausgleiten. Und es ist ruhig. Es ist glitschiger als vorher, aber es ist auch ruhiger als vorher. Und eine einzelne Möwe ist in den Kamin geflogen und brutzelt da jetzt vor sich hin. Ich dreh mich nochmal um und seufze einmal. Das bringt uns zu Fimla. Gut. Komme ich an Talia ran. 40 Fuß Movement. In der Tat. Easy Beats. Frage für mich als neuer Spellcaster. Ja. Wenn ich einen Spellcaster, habe ich dann immer noch eine zweite Attacke? Nein. Okay. Dann tue ich das nicht. Aber ich gehe trotzdem an ihn ran und versuche ihm auf die Fresse zu geben. Du raged allerdings nicht mehr, weil du eine Runde lang weder Schaden bekommen noch angegriffen hast. Ja. Dann also, rage ich jetzt wieder. Okay. Wayne's Kratzige ist auch eine Bonus-Action? Wayne's Kratzige ist eine Bonus-Action. Gut. Ich versuche dir auf die Fresse zu hauen. Ein Wisdom Saving, ne? Mhm. Eine 17. Ist eine 18. Okay, Warning Flare. Warning Flare musst du ansagen, bevor... Ah, nein, noch nicht. Ja, du hast recht. Sorry. Gut. Der erste ist eine 22. Das würde treffen. Gut. Der zweite ist eine 19. Das trifft nicht. Ah! Ah, Bastard! Ah, ihr macht das aber auch spannend dahin. Sicker, ey. Okay, du hast noch einen zweiten Angriff. Mhm. Das waren meine zwei Angriffe. Der erste war eine... Nein, du hast mit dieser Wand. Achso. Da musst du erst nochmal würfeln und Saving Throw, ob du gegen ihn... Das war, ja, dann... Saving Throw war eine 9. Okay. Damit schlägst du das erste Mal zu, du schaffst es gerade, es mit dem Schild zu parieren. Und bevor er das zweite Mal. Und dann denke ich mir, ach ja. Lässt er das Schwert wieder sinken. In diesem Grinsen. Weißt du, und im Auto war er die ganze Zeit so, ja, ich mach euch alle platt. Ja, lag mir ab. Shame, du bist dran. Der Arm ist noch nicht vorbei. Ich benutze die Action, die mir durch Haste gegeben wird, um zu disengagen von dem Boy. Ja. Er würde gerne hier rüber. Aha. Soll ich dazu einen Necroid? Ich bitte darum. Das ist eine 24. Okay, sehr elegant. Allerdings kostet sich, wie gehabt, 5 Movement, da einmal rüber zu denken. Ja, das war wahrscheinlich auch 5 Movement an so normalerweise gewesen, da lang zu latschen. Also genau. Cool. Und dann würde ich gerne Richtung der Flügeltür gehen. Da müsste die eine noch auf sein. Die ist offen, ja. Ich okay. habe doppeltes Movement, das heißt 60 Fuß. Ja, kommst du. Hopp, nice. Dann benutze ich meine Bonus-Action, um ein weiteres Mal zu dashen. Ja. Und zwar zum Tisch. Ja. Und dann benutze ich meine Action, um mich darunter zu verstecken. Okay. Niemand sieht dich, Danny Phantom. Gib mir ein. Nein. Gib mir einen Stealth-Check. Das ist eine 33. Es wird stetig mehr tatsächlich. Ja, danke, ich übe. Okay, ich pack dich wieder weg einfach. Das bringt uns zu Lucien. Jo. Ein schwarzer Schatten rennt an dir. Was? Und Cem ist weg. Achso. Hallo, Nika. Na? Dann deutungsvoll drehst du dich um. Gebe ich, greife ich Nika an. Okay. Ich hab Blur, du hast Disadvantage. Mhm. Ja. Beide mal das gleiche gewürfelt, ja. Schlau. Das erste ist eine 28. Okay. Das zweite ist nur eine 18. Die trifft nicht. Das sind einmal 11 Slashing Damage. Wir dachten, es wäre heute schneller vorbei, ne? Nee, ihr seid sehr vorsichtig. Und dann würde ich Nika einmal so umzirkeln, dass ich ihr den Weg Richtung Thalia versperre. Gut, da wollte ich gar nicht hin. Gut, da wollte ich gut. Das passt mir. Okay. Thalia. Eben jener. Mhm. Ich sag. Wir werden das auf die nächsten 6 Sekunden verschieben müssen. Und renn auf den Hof. Okay. So dass ich ein kleines Stück hinter Lucien stehe. Mhm. Attack of Opportunity. Attack of Opportunity. Sanctuary. Sanctuary. Ficken. Okay. Fucking eins. Okay. Und there's many things to do. Many things. Aber ich entscheide mich für den einen. Den einzigen. Goodness gracious. Great Ball of Fire. Ja, und ich caste einen Fireball so, dass er Nika trifft. Okay, irgendwo hier läuft. Ja. Ist ein Deck Safe. Ah ja. Wie schön. Das ist eine 4. Nein. Entschuldigung, Nika. Aber da kann ich dir nicht helfen. Sind 15 sind oh, Alter. 21 sind 23 Fire Damage. Das ist ein Constitution Save für Blur. Eine weitere Kiste geht in Feuer auf. Easy Beats geschafft. Mal uns jetzt schon passiv Sanctuary öffnen. Für den Moment betrachte ich Thalia als verbündet. Okay. Das bringt uns zu Nika. Ich nutze meine Action, um zu disengagen und laufe in Richtung Flügeltür. Möchtest du versuchen, hier rüber zu springen? Bei einem Failure würdest du allerdings in der Glut landen oder willst du sicherheitshalber drumherum laufen? Ist das ein Athletics-Check? Das wäre in der Tat ein Athletics-Check. Dann probiere ich das. Das ist Kamin, ich dachte, du wärst im Boden. Nee. Das ist eine 14. Mhm. Jank. Und kommst du bis hier. Okay, und dann nutze ich meine Bonus-Action für Second Wind. Okay. Und gebe mir wieder 7 plus mein Fighter-Level, also 14. Okay. Das beendet deine Runde. Yes. Dann gibt es an dieser Stelle eine kurze Pause. Ja. Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Beziehungsweise, um es genau zu machen, um 5 nach 9. Exakt. Und ja, ich hoffe, dann töte ich sie alle. Es ist für euch genauso nervenaufreibend wie für mich. Aus zweierlei Hinsicht. Bis gleich. Also aber das sind schon Ficker. Aber deshalb ist auch der fucking Divine Domain Sorcerer. Weiß jemand, oh, ja. Weiß jemand, wer als letztes dran war? Nika war als letztes dran, ne? Ja, wir haben die Initiative Order gerade einmal durch. Okay. Sind wir wieder on? Wir sind sowas von on. Oh. Hallo! Hallo! Hallo! Is nice! So, hit the music. und let slip the doors of war. An dieser Stelle ist eine weitere Leer-Action, als es einen lauten Knall gibt. Alle Türen zuschlagen. Fucking yes! Hell. Yes! Fucking hell! Und... und... Ich hätte sie zugemacht, mein Sohn. Und... und... ein seltsames Schimmern für einen Moment über die Türen hinüber flackert. Yes. Oh, du fucking aus. An dieser Stelle ist Fimler wieder dran. Ich gehe zu dem Tisch mit dem, was ist das da drauf? Delta oder sowas? Ja. Ja. Ich würde mich so stellen, dass ich ein bisschen Cover hätte, falls die Türen aufgehen und dann was wollte ich denn jetzt machen? Fucking hell. Caste nichts auf mich. Weil du noch ragest. Weil ich noch rage. Die kannst du natürlich jederzeit beenden, aber... Ich trinke das, die Gold... Ich versuche die goldene, den goldenen Trank zu trinken. Okay. Gib mir ein D20. Nein. Zwei. Du trinkst und in dem Moment, als du die goldene Flüssigkeit in deinen Mund träufeln lassen möchtest, wird es zu dieser schwarzen, dicklichen Flüssigkeit und du hast diesen bitteren Geschmack im Mund. Und du befindest dich unter dem Einfluss des Bane-Zaubers. Geil. Alles klar. Das andere wäre blass gewesen. Exakt. Ambrosia. Das war Movement, das war Action, das war... Das sind so an die 4 auf dem Choice. Shem ist dran. Ich benutze erstmal meine Bonus-Action, um das Shadowblade wieder zu mir zu holen. Super. Das war's. Okay. Das bringt uns halt. Zum... Warte, warte, ich habe hier noch einen. Wenn das geht, kannst du das mal. Okay. Muss ich mir das aufschreiben? Ja, bitte. Okay. Let's see how it fucking goes. Jetzt wird's. Lucien! Ich schließe zu Nika auf. Kann ich sie umzirkeln, noch mit meinem Rest-Movement? Entschuldigung. Wo willst du denn hinzirkeln? Direkt vor sie in ihren Weg. Ja. Hallo! Hallo there! Und ich versuche dich anzugreifen. Disadvantage immer noch? May I talk to you about my Lord and Savior? Ja, der erste trifft schon mal nicht. Nice. Und der zweite trifft schon mal auch nicht. War es 2-1? Eine 3 und eine 1. Nice. Hallo! Hallo! Gerechtigkeit. Okay, schwing, schwing. Und ja, die Umarmung der Kriegsgöttin hält dich weiterhin warm. Und schön. Cozy. Okay, das war Lucien. Talir. Komm, ich bin eigentlich, ihr habt den Stream lang gesehen, ich bin eigentlich kein Typ für Saves, so, aber, was soll's, Hold Person. Ein Wisdom Save, bitte. Das ist eine 14. Nope. Und du bist geholdet, gepersoned und geparalyzed. Okay, und dann benutze ich meine Bonus-Action, um die Sacred Weapon, die Spiritual Weapon näher an sie zu bewegen. Aber ich glaube, es. Klunk! Kann die nicht durch Objekte durch? Not that I know of. Das wusste ich ja, okay. Das ist keine geisterhafte Weapon. Ja, also. Ansonsten können sie schon mal ihren nächsten Save werfen, oder sowieso. Das ist ja gestern. Bekomme ich einen Saving Throw am Anfang oder Ende meiner Runde? Oder. Hält Bane einfach jetzt eine Minute lang. Du bekommst ein Saving Throw am Ende deiner nächsten Runde. Okay. Dein Leben lang. Für alle, die nicht wissen, was Bane ist, ich muss einen D4 von allen meinen Attacken und meinen Rettungswürfen abziehen. Nein, ein aufgepumpter Luchador kommt und bricht dich über seinem Knie. Ach, das war das andere Bane. Okay. Das eine ist Bane, das andere ist Bane! Und dann gibt es noch. Nein. Wir haben darüber geredet. Not today. Okay, steht nicht drin, ob sie kann oder nicht, also sage ich einfach nein. So, nein. Ich sage nein. Dann bewege ich sie weiter auf die Tür zu. Die Tür? Nicht die Tür, sondern die andere Tür. Okay, 30 Fuß war das, ne? 20 Fuß. 20 Fuß war das, ne? Wir wollen es ja nicht übertreiben. Joink. Okili dokili, damit sind wir bei Nika. Du kannst am Ende deiner Runde den Wisdom Save wiederholen. Das ist eine 18. Das ist eine 18. Den hat sie geschafft. Damit bist du frei, allerdings ist deine Runde zu Ende. Damit sind wir wieder am Anfang der Initiative. Oha. Dunkelheit breitet sich aus. Es wird stockfinster. Aus den Decken selber scheinen Rußpartikel herunterzusinken und einen dichten Nebel um euch herum zu bilden. Wieder nur drinnen? Das Sichtfeld immer nur noch drinnen. Und der Einzige, der das gerade erlebt, ist Fimla. Nein, Unschön. Ihr könnt nur noch 15 Fuß weit sehen. Der Rest ist in dunkelrußige Dunkelheit gehüllt. Das war Dark Vision. Ja, aber es ist nichts, weil dein Weg durch diverse kleine Rußpartikelchen versperrt wird. Gut, Fims. Dafür ist Fimsen dran. Ja. Fims trinkt den Trank auf dem Tisch. Okay, das ist eine Delta und das bringt dich nach Joink! Better. What? Mhm. Fucking hell. Okay, ich dachte woanders hin. Ja, scheiße. Das war's für meine Runde. Meine Rage ist aufgehoben. Aber ich, kannst du nicht nochmal trinken? Kannst du dir auch selber in die Fresse hauen. Kann ich nochmal trinken? Ja. Ja, dann bitte. Joink! Tue ich das. Ich sehe nichts in diesem Raum, außer 15 Fuß Leere um mich herum. 15 Fuß um dich herum, ansonsten siehst du nichts. Gut. Habe meine Action und meine Bonus-Action aufgebraucht. Si, Senor. Das war's. Dann möchte ich gerne noch einen Save gegen Bane probieren. Please do that. Damn it. Was brauchst du? Das ist eine 13. Das reicht nicht. Das bringt uns zu Shem. Ich würde gerne den Healing Potion trinken. Mhm. Was ist das für einer? Das ist ein 2d4 plus 2 Healing Potion. Nur auf pur. 5 insgesamt. Okay. That's it. Okay. No, I'll do no more. Lucien. Ich nutze einen First Level Spell, um auf Nika ein Command zu sprechen. Runde Platz. Nika, ich kriege einen Wisdom Saving Throw von dir. Das ist eine 12. Nicht geschafft. Nika, am Anfang deiner nächsten Runde möchtest du Hundeplatz machen. Das bringt uns zu Talir. Das ist also nicht weiß. Sorry. Das ist Kreuzfeuer jetzt. Wall of Fire, Guardian of Faith. Why can't I hold all these spells? Mach einfach irgendwas, das mehr als 42 Damage macht und dann seid ihr nicht los. Oha. Oh, I wish I could that quickly. Hey, du repräsentierst die stolze Klasse der Fighter. Kannst du mal bitte ein bisschen Spirit zeigen an dieser Stelle? Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Gut Ding will Weile haben. Und der Quartercaster, bitte. Ja. Und der Fullcaster. Und der auch. Ich, obwohl, na, das ist mir zu viel Risk. Deshalb, aber no risk, no fun, ne? Feuerball! Julian, bist du. Wie? Ja? Es gibt keine Möglichkeit, Lucien nicht mit reinzukriegen, tatsächlich. Doch, wenn ich ihn da hinten. Außer du packst ihn hier hinten in die Ecke hin. Ja. Oh, sorry. Nika, ein Dexterity Saving Throw von dir. Sei nicht geschaffter Dexterity Saving Throw. Als nächstes ist Nika dran. Ich mache ja Hundeplatz, also von daher kann ich ja nichts anderes tun. Ja, ich wollte nur sagen. Ja, noch nicht. Also, naja, aber wenn sie gleich dran ist. 27 Fire Damage. Eieieiei. 27 Fire Damage. Machst du noch irgendwas mit dem Rest deiner Runde? Kann sie nicht. Nein, du. Achso. ich benutze meine Spiritual Weapon und bewege sie in Richtung der Tür. Nika, du bist dran. Etwas tief in dir drängt dich dazu, Platz zu machen, wie ein Hündchen. Ja, dann. Und du machst Platz wie ein Hündchen. Ja, leg sie mal hin. Oh. Aus der Ferne hört man eine weitere gedämpfte Explosion. Eine weitere gedämpfte Explosion. Und man hört einen Schrei. Du, das geht hoch! Und man hört ein... Das bringt uns zu Fimla. Fimla bewegt sich Richtung Doppeltür, so dass er quasi daneben steht, falls sie aufgehen würde. Mhm. Dann benutzt er seine Action, um... Geht die Tür nach innen auf? Die geht in beide Richtungen auf. Den Muspelhammer auf den Herausforderer zu schlagen und Waynes Kratzige aneinander zu reiben. Und das war's. Okay. Das ist für diese Runde. Ist die Definition eines gebrannten Kindes. Er sieht einfach nur, dass die Leuchte die Tür und er versucht schon gar nicht mehr, sie abzuhalten. Das bringt uns zu Shem. Shem benutzt seine Action, um Shadowblade auf Fimla zu werfen. Okay. Ja. Das ist eine Natural 20. Okay. Trotz Disadvantage? Ich habe Advantage. Auch wegen Sicht und so? Dim Light. 15 Fuß. Disadvantage. Obwohl, du stehst hier, darf ich einmal kurz meinen Messstab... Danke, ja, Leon, darfst du kurz. Fimla ist ja tatsächlich außerhalb. Okay, soll ich nochmal würfeln? Einmal bitte mit Disadvantage, ja. Also normal, ich habe also Advantage. Normal, genau. Ja, dann einfach nochmal. Also würde ich keinen Sneak Attack kriegen? Du würdest doch Sneak Attack kriegen, weil er dich nicht sieht. Obwohl, aber er hat Advantage, aber Dim Light würde ihm Disadvantage geben. Das heißt, er würde einmal würfeln und das einmal würfeln waren 20, oder? Nee, ich habe beide Würfel so gewürfelt auf einmal. Ja, ja. 16. Trifft gerade. Ich muss einfach sagen, das Ganze hier... Es passieren nur Sachen, die ich nicht erwartet hätte. Ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Das sind 15, 17, 19... Macht Shadowblade mehr Schaden, wenn es dunkel ist? Ja. Dann ist das jetzt der Fall. Nee, macht es nicht. Ich habe Advantage durch Shadowblade, wenn es dunkel ist. Okay, dann bleibt es bei demselben Krimskrams. Ja, Doppel-Advantage gibt es halt nicht, ne? 25. Wait for D&D 6th Edition. Das ist okay, wie viel davon ist Rage du wieder? Nee. Okay, dann ist alles pur. Ja. So wie die Band. Okay, du tauchst dort auf, wo du bist. Magst du mir einmal deine Miniatur geben? Ich benutze dann meine Bonus-Action, um zu trinken. Mhm. Ja, okay. Das bringt dich nach Gammaland. Bastard. Und dann, warte. Muss ich kurz gucken, ich glaube, ich kann es benutzen. Please don't. Ja! Und dann benutze ich die Action, die mir Haste gibt, ja, um zu hiden unter dem Tisch. Okay. 27. Okay. Unter nur Finnens wachsamen Augen, der oben auf dem Kamin sitzt und das alles mit einem neckischen Grinsen beobachtet und Blinker macht. Er ist ein bisschen weißlich, er hat ordentlich was von den Schreimöwen abgekriegt, aber ansonsten scheint er immer noch guten Mutes zu sein, ruft er einmal zu. Viel Erfolg beim Verstecken. Und du versteckst dich. Nein, du kriegst keinen Inspiration. Oh. Habe ich meinen Safe gegen Bane geworfen? Nein, habe ich nicht, ne? Nee, hast du nicht. 7. Damit bist du immer noch gebaned. Du hörst schwere Schritte, die sich nähern. Lucian ist dran. Schade, dass mir die Idee nicht früher gekommen ist. Das hätte ich so gerne eingepasst. Entschuldigung. Nein, ich lach nicht so. Ich, greif Nika an. Blur, okay. Blur hast du noch? Mhm. Das heißt, du hast einen Concentration Save nach dem letzten Fireball geworfen. Jo, easy. Das erste ist ein Natural One. Das zweite ist ein Natural One. Okay. Triff wohl nicht. Nika stemmt sich gegen deine Attacken, pariert, tanzt darum. Sie liegt auf dem Boden. Und trotzdem. Tanzt sich auf dem Boden. Doch, Breakdance. Doch, sie hat sich hingelegt. Ach, stimmt schon. Aber trotzdem tanzt sie auf dem Boden rum. Meine Güte, mach mein Kopf wieder nicht kaputt. Sorry. Your fun is wrong. Das bringt uns zu Talia. Talia. Talua. Wie man ihn auch nennt. Das ist jetzt die Frage. Ne? Ich habe mir übrigens ein Wilhelms fucking Hafen T-Shirt vorbestellt. Schön. Ja, man muss seine Geburtsstadt... Ach nee, das ist nicht mehr deine Geburtsstadt. Mehr Geburtsstadt als Bremen, ehrlich gesagt. Nichts gegen die Bremer, aber man muss representen. Ja, man muss halt representen. Ist draußen Sonnenlicht? Draußen ist es schummrig, aber Tageslicht. Sprich, du hättest deinen zusätzlichen D6 für Sunray. Okay, dann kaste ich Sunray auf sie. Okay, mit Disadvantage, weil sie prone liegt. Und ich bin. Ach stimmt, das ist. Ja, sorry, das, weil sie prone liegt, hat sie. Okay, dann fuck it all, Feuerball, Stufe 4. Okay. Beenden wir den Scheiß. Du hast Disadvantage auf den Saving Throw. Ich hab nur 15. Ja, hey, du hast Disadvantage auf den Saving Throw. Bitte roll deinen Saving Throw, ich wette, du überlebst. Nope. Okay. Läuft aber auch nicht so gut. Okay, ich habe die 16 gehört. Der Feuerball detoniert, reißt Nika in einer Flammenexplosion mit. Und es gibt ein zischendes Geräusch und dann ein reißendes Geräusch, als sich einer der Spieler einen Zettel zerzieht, auf dem Daten und Fakten, die sowohl von Hatzmeister Fral zusammengetragen wurden, als auch anscheinend von anderen clandestinen Elementen dieser Gruppe, wirft sie ins Feuer und geht jetzt an Deck, guckt sich um, der Sturm wütet immer noch und es scheint noch eine lange Reise zu sein und er ist frustriert. Das bringt uns nicht mehr zu Nika, die das Unheil über sich selbst gebracht hat, indem sie den heiligen Eid des Battle Royale gebrochen hat. Zu einer Leer-Action! Und die Türen klappern wieder einmal auf, klappern einmal zu. Und wieder geht ein magischer Glanz über sie. Mm. Das bringt uns zu Fimle. Das heißt, sie ist jetzt zu? Sie ist immer noch zu, genau. Okay, gut. Fimle bewegt sich. Lass mich kurz rechnen. 30 Fuß von der Tür weg, Richtung andere Tür. Sehr gut. Er trinkt den roten Trank. Okay, 2d4 plus 2. Schaden! Nein. 4, 6 okay. Hitpoints. Okay. Und er castet Cure Wounds auf sich. Okay. Das ist 1d8 plus dein Wisdom Modifier. Der ist weg. Das ist eine 8 plus 2. Okay. Das war's. Cool. Shem. Ich muss dich leider wieder bitten, mit mir zu flüstern. Ja, bitte beflüstere mich. Für alle Zuschauer, die es nicht mitbekommen haben. Der gute Fimler ist mit dem Levelaufstieg auf Level 9 zum War Cleric gemulticlassed. Ich hoffe, du willst nicht spielen, ne? Okay. Ja, was ist das hier? Ja. Was ist das hier? Oh, das geht hoch. Ja. Das bringt uns zu Lucian. Talia, das Team ist gebrochen. Einer lebt noch. Wer ist jetzt hier der Motherfucker? Willst du kämpfen? Bin ich bereit zu kämpfen. Aber einer lebt noch. Meinst du, den würden wir überhaupt finden? Ich denke, es ist Zeit, aufs Volle zu gehen. Man könnte sagen, ich habe weitreichende Suchmethoden. Ah, jetzt kommt der angekommen. Schluss mit dem Humbug. Na gut. Und ich benutze meine Interaction, um Bless aufzulösen auf uns beiden. Es ist einfach nur Free Action. Free Action. Und cast als Action meine Sacred Sword hin und fange an zu singen. Okay. eine Hymne aus antiken Worten bricht aus Lucian hervor, der in diese Kampfeshymne ergeht. Du siehst jetzt, wie er sich strafft, seine Muskeln sich weiter anspannen und durch dieses Lied getragen jetzt einen Schritt nach dem anderen auf Talir zumacht. Ich bewege mich aber nicht. Aber sich dabei nicht bewegt. Das bringt uns zu Talir selbst. Ist der Schaffel? Poise! Poise! Ist mit der Tür zu interagieren immer auch eine Interaction? Es ist immer noch free. So, free. Dann gehe ich ein paar Stufen hoch, versuche die Tür aufzumachen. Was kann schon passieren? Okay. Sagt er. Ja. Warte. Sekunde. Ey! warum immer die Nase? Du kommst hier nicht rein. Lass mich einfach in Ruhe. Es tut mir leid, meine Großmutter. Deine was? Sie ist krank. Oh nein. Sie ist hinter dieser Tür. Ich muss sie Medizin bringen. Habt ihr euch gut mit eurer Großmutter verstanden? Ich habe sie geliebt. Und ich liebe sie immer noch. Noch ist es nicht zu spät. Na gut. Gib mir einen Persuasion-Check. Mit Advantage. Das war schon mal ultra wack. Und der zweite ist ultra, ultra wack. Ist vorbei. Okay. Die Tür scheint dir nicht zu glauben. Moment mal. Da ist gar keine alte Frau drin. Ich sehe nur nichts. Ich will es tun. Ich will es eigentlich nicht tun, aber ich muss es tun. Ne, ich will mich auf den Stein und ich kann es melden, das so. Talia versinkt im Boden. Gibt es noch eine letzte Geste, die du Lucien entgegenstrecken möchtest, während du im Boden versinkst? Und so schulterzuckend und grinsend verschwindet Talia im Gestein. Ich lasse ihn mal hier stehen. Das bringt uns zu einer weiteren Reaction. Die Dunkelheit verschwindet. Aber ihr hört aus der Ferne etwas. Da! Es kommt runter! Es kommt runter! Shem, ich krieg ein Dexterity Saving Throw von dir. Klar. Ich hab gerade auf Rick und Morty geguckt. Das war eine 2 tatsächlich. Ja, hab ich gesehen. Jared 11. Okay. Seine Frau zum Marriage Counseling gehen. Wo in diesem kleinen Kabuff bleiben soll. Okay, du bekommst 14 Fire Damage, als du hörst, wie das Dach über dir. Evasion, also 7. Genau, als das Dach über dir splittert. Du im letzten Moment dich unter dem Tisch hervorrollen kannst, als wieder ein verformtes Metallkonstrukt hinunterkracht und kurze Zeit wieder. In einer Feuerkugel detoniert. Der Tisch ist weg. Der Tisch ist weg. Die Bänke sind Motherfucker. Weg. Das Geschränk ist weg. Und du bist da. Aber bin ich prone oder sowas? Nee, du stehst. Ich hab noch. Vielen Dank. Gut. Das bringt uns zu Fimler. Fimler möchte durch. Vom eigenen Charakter gefickt. Möchte durch die Tür. Nee. Du möchtest durch die Tür? Ja, durch diese Tür. Okay. Du stellst dich vor die Tür. Und wieder ein Wurzelauge öffnet sich. Ich habe eben eine Explosion gehört. Vielleicht sind Möbelstücke verletzt. Gib mir bitte einen Persuasion-Check mit Advantage. Das ist sehr gut. Eine Persuasion. Fucking hell, 14. Das ist Minuswert. Damit geht die Tür auf, aber anstatt in den großen Raum zu treten, trittst du hier raus. Ja! Oh! Ja! Okay, das waren 5 Fuß. Welcome to the Electric Boogaloo! Welcome to hell! Wie weit bin ich von Lucien entfernt? Lass mich doch einmal fresh meine Dingsbums befragen. Komm, fuck it, ich geh rauf. Fuß. Rauf. Auf ihn? Ja. Okay. Ich rage. Okay. Bonus Action. Bums. Ich hau dir auf die Fresse. Okay. Reckless du? Ich reckless. Okay, er reckless. Oh. 2 Attacken mit Advantage. Da die erste ist eine 24. Trifft. Ja. Concentration habe ich übrigens geschafft. Der ist cocked. Mach ruhig nochmal. Eine 15. Trifft nicht. Gut, die erste trifft. Ganz kurz, Bonus-Action, dritter. Du hast geraged. Ich hab geraged. Ja, sorry. Gut, du kassierst erstmal. Das sind schon mal 17 normalen Schaden, also Slashing Damage. 17 Slashing Damage. Slashing Damage. Jemand dann liest dir ein gutes Buch vor. 3 Lightning Damage und 4 Fire Damage. 3 und 4? 3 Lightning, 4 Fire. Halbiert? Beide separat halbiert. Alles klar. Aufgehoben, also 1 und 2. Nee, 2 und 2. Okay. Fimler tritt aus der Tür hinaus. Sieht für einen Moment sehr verwirrt, dann sehr wütend aus, stapft auf dich zu und schmettert dir einfach zweimal den dunklen Herausforderer um die Ohren. Das erste Mal schaffst du es nicht. Du bist so überrascht, reißt den Schild, nee, reißt die Hellebarde hoch, Deckung wird zur Seite geschlagen, das Schwert dringt einmal deine Seite ein. Das zweite Mal schaffst du es, in eine defensive Haltung einzugehen und den Schlag zu parieren. Als jetzt allerdings elektrische Entladung über dich hinüber tanzen und Feuer an dir hochlodert. Teilweise durch deine altvordere Aura negiert, teilweise jedoch dringt es zu dir durch und du merkst, du wirst bedrängt. Das bringt uns zu Shem. Du stehst in einem schwelenden Loch, wo einst ein Tisch stand. Au! Ja. Cool. Ich würfel nochmal drauf. Bitte. Pff, 38. Okay. Also 30, nicht 38. Ich muss einmal kurz noch was nachfragen. Ja. I don't think it's enough play, enough space for the two of us. You might find your own hatch. Sicher? Also, wer weiß, was passiert, aber you never know. Okay. Das bringt uns zu Lucien. Ich hatte gehofft, dass wir uns das fürs Ende aufsparen, Fimler. Achso, ja. Hast du schon? Ja, nimm durch. Soll ich? Ja, klar. Hallo. Und ich greife dich an. Mit Advantage. Warum mit Advantage? Nur, dass ich Bescheid weiß? Reckless. Jo. Das erste ist eine 25. Das zweite ist eine 29. Und das dritte ist eine 28. Hast du die Concentration für... Hab ich gewürfelt. Meine Spieler. Ich nutze ein Second Level Smite. Dann würde ich zuerst würfeln den Radiant Damage. Es sind einmal 14 Radiant Damage. Mhm. Also sehe ich auch immer. Und 37 Slashing Damage. Oh, holy macaroni. Ja, yeah, okay. Und dann nutze ich meine Bonus-Action, um eine meiner Ladungen zu nutzen, um mir Resistance gegen Slashing, Bludgeoning und Piercing bis zum Ende meiner nächsten Runde zu geben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich euch ein bisschen überpowert habe. Ich weiß nicht, woher das kommt. So. Manchmal. Keine Sorge, nur die Spellcaster. Nee, das ist, nur das, die Spellcaster? Das ist halt seriously? Der Typ mit 8 Schwertern, die was ihre Rüstung kann, was deine Rüstung kann. Ja, dafür haue ich zu und es ist wie so ein Bleistift-Piek. Ja, organisiert halt eine andere Waffe. Ich hatte ja richtig viel Chance dazu. Oh, jetzt geht's gegen den DM. Electric Boogaloo, es wird persönlich. das war Lucien. Talia, du bist dran. Möchtest du in dem Stein, der dein Heim ist, irgendwas machen? Ich möchte tatsächlich 5-Fuß Movement benutzen, um aus dem Stein rauszudrehen. Oh, okay. Beide mal anzugucken und ich sage, ihr zwei Jungs habt euch ja gefunden. Ich habe noch was Persönliches zu klären. Und dann gehe ich zur Tür und versuche sie zu öffnen. Okay, gib mir einen Persuasion-Check. Ja, ich sag. Mir fällt nichts Nettes ein, was ich sagen kann. Ja, ist eine 9. Aber ich benutze meine Bonus-Action auch noch und versuche sie auch zu öffnen. Das ist eine Natural One, was ist denn los? Was ist denn los? Ich benutze meine Action auch noch. Ja. God damn it. Okay. Auf der anderen Seite hörst du das halt Poch. Poch. Poch, als deine Spiritual Weapon immer mal wieder dagegen stößt. Würde ich dir jetzt, komm, kannst du nochmal machen. Ja, ich benutze meine Spiritual. Achso, nee, du hast deine Bonus-Action schon. Ja, sorry, okay, stimmt. Sorry. Das war Taliert. Kommen wir zu einer weiteren Lehr-Action. Hey, yo! Okay! Das war die, auf die du die ganze Zeit gewartet hast. Es macht Puff. Und eine kleine Gestalt steht in dem Raum. Sie trägt einen dunkelblauen, verstaubten, verblassten Mantel und ein Tablett in der Hand, auf dem ein großer roter Flakon steht. Ah, willkommen in Bootlegs magischer Taverne der Magie. Diese Eröffnungsnacht läuft ein bisschen anders, als ich sie erwartet hatte. Aber die Runde geht aufs Haus. Irgendjemand? Na gut. Und Bootleg bewegt sich 30 Fuß in diese Richtung, um jemanden zu finden, der eine Runde aufs Haus möchte. Das bringt uns zu Fimla. Reckless, auf die Fresse. Ich box dich jetzt mit dieser Runde aus dem Leben. Viel Glück. Eine 19? Trifft gerade. Eine 19? Trifft gerade. Und ich nutze meine Bonus-Action als War Priest für eine weitere Attacke. War Cleric! Ja! Nice! War Cleric. Nein, ich wollte dich nicht, ich wollte dir hypen. Ich wollte das dich Ding nicht, heißt War Priest. Ja, ich wollte dich hypen. 25. Ich wollte dir nicht in die Parade fahren. Hast du aber. Sorry! Shit! Shit. Au! Plus, ja, 3 und 4. Also 2 mal 2. Okay. 13. Ach so, warte, 20 waren das vorhin. 20 Slashing Damage. Sorry. Also ich hab meinen Modifier vergessen. 4. Ja. Plus einen Fire und 4 Lightning. Komm, und jetzt. Das sind 7 plus 18, 15 Slashing Damage. Darf ich einmal einen Fire? Plus ein Lightning und 3 Fire. Den Start. Dann muss ich doch einmal kurz zusammenrechnen. Er rechnet mal eben. Keine Sorge, liebe Zuschauer. Die Sonne ist noch nicht vorbei. Ich stehe noch. You better do. Ich brauche noch mindestens 2 Runden, um diese Tür zu öffnen. Und ich muss meine Concentration Checks würfeln. Ja, du musst für jede Schadensquelle separat würfeln. Ja, ich weiß, das heißt Attacke, ja genau, also 9-mal. 9-mal? Naja, weil einmal Attacke, Fire Damage, Lightning Damage. Attacke, Fire Damage, Lightning Damage. Attacke, Fire Damage, Lightning Damage. Aber das ist Teil der Attacke und du musst bei jeder Attacke, wenn du getroffen bist. Echt nur Attacke, nicht Schadensquelle? Ja, cool. Also die Attacke ist die Schadensquelle. Es ist nicht das Item quasi, die Schadensquelle. Okay, dann dreimal. Jo. Den ersten habe ich bestanden, den zweiten habe ich theoretisch verkackt, aber ich nutze meinen D10 Inspiration geschafft. Hey! Und den dritten auch geschafft. Da freut sich einer. Ah, Ficker. Ja, Julian zittert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er ist schon übelstes Biest. Shit is getting intense! Firma, alright. Die Runde ist noch nicht vorbei, sagst du? Ich nutze mein Movement, um hinter ihn zu kommen, zur Tür quasi. Ja, du bleibst in Reichweite? Ja, that's okay. It. Okay. Lucien. Ihr macht Witze über Fimla. Ihr schätzt Fimla als Kämpfer und als Kamerad. Aber selten seht ihr euch mit Fimla konfrontiert. Und vor dir baut sich gerade ein Sturm zusammen. Und er scheint noch von etwas anderem besessen zu sein. Er scheint von irgendetwas erfüllt zu sein, was vorher nicht da war. Und du siehst dort, wo du vorher einfach in diesem blanken Zorn gesehen hast, siehst du jetzt kontrollierte, angewandte Wut, die wie ein Skalpell präzise eingesetzt wird, um jedem Schlag, jedem kleinen Schlag den ordentlichen Nachdruck zu geben. Wie weit sind die beiden von mir entfernt? Let me check that with my Messstab. Sorry, dass ich dir gerade so reingrätsche, aber hast du an Bane gedacht? Du musstest bei den ersten beiden jeweils nur eine 1 würfeln und dann treffen die nicht, weil es bei uns eine 19 war. Allerdings haben wir auch 3 Runden vergessen, dich davor zu saven. Ja. Würfel mal kurz 2 Saving Throws dagegen. Eine 8 und eine 3. Okay, du hast es immer noch. Dann. Gut, dann haben die ersten 2 nicht getroffen tatsächlich. Ich habe es zum Glück minutiös notiert. Fucking hell! Sind es nur noch 11 Schaden. Lucien sind 30 Fuß und Schimla sind auch 30 Fuß. Okay. Und was wir auch, hast du dreimal, also hast du 2 Attacken und eine Bonus-Action-Attacke oder hast du, okay gut, dann ist alles gut. Ja. Und ich habe den Inspiration noch, weil ich ihn ja nicht gebraucht habe. Genau. Schade. Schade. Schade. Okay. Schade. Aber fuck. Gut, dass du da. Nein, ist richtig so. Ja. Aber schade. Oh Mann. Ah! Jetzt geht's down in the deeps. Das war Fimla. Damit sind wir bei Shem. Shem. Ja. So. Bin auch noch da. Ich hab's ausgemessen. Mhm. Ich komme zu ihm hin, okay. Wenn ich die Haste Action zum Bashen benutze. Okay. Ist das, also zu ihm? Ja. Ist das Runternehmen einfach eine Interaction? Ja. Das ist, du nimmst und trinkst. Bye. Ah, lasst eine gute Bewertung auf Halb. Auf Halb, ja. Ja, know your shit, Leute. Und ja. Ja. Konzentriert euch. Trinkt kein Bier. Ja, gut. Okay. Shit. Oh Gott, hoffentlich klappt das. Das fängt zu Lucien. Okay, cool. Das ist eine 24. Und was ist das? Ist das auch wieder 2d4? Superior. Das war der erste jetzt gerade. 1d8? Nee. Superior Healing ist 8d4 plus 8. Okay, gut. Echt? Das erste ist eine 16. Das zweite ist eine Natural One. Das sind 5. Und das dritte ist eine 27. Hm. Ich benutze ein Third Level Smite. Und ein First Level Smite. Und nochmal 4. Erstmal nur 15 Slashing Damage. Plus 8. Sind 29. Okay. 46, 36, 27. Fucking Lifesaver, ey. 30 Radiant Damage. Oh boy. Achso, was ich da gewürfelt habe? Stehst du noch? 24. Dann benutze ich meine Bonus-Action, um mir mein zweites und letztes Mal Resistance zu geben gegen Slashing. Okay, während das Duell der Titanen auf dem Hofplatz stattfindet und Talir versucht, eine Tür zu öffnen, geht die Kamera auf dich. Nicht alle Sachen können so episch sein. Ist der Hammer. Und ich werde versuchen, die Tür zu öffnen. Gib mir einen Persuasion-Check. Mann, ganz ehrlich, ich guck dir das da vorne an. In meiner Situation würdest du nicht auch versuchen, hier wegzukommen. Gib mir einen Persuasion-Check. Verdammt. 25, 21. Die Tür geht auf. Trittst du durch? Ja. Oh, God fucking damn it. Und ich hole einmal tief Luft und ich sag: Shamrock! Komm raus! Du hörst das. Dann benutzt du meine Actions zum Dodge. Bleibst du vor der Tür stehen? Oder bewegst du dich noch weiter in den Raum? Ja, ich bewege mich mal restliches Movement, sodass ich auf dem Tisch stehe. Okay. Ein Ja, genau, so dodge du. So dodge ich immer. Hammerschläge aus der Ferne. Oh nein. Ein erschreckter Schrei. Oh, nicht schon wieder! Und dann ein bekannter Schrei. Das geht hoch! So müssen wir jeden Kampf spielen, aber jetzt. Okay, damit sind wir bei Fimmler. Gut, Bane würfel ich am Ende meiner Runde. Ja, okay. Leider. Fick him. Ja. Aber du hast für letzte Runde, glaube ich, nicht gewürfelt. Das stimmt. Ja, ist schön. Sind das die Hände? Ja. Süß. Gut. Ah! Du verteilst hier die Scheiße. Ja, ich weiß. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem emotional invested bin. Ja, fucking hell. Dich jetzt auch gemalt. Ich hab eine Brille. Lass meine Rage fallen. Greife dir an deine beiden rosigen Backen und sage... Ich krieg gar nicht eine Brille. Aber die ist durchsichtig. Ja, er sagt, er spricht gerade mit... Wir waren noch immer Freunde. Und Carsten entfliegt Wounds auf dich. Okay, eine... Mit Disadvantage, weil... Ganz kurz, Inflict Wounds ist, du musst ihn anfassen dafür. Ja. Also du musst auch einen Attack Roll machen. Ja. Okay. Mit Advantage? Disadvantage? Normal? Ganz normal. Was? Ja. Kann passieren. Ja. Dann hau raus. 3d10. Ah, bleib hier. Okay, ich hab noch einen. Okay, das sind... Ah, fucking hell. Ich hab das Buch gemacht. Ich breche zusammen. 8. Halbier zu viel. 10 Necrotic Damage. Okay. Und nutze meine Bonus-Action, um hier nochmal meinen Herausforderer in den Magen zu rammen. Kannst du das immer machen oder kannst du es nur zweimal machen, wenn du deine Actions zum Angreifen benutzt, also für einen Attack? Use Bonus Action, heißt es. Ja, aber kannst du das, also when you use your action to make an attack, then you can use your Bonus Action? Give me a second. Die Frage ist halt dann, Teil des Spells ist ja Spell Attack. Yeah, when you use the Attack Action. Ja, okay. Ist nicht die Attack Action, das heißt, kannst du leider nicht, sorry. Dann, dann war's das jetzt für mich. Es ist so spannend. Okay, Shit, das gut. Ist ein epischer Kampf. Da. Fimmler greift dich. Die beiden Motherfucker. Und ich hab immer gehofft, dass diese Battle Royals damit anfangen. Du fühlst dich nicht in der Lage, diese Hand aufzuhalten. Diese Hand bewegt sich mit der Kraft eines Heereszuges durch befriedetes Gebiet durch. Pack dich mit der Kraft einer Besatzungsarmee, die sich jetzt in einem Gebiet niederlässt, um ihre Forts zu bauen. Und du merkst, wie nekrotische Energie durch ihn fließt. Du merkst, wie er dich packt, dir in die Augen guckt. Du siehst diese rote Flamme in seinen Augen lodern, als Energie, die du von Fimler so nicht kennst, in sich dir ausbreitet, dein Fleisch zerfrisst. Aber du merkst auch, du bist stark. Du hast den Glauben, du widerstehst. Und du merkst auch, er ist noch nicht geübt darin. Er ist nicht geübt, diese Kraft zu benutzen. Er ist nicht geübt darin, diesen Einfluss auszuführen. Und so treibst du ihn immer weiter zurück, bis du diese Energie aus dir ausstößt. Du hast ein bisschen Schaden genommen. Nicht so viel, wie du hättest nehmen können. Du atmest durch. Du bereitest dich vor für deine nächste Runde. Damit sind wir bei Shem. Ich benutze meine Bonus-Action, um das Shadowblade wieder zu mir zu holen. Schump. Das war's. Okay. Lucien. Ich schwinge einmal die Hellebarde richtig edgy. Und greife Fimler an. Und das erste ist eine 12. Du hast ja nicht Reckless Attack letzte Runde. Sehr schlau. Das zweite ist eine 28. Hast du nicht den Psychic Damage letzte Runde genommen, weil du dreimal angegriffen hast? Nee, das ist was anderes gewesen. Das war. Das Song? Ja. Das sind einmal 14 Slashing. Okay, ich finde, dieser Kampf der Titan hat es verdient. Bringst du Ende. Ich schneide dir einmal den Arm auf, dass du zur Seite weggestoßen wirst. Dann trete ich dir das Knie zur Seite weg, dass du aufs andere Knie auf den Boden gehst. Und dann stoße ich dir die Hellebarde durch den Hals. Und in der Explosion, die Tür und Lucien zurücksteht, Straga. Ganz persönlich. Ein weiterer Spieler steht vom Tisch auf, zerreißt einen Zettel, geht an die frische Luft und bellt seine Frustration in die Gischt hinaus. Hätte ich Fimler gespielt. Mittlerweile sitzen nur noch Fral vor dem Tisch, der sich immer mal wieder eine frische Narbe im Gesicht aufkratzt, das Blut schmeckt, bevor er den nächsten Zug ansagt. Die weitere verhüllte Gestalt, die mit Fral angekommen ist, sitzt in der Ecke, fast unfähig sich zu bewegen, gibt immer nur durch kurze, zischende Laute den nächsten Befehl für Taliers nächstes Movement aus. Du bist wahrscheinlich die ganze Zeit wie so ein Penner, weil ich diese richtig behinderten Moves mache. Und Jona selber steht vorne, guckt sich das Ganze an. Und eine weitere Gestalt, mit einem großen Zweihänder auf dem Rücken, steht vorne übergebeugt, auch verhüllt, das Gesicht durch einen geschlossenen Helm verdeckt und diktiert Luciens nächste Bewegungen. Ich dachte, Jona wäre der Verhüllte durch den Bewerben. Damit sind wir bei Talia. Ich würde mein Movement noch nutzen, um zur anderen Tür zu laufen. Okay. Das war doch der Raum, aus dem das Geschrei von Bootleg kam. Exakt. Damit sind wir bei Talia. I piss off, mate. Get the fuck away from that door, mate. warte, auf dem Tisch steht immer noch dieses Getränk, ne? Ja, yeah, boy. Das ist eine Interaction, das zu benutzen? Das ist eine Free-Action, das zu benutzen. Free-Action? Nee, Bonus-Action, meine ich, sorry. Ich sipp den Shit. Du sippst den Shit? Okay. Damit tauchst du hier auf. Hast du dich versteckt? Ja. Ich sag... Schelmbruch! Komm raus, das ist persönlich! Boogaloo 2. Und dann benutze ich meine Bonus-Action für Sanctuary und meine Action zum Dodgen. Ja, ich weiß, dass der Hund aus den Schatten angreift. So. Das bringt uns zu einer Leer-Action. Obwohl, nein. Obwohl, ganz, wenn er unter einer 24 gestellt hätte, würde ich ihn dann mit meiner Passive Perception direkt sehen? Würde ich sagen. Okay. But he did not. Just so you know. Ich meine, das letzte Mal als eine Leer-Action war ein gewisses Geräusch vernommen zu haben aus der Ferne. Und auch jetzt. Geht das runter mit ordentlich rum. Jetzt hört man. Als ein weiteres. Goddammit. Als dieser Tisch pulverisiert wird, alles um ihn herum in Flammen aufgeht und dieser Raum anfängt zu brennen. Und man hört von hinten ein. Entschuldigung! Das bringt uns zu. Shem. Das ist ewig her, dass wir in der Taverne gekämpft haben. Siehst du mal. Shammy Boy. Du bist am dransten. Mhm. Hat Bootleg immer noch einen Trank auf dem Tablet? Nein. Bootleg steht da. Da! Ich komme wohl zu spät. Nun, geht heiß her heute Nacht. Vielleicht komme ich später nochmal wieder. Fum! Verschwindet wieder. Ich halte meine Action, bis ich entdeckt werde. Mhm. Um dann einen Zauberspruch zu sprechen. Okay. Lucien! Ist die Tür von mir offen oder geschlossen? Die ist geschlossen. Lass mich bitte rein. Die Gerechtigkeit muss heute siegen. Persuasion Check. Die Gerechtigkeit kann der mal. Hat die Gerechtigkeit nicht letztes Mal schon gesiegt? Das ist eine 19. Okay. Du öffnest die Tür. Der Raum steht in Flammen. Da war ja was. Aber kein Tisch mehr und kein Getränk. Ein großer Krater hier, in dem ein verformtes metallenes Konstrukt liegt, das immer mal wieder letzte elektrische Funken abgibt. Und ein großer Krater, wie gesagt, darum seit der letzten Explosion. Das Dach ist nach oben offen und Rauch steigt auf. Und hier beginnt so ein kleiner Flächenbrand. Könnte ich nochmal mit einer anderen Tür reden oder ist das dann... Nee, du könntest deine Action natürlich dazu verwenden und auch deine Bonus-Action. Ich nutze meine Action, um mir 45 Punkte Lay on Hands zu geben. Oder du machst das. Dann war es das auch. Okay. Talir. Ja. Ich werde Folgendes machen. Ich muss nur noch einmal kurz... Ich bewege mich 60 Fuß, muss ich sagen, okay. Ich bewege mich 15 Fuß in Richtung der anderen Seite des Raums. Diese Seite? Ja. Okay. Ja. Und dann, wird Zeit zu suchen. Und ich caste in die Mitte von der anderen Hälfte. Hier? Sorry. Obwohl, so? Ja, ungefähr. Okay. Cast ich Dawn. Das bedeutet, the light of dawn shines down on a location you specify within range. Until the spell ends, a 30-foot radius, 40-foot high cylinder of bright light glimmers there. This light is sunlight. Jede Kreatur da drin muss 4d10 Radiant Damage kriegen, auf einem gefailten Constitution Save, oder die Hälfte davon auf einem Successful One. Und muss diesen Save auch jedes Mal machen, wenn die ihren Turn drin beenden. Lol, der Zauber ist nicht in meinem Dingsbums drin. Das ist Sanitar. Und wenn ich in 60 Fuß Reichweite von dem Zylinder bin, kann ich ihn als eine Bonus-Action 60 Fuß bewegen. Okay. Ich müsste einmal kurz... Sorry, ich brauche den einmal kurz für mein General Understand. Ja, ich bin beim Roguish Archetype angelangt. Das ist gut. Du Anfänger. Ja, jetzt wo du tot bist, spuckst du große Töne, ne? Aha. Weiß ich, was wollen wir jetzt? In dem Beispiel, sag einfach gar nichts. Ended must. Okay. Ja. Ich krieg ein Constitution Saving Throw von dir. Echt? Aber du bist im Kegel. Aber ich bin in einem Gegenstand. I know, aber du bist trotzdem im Kegel drin. Und um Cantrip-Theorie anzuwenden, ein normaler, nicht magischer Gegenstand bietet keinerlei Protection vor einem Level 5 Zauber. 11. Das ist ein nicht geschaffter Saving Throw. Das ist nicht. Du bekommst. Gucken wir mal. Ich hoffe, Leute, ziemlich scheiße, deshalb. 21 Radiant Damage. Und we know if I'm wrong, weil, ne, und ich würde es akzeptieren, aber da der Radius 30 Fuß sind, ich dahin gecastet habe, ist Lucian auch noch drin? Ja, es geht nicht durch Wände durch. Steht das, geht nicht durch Wände durch? Nein. Weil es ist in diesem Radius, ja, du hast recht. Ist es halt Bright Light so, ja, und es passiert jetzt ja. So. Du hast gesagt, deshalb, was, 30 Fuß Radius? 30 Fuß Radius. Okay, du hast es auf das Zentrum gecastet. He is within. Was für ein Zeichen? Konsti. Ich habe meine Concentration gehalten. Nö, verkackt. Gerade eben. Okay, und dann sind 21. Was heißt für dich? 11. Sind es jetzt 10 oder 11 für ihn? 11. Immer das Gemeinere. Damit löst er mein Dings aus. Meine Reaction. Naja, ich habe es nicht entdeckt. Naja, sorry, es ist der Trigger. Ja, ist du okay, hast gesagt, ist der Trigger okay, ist Entdeckung. Ja, ist okay. Und ich benutze meine Bonus-Action, um die Spiritual Weapon. Obwohl, na, ich lasse sie da. Ich weiß nicht, wo irgendjemand ist, deshalb. Okay. Das war Talir. Das bringt uns zum Anfang, was in dem Fall Shem ist. Dawn bedeutet, das muss ich auch nochmal einen machen am Anfang oder am Ende. Wenn du deine Runde da drin beendest. Ah, okay, cool. ich breche aus dem Schrank raus. Mhm. Dashe. Magst du einmal kurz? Ja, ja, klar. Dashe zur Tür. Die Tür? Mhm. Mhm. Schaffst du? Oh, liebe Tür, ich habe wirklich ganz tolle Sachen für jemanden hinter dir und es wäre super lieb, wenn du dich mir öffnen würdest. Es ist mir sehr unangenehm, dich darum zu bitten, weil du so viel belabert bist heute. Gib mir einen Persuasion-Check. Fick dich doch ins Knie. eine 12. Die Tür bleibt hart. Fast genau wie ich gekommen bin. Perfekt. Lässt es zu, dass ich die Haste Action dafür benutzt habe? Was? Für das Dashen? Das fürs Dashen, ja. Ja. Hat dieses Ding ein Schlüsselloch? Ja. Oh Gott. Willst du violaten? Ich misse die Steppe durch und guck, was passiert. Okay. Seh ich ihn dahinter? Nein, tatsächlich. Ja, dann misse ich steppig durch die Tür. Okay, 30 Fuß nach vorne. Ja. Einfach willy-nilly. Ja. Zoop. Das war meine Bonus-Action. Ja. Hi. Shen. Okay. Du stehst allerdings, nur ganz kurz, du stehst in einem Kreis aus Feuer. Also, wenn du deine Runde dort beendest, wo du gerade stehst, würdest du einen D4 Fire Damage kriegen. Weil da ist das Ding eingeschlagen. Ich müsste noch Movement übrig haben, um zu der Tür zu kommen. Zu der? Ja. Definitiv. Und jetzt bist du auch nicht mehr im Feuer drin. Bist du so lieb und öffnest dich mir. Ich wäre dir sehr verbunden, weil es ist sehr unangenehm. Ich brenne ein bisschen und es ist wahnsinnig warm hier. Außerdem ist da jemand, der will mir auf die Fresse hauen. Bitte, bitte öffne dich. Oh Gott, es brennt? Ja. Ah! Gib mir einen Persuasion Check mit Advantage. Oh, Gott sei Dank. Fucking hell! Ich würfel eine 1 und eine 2! Das klingt nach einem Problem für dich, Fleischling. Mein überlegenes Holz wird diesen Flammen widerstehen, wie es das für Jahrzehnte getan hat. Ich benutze meine Action, um zu dodgen. Okay. Hi. Du siehst Shen, wie er verzweifelt an einer Tür, Türklopf hat, sich umdreht. Nein, eher so. Hey, tu jetzt. Lucian! Ja, ich beweg mich rüber zu Shem. Das vertagen wir auf später. Und geh zur Tür hin. Oh. Und lass mich durch. Ich hab was zu erledigen. Bitte? Gib mir einen Persuasion-Check. Das ist eine 18. Und dann würde ich gerne meinen. Ich habe keinen Restmovement mehr. Ja, lass mich. Fünf Fuß oder so. Ein Luxi taken. Ne, du hast keinen Movement mehr. Dann dashe ich zu Talia und ich stelle mich hinter ihn, dass quasi Talia zwischen dem Zylinder ist und mir. Mhm. Und dann nutze ich meine Bonus-Action, um dich anzugreifen. Radiance of the Dawn. Morning Flare. Okay, das ist diese Vendange. Trifft nicht. Okay. Dann nutze ich nochmal die 12 Psychic Damage. Das zweite ist eine 28. Das trifft. D12 Psychic Damage zuerst. Ja. I'm gonna do that. Das ist eine. Und. Ja, mach ich gleich. Mach ich gleich. Das sind einmal 8 Slashing Damage. Okay. Concentration halte ich. Gut. Okay. Das war deine Action? Das war meine Action. Talia. Das ist schon so eine Situation jetzt. Ich laufe auf die Tür zu. Ja. Die eine? Die wahrscheinlich? Ja. Jo. Attack of Opportunity? Warning Flare. Okay. Attack of Opportunity mit Disadvantage. Mhm. Ja, das trifft. Neben dir taucht Talia auf. Hi Talia! Oh, hallo Shane. Allerdings, wir müssen uns vertragen. Du hast noch 10 Fuß Movement. Okay. Beweg mich 10 Fuß auf die andere Tür zu. Erwarte, dass Shane mir in den Rücken sticht. Tu es. Wir sind hier für etwas, tu es. Tu es. Was er tut. Nur ist es dunkel da drin? Nee, ne? Hey. Es ist brennig warm und heiß und hell. Es ist mit Rostschärfe, wollte ich das machen, wenn das okay ist? Sure. Das ist ein Crit. Ach so, nee, dann nicht. Sorry. Ach so, ja, stimmt, das wäre zu Meta. Ja, also, ja, mit der Shadow Blade. Ja. Es ist keine Sneak Attack, würde ich mal sagen. Nee. 10. Okay. Okay. Ja, das war dein restliches Movement. Obwohl, geht das überhaupt, weil ich meine Action benutzt habe, um zu dodgen, geht das überhaupt, dass ich meine Reaction benutze? Ja. Concentration ist gehalten. Okay. Und dann lege ich Dawn so um, dass Lucien im Zentrum davon ist. Am Ende meiner Runde, wenn ich drinstehe, muss ich... Am Ende deiner Runde. Am Ende deiner Runde. Ja, du siehst diese riesige güldene Lichtwand, die den Boden aufreißt und dir entgegenkommt. Fugen splittern auseinander, Dielen gehen nach hoch, als einfach diese Lichtwand auf dich zukommt und alles in ihrem Weg versenkt. Und du jetzt mitten da drin stehst und dich schon wappnest vor dieser göttlichen Hitze, die dich gleich ergreifen wird. Ich nutze meine Action, weil ich meine Action noch nicht benutzt habe. Mhm. Um so nacheinander stehen. Sunrays auf Shem zu casten. Keine Sonne scheint, also okay. Nicht der zusätzliche D6. Aber ich muss zweimal würfeln? Genau. Noch beide okay. Genau. Das ist eine 15. Nein. Und eine, trifft auf jeden Fall, ist eine 27. Ja, ja. Und die 27... 1d6. ...sind... Uff. 11. Ja, mit Disadvantage to hit, weil er dodged. Ja. Dann ist es eine 19. Trifft, ich habe 19. Okay, dann bleibt also alles beim Alten. Hm? Okay. Wir sind wieder am Anfang. Eine weitere Lehr-Action beginnt. Und hallo? Ah, ist das heiß hier! Oh! Ich hab noch einen dabei! Als Bootleg wieder auftaucht. Und ja, am Ende seiner Runde würfelst du einmal bitte 4d10 Radiant Damage. Okay, nein. Okay, meine Frage ist, dadurch, dass jetzt eine andere Layer Action aktiviert wurde, funktionieren die Türen immer noch so, ja, dass sie teleportieren? Goddammit, ich hatte gehofft, dass es nicht passieren wird. Ja, wenn wir nicht, dann hätte ich Lucien trotzdem noch da drin gehabt. Zwölf, 14, 17. Er trotz der sengenden Hitze tapfer stehen bleibt. Der Kunde ist König! Und sein gratis Getränk immer noch in die Höhe hält. Das bringt uns zu Shem. Die Tür Achso, warte. Ich halte noch Dings. Shadowblade halte ich noch. Trotz der Treffer, die ich gerade gekriegt habe. Ich gehe durch die Tür. Tust du das? Mhm. Möchtest du sie öffnen dafür? Die ist offen, er hat sie gerade geöffnet. Und danach hat sie sich wieder geschlossen. Achso, sie schließt sich dann wieder. Oh, Türbaby. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass du deine wunderschönen Holzaugen für mich öffnest und aufschwingst. Ich möchte gern das wunderschöne Gleiten deiner Scharniere nur wahrnehmen am Rande meines... am Rande meiner... Es ist wahnsinnig sexy für mich, damit ich durch dich durchgehen kann. Sprich weiter. Gib mir einen Persuasion-Check mit Advantage. Ich will doch nur dein Inneres. 14? Okay, das reicht gerade. Jump. Hi, hi. 5 Fuß weniger. Kein Problem. Aber über dir. Ah! Hitze! Ich renne vorbei. Okay. Hi! Ja, du hast noch, also du hast 5 Fuß weniger. Ich habe noch 55 Fuß oder. Nee, ich habe eigentlich noch 85 Fuß oder so. Also sowas. Du kannst deine Bonus-Action benutzen, um zu dashen. Das wären nochmal 30. Das heißt, du bist bei 55. Mhm. Und dann könntest du noch aber ich nehme an, du möchtest eine Bonus-Action benutzen, um das Ding zu nehmen. Ja. Okay, das heißt, du hast noch 55. Ich renne an ihm vorbei. Dann gehe ich und zur Tür, zur anderen Tür. Mhm. Oh, Türbaby. Okay, warte, das war Bonus-Action zum Dashen. Mhm. Und Interaction. Nee, ich würde die Haste-Action benutzen, um zu dashen. Sorry. Okay, du hast. Das war Free. Mhm. Dashen war Haste-Action. Mhm. Bonus-Action war Nehmen. Jetzt Action, um die Tür aufzumachen. Ja. Oh Gott, du bist so zu. Es wäre noch schöner, wenn du offen wärst. Deine Scharniere sind so. Gleitig und ich glaube, du bist richtig gut geölt gerade, oder? Wenn du wiederkehrst. Bitte, ja. Ölst du mich dann? Ich öle dich, bist du. Öl mich! Boah. Öl mich! Boah, du bist geglänzt, Baby. Gib mir einen Persuasion-Check mit Advantage. Ja! 23! Joink! Danke! Hab ich noch Movement? Ich glaube, ich habe mein normales Movement auch, kann das sein? Du hast kein Movement mehr. Du hast, du hast 5 Fuß ausgegeben, dann 55 Fuß, was normales Movement plus Dash war. Dann du hast nichts mehr. Ich habe meine Bonus-Action auch nicht mehr. Die hast du genommen. Du hast Türen geöffnet, Sachen genommen, du hast nichts mehr. Dann bin ich jetzt da. Nichts mehr! Lucien! Ich will keine Ahnung, aber Haste auch irgendwie Concentration gegen irgendwas? Es war durch den Trank. War der Trank. Ja, aber Bless war ja auch Trank oder konnte gegen würfeln. Er konnte gegen Bane würfeln, um sich dagegen zu wehren. Ja. Aber ja. Ich gehe zurück zur Tür, aus der ich gekommen bin. Das war die? Mhm. Und ja, du hast gehört, wie er mit der Tür geflirtet hat. Ja, du denkst, das ist der richtige Weg, um mit diesen Türen umzugehen. Ich finde, ihr macht einen echt tollen Job heute. Also, bei Cem, ich finde, Cem kann man sowieso keinen Wunsch ausschlagen. Aber grundsätzlich, wie ihr Film davon aufgehalten habt und mich immer durchgelassen habt. Oh, nicht. Ich würde sagen, meine Holzigkeit ist. Ihr wisst einfach, worum es geht. Ja, ja, das ist schön. Das ist schön, dass das mal jemand erkennt. Weißt du, alle sind immer nur so, hey, lass mich durch. Und greifen an meinen Knauf. Ich finde das korrekt. Habe ich am Anfang auch gemacht, aber es ist einfach schwer, da erstmal durchzusteigen. Danke. Verdient ihr auch gut genug? Ja, gib auch du mir ein Persuasion. Bist du in. Persuasion proficient? Yes. Dann gib mir einen Persuasion Check mit Advantage. Das ist eine 16. Okay, und damit tauchst du. Zimp! Vor Talia auf. Da wären wir wieder. Und ich greife Talia an. Okay. Morning Flare. Ja, der erste trifft schon mal nicht. Der zweite ist eine 16, aber ich nehme meinen Inspiration Die drauf. Ist der nicht schon weg? Hatten wir ja. Gekriegt, weil dieser Bless. Ja. Ja, ich bin doof. Ist eine 24. Und der dritte ist eine 18. Das trifft nicht. Ja. Oh. Ist nicht doof. Das sind einmal 10 Slashing Damage. Und ich. Ja, das Land. Talia. Lucien an. Ja. Puff. Aller guten Dinge sind drei. Wenn wir uns nochmal treffen, ja, dann lass uns beenden. Ich benutze meine Action zum Dodgen. Okay. Und ich gehe auf die Tür hinter mir zu. Disengage oder Dodgen? Dodgen. Dann versuche ich dich mal zu treffen. Disadvantage. Jesus Christ, was ist los? Das ist nur eine 18. Ich gehe zu der Tür und ich sage. Für einen Moment lehne ich mich erstmal so gegen ein Bein an der Wand. Ich sage, weißt du, alle Türen, die ich bis jetzt getroffen habe, waren für mich. Wie soll man sagen? Flüchtige Bekanntschaften. Feuerholz, möchte man was sagen. Aber. Du und die anderen Türen hier, ihr seid anders. Ihr seid wie eine Eiche, die in meinem Leben steht. Ihr seid wie das Holz, das mich vom Ertrinken bewahrt. Du spürst das Holz erzittern und einzige Harztropfen dringen aus dem porösen Holz daraus vor. Das ist widerlich. Gib mir bitte einen Persuasion-Check mit Advantage. Oh, please do. 21. Okay. Joink. Hi, Talia. Ja, so. Oh, Shamrock. Und ich benutze Dawn und ich packe es um, sodass es so steht, dass es... Wo ist Shem? Ja. Da. Dass es, ein. Über den beiden als Mittelpunkt steht. Okay. Wieder greift euch diese sengende göttliche Hitze. Schön, du bist dran. Nein! Und ich bewege mich ein paar Fuß nach vorne, sodass ich nicht in Dorn stehe und ungefähr an dem Brunnen, was hoffentlich nicht mein Verhängnis endet. Okay. Oh doch. Schreie. Vielleicht ein, zwei Schritte hinter dem Brunnen. Schreie aus der Ferne. Oh, nicht schon wieder! Nein, nicht schon wieder! Ja, soll ich? Ähnlich. Ähnlich. Es sind Stimmen. Dutzende. Hunderte Stimmen. Gulhafener Streif. Die Gulhafener Schreimöwen. Das Fenster ist mittlerweile offen. Sie brechen einfach nur durch die Wände rein. Der gesamte Raum füllt sich erneut mit Gulhafener Schreimöwen. Lucien, hast du gerade einen Concentration Spell am Laufen? Ja, hab ich. Dann bitte gib mir einen Instant Constitution Saving Throw mit Disadvantage. Der DC ist einfach nur 10. Nicht geschafft. Okay. Komplett außer Rand und Band. Vogelvieh rast um dich rum, stürzt sich todesmutig in die Flammen, um eventuelle Nesträuber darin zu besänftigen oder zu beseitigen. Wahrscheinlich eher beseitigen. Und es riecht nach gebratener Möwe. Alles ist vollgeschissen. Ein Kataklysmus aus Federn, Tod und ein paar frühzeitig abgesetzten Eiern, die um dich herum zu Boden klatschen. Okay. Talir jedoch, der auf dem Innenhof ist und von dem All nichts mitkriegt, außer so ein bisschen brr, brr, brr, so ein paar Vögel, die sich in die Türen um euch herum bohren, ist safe. Hätten sie so. Okay, das bringt uns zu Shem. Ich bin mit den Viechern aufgewachsen. Ich benutze erstmal die Bonus-Action, um den Heiltrank zu trinken. Ja. Es sind 8d4 ne? plus 8. Hä, hey, wenn Bootleg ausgeht, ey, das lasse ich mir nicht nachsagen. Wenn Bootleg nein, ausgeht, ich, gibt er aus. Ich bin für Shame, hab ich so gesagt. Ich hab verstanden, 10. alles für Shame. Achso, nein. Nein. Das sind auch wieder 15. Ich war für Fimla, ehrlich gesagt. 19 plus 8 sind mehr zum Beispiel Fimla, aber im Kopf war ich für Lucien. Boah, auf geht das nicht mehr. Ich trinke also ganz in Ruhe. Klar. Wird heiß langsam. Ganz schön warm hier. Und dann gehe ich zur Tür. Also warte, ich brauche einmal kurz den großen blauen Kreis. So, der Mittelpunkt ist über euch beiden. Also, so. Mhm. Ich gehe zur Tür. Tür. Weißt du, ich bin gerade durch die anderen beiden gegangen, ne? Aber ich glaube, ich brauche dich. Ich glaube, ich brauche dich, damit ich nochmal diese Erfahrung machen kann, wie das ist, wirklich, wirklich schwungvolles Aufmachen eines deiner beiden Flügel zu sehen. Du hörst lustvolles Knarzen. Gib mir bitte ein Persuasion-Check, weil er ein Türplayer ist. das ist eine 12. Als du nach dem Knauf greifst, erzittert er vor Lust. Mm. Und du hörst einfach nur ein Halt mich weiter fest. Okay, weißt du was? Die Tür öffnet sich nicht. Ich weiß, wir sind gerade kurz davor. Und ich glaube, dieses Mal ist es was ganz Besonderes und ich streichel so den Knauf ganz und mach mit dem Oh Gott! Mit dem Daumen so ein bisschen. Ich sehe das. Ich den Schlüssel ja, noch. Ja, doch. Gib mir einen weiteren Persuasion-Check mit Advantage. Ja! Das ist eine 16. Oh Gott, ja. Joink. Oh Gott. Das war jetzt, und dann benutze ich die Haste Action für den Rest meines Movements. Ja. Warte mal. Ich habe, das war meine Interaction, meine Bonus Action. Ja. Jetzt benutze ich die Haste Action für meinen Rest meines Movements. Geht das hier dann los? Ja, an dieser Hast du das vorher versteckt? Stelle habe ich leider weiterhin nichts zu sagen, denn ich bin noch immer tot und werde abgedeckt durch die Schultern des Spielleiters. Natural 20. Alrighty. So. Wo ist gerade der Zylinder zu sehen? Oh, jeez. 30 Fuß Radius, Baby. Ich laufe zur Tür, durch die Talier gegangen ist. Welche war das? Ich glaube, die schmale. Ja, muss die gewesen sein. Ich habe mich eben schon einmal mit deinem Freund unterhalten. Ich würfe noch kurz, weil die schreiben. Seid ihr eigentlich Freunde oder Geschwister? Mit Disadvantage. Oder sind das mehrere Generationen Haushalte hier? Wir sind aus einem Holz geschnitzt. Also seid ihr quasi ein und derselbe? Mehr oder weniger. Ich droppe Shadowblade. Okay. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Lass mich einfach durch, bitte. Lass mich einfach durch, bitte. Gib mir einen Intimidation-Check mit Disadvantage. Das ist eine 20. Zip. Au! Ah. Und dann greife ich Talia. Hast du noch eine Dodge-Action oder sowas? Dodge ist die Action, ja. Dodge is the game and Dodge is the name. Das erste ist eine 29. Ja. Das zweite ist eine 13. Das sind einmal 7 Slashing Damage. Ich würde sagen, während du ans Ziel gehst, ziehst du auch einmal über los. Wenn du verstehst, was ich meine. Das bringt uns unter dir. Achso, hältst du Concentration? Wegen Schaden von Dawn? Sure do. Oh, okay. Ist Lucien 10 Fuß von mir entfernt? Lucien ist 10 Fuß von dir entfernt. Ich benutze meine Bonus-Action, um Dawn so zu ziehen, dass er drin ist. Und so, dass ich nicht drin bin. Und dann, schieße ich 3 Sunrays auf ihn. Okay. Mach ihn. 3? Ich bin draußen und du hast gesagt, draußen kann ich noch einen mehr schießen. Nee, draußen kommt auf einen zusätzlich die 6 Schaden drauf. Achso, okay. Es ist ein Natural One, stabil. Und der zweite ist, trifft auch nicht. Okay. Wow. 2 Lichtstrahlen prallen an deiner Rüstung ab. Shem. Und achso, sorry. Okay. Nein, das war's. Shame. Ich caste Shadowblade. Okay, sup. Kriegst du nicht Schaden am Ende deiner Runde? Wieso? Zylinder? Nee, er hat's so gemacht, dass. Nur sind die Schreimöwen noch da? Obviously. In der Tat sind sie. Entschuldigung, dürfte ich das dann obwohl, nein, die Jesus. Möwen sind nicht mehr da. Doch, sie sind jetzt wieder da, weil die bleiben 2 Runden. Ja. Entschuldigung, dann würde ich das nicht tun. Ist cool. Das war's ja. Alles ist voller Schreimöwen. Easy beats. Lucien! Kann ich mich aus dem Zylinder rausbewegen, so dass ich trotzdem nach Talia hauen kann? Mit 10 Fuß Reichweite? Ich würde sagen, nein. Okay, dann hau ich erst Talia von da, wo ich stehe. Jo. Hoffentlich. Das erste ist der 22. Obwohl, doch, klar kannst du, indem du hier hingehst. Und das sind 14 Slashing Damage. Mhm. Ja. Und das zweite sind 29. Und das sind noch einmal 11 Slashing Damage. Mhm. Guess you die! Und? Uff, du, ich bin länger in diesem Game, als ich jemals erwartet hätte. Was ist mit, ich hab dich überlebt, du Pisser. Also, leider schon. Kannst du nicht hier immer direkt mit dem Flame. Kannst du immer direkt mit dem Flame verschwinden? Ja. Talia, du bist dran! Ja, Concentration wird auf jeden Fall dicker halten. Okay. Und dann sage ich... Ja, Lucien, ich weiß, was ich gesagt habe, aber... Oder doch. Ich werde es nicht machen. Weißt du, da draußen ist Stein. Und man sagt, Stein hält für die Ewigkeit. Da draußen ist Metall. Und Metall ist das, womit wir Dinge bauen. Großartige Dinge. Doch vor all denen war Holz. Holz war unser ewiger Begleiter. Holz hat die Häuser gebaut, in denen wir wohnen. Hat die Krippen gebaut, in denen wir liegen als Kinder. Hat die Stühle gebaut. Hat die Stühle gebaut. Und die Betten, auf denen wir sitzen als Alte. Wir waren immer zusammen. Holz und wir. Gib mir diesen Moment, um noch ein weiteres Mal zusammen zu sein. Ja, ich will das Video gehen. Gib mir ein Perception-Check mit Advantage. Das ist halt eigentlich muss man aus dieser Tür nur die Sachen rausnehmen, die, mit denen wir versuchen, diese fucking Türen zu beschlechten. 17. Als Salia die Tür öffnet und du siehst eine weitere harzige Träne aus einem Auge laufen und er sup hier auftaucht. Ich benutze mein restliches Movement, um zu der anderen Tür zu gehen. Benutze. Meine Bonus-Action, um es nochmal zu versuchen. Ach so. Und sage. Was sagt er? Manche sagen, auf alten Schiffen lernt man segeln. Ich persönlich sage, an Türen lernt man den Weg der Reise zu schätzen, die man eigentlich geht. Oft liegt Wald und Flur zwischen uns. Doch ich sage dir, erst Ah, jetzt findet ihr das witzig so. Ja, das war schon, gut. Das war schon mit Absicht gemeint. Erst wenn ich die Tür durchstreite und nach Hause komme, fühle ich mich wirklich zu Hause. Erst wenn ich die Tür der Taverne durchschritten habe, bin ich wirklich in Stimmung. Und erst wenn ich die Tür zum Dungeon öffne, stellen sich mir wirklich die Nackenhaare auf. Ding Dong, haben Sie ein Glas Milch? Ich weiß, die Welt ist groß. Doch ihr seid das, was sie zusammenhält. Gib mir einen Persuasion-Check mit Advantage. 23. Und eine Spiritual Weapon nickt dir einmal acknowledgend zu. Du bist auch noch hier. Klink. Klonk. Okay. Habe ich noch Movement übrig? Ich meine, du hast nur getürportet. Ja, aber ich bin zwischen den beiden Türen angegangen. Das sind... fünf Fuß hast du noch. Okay, bewege ich mich 5 Fuß nach vorne und benutze die Action zum Dodge. Okay, ich würde gerne kurz einen Concentration-Check von dir haben, als schreiende Möwen versuchen, dich zu entdornen. Okay, das bringt uns wieder zu einer Leer-Action. Ich muss ehrlich sagen, mir gehen langsam die Türsprüche aus. Alle Türen gehen auf. God fucking damn it! Das bringt uns. Das bringt uns zu Scherben. Die Tür ist. Würde ich an ihm vorbeikommen, ohne in seine Nahkampfreichweite zu kommen, wenn ich zur Tür will? Nein. Denkst du, meine Nahkampfreichweite ist gefährlich? Hast du mich noch nicht eine Waffe schwingen sehen? Naja, hinter der Tür steht auch noch Lucien, ne? Also easy beats. Darf ich einmal den Start machen? Ich greife Talia an. Okay. Ich bekomme, es ist eine Sneak Attack, aber yes. Ich bekomme kein Advantage mehr, weil er dodged. Ist richtig. Das ist eine 23. Und das trifft. Okay, damit wirst du wieder sichtbar. Ja, ja, klar. Mhm. Das hatte ich auch vor. Ich mache das völlig kommentarlos. Hm. 10, 20, 28? Hm, das war's. Als einfach nur Shem auftaucht, ein Shadowblade wirft und Talias Gestalt verschwindet und jetzt ein sehr frustrierter Spieler ein zischendes Geräusch von sich gibt, sich in einen Schwarm Fledermäuse verwandelt und aus der Schiffskabine rausfliegt. Oh Gott, er! Yeah. Okay. Ich mach die Tür zu. Hey, Baby. Lass mich dich drücken. Gib mir einen Persuasion-Check mit Disadvantage. Oh, wow, mit Advantage, meine ich, sorry. Ja, hey, sie mögen es. Sie sind in ihrer, Quantum Superposition sind sie eigentlich sehr glücklich. 23 oder so. Eine Tür schließe ich. Klick. Es war eine Interaction, ne? Ja. Komm zu mir. Ach, ich muss ihre Dinge flüstern. Was sagst du denn zu diesem Wichtelgeschenk, das ich dir damals geschenkt habe? Diesen radierbaren Folienschreiber? Ja. Ich würde sagen, ich habe meinen Lifestyle geändert, um ihn benutzen zu können. Ja? Aber ich bin nicht unbedingt unzufrieden. 22. Seht ihr? Radierbare Folienschreiber. Ja. Die sengende Hitze wump, verschwindet und es wird wieder kalt. Alter, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Wir beide. Krasse Nummer. Ich werde dich niemals finden, glaube ich, und ich werde dich auch nicht einholen. Tja, dann komm doch mal gucken. Komm mal gucken. Was die Oma vorbereitet. Komm mal bei die Oma hier. Ich. Achso, nur kurz, falls es deine Entscheidung beeinflusst, dieser magische Glanz über der Tür ist verschwunden. Über der auch. Also in dem Moment, wo sie aufgegangen sind. Ich gehe zu der noch offenen Tür und wage mal einen Blick hinein. Leer. Also, gib mir einen Perception-Check. Das ist eine 12. Leer. Und dann halte ich meine Action darauf, dass, wenn ich Shem sehe, würde ich ihm einen Command zusprechen. Das war's. Ich benutze meine Bonus-Action, um Shadowblade zu mir zu holen. Super. Du weißt aber, wenn du einen Zauber als Action hältst und das nicht passiert, dass der Zauber trotzdem weggeht. Oh, nee, das wusste ich nicht. Dann, du fängst quasi an, ihn zu casten und hältst nur die Castzeit, aber du vergisst den Zauber am Ende trotzdem. Ha, wieder was gelernt. Dann dash ich durch den Raum. Okay, Richtung Tür? Ja, Richtung der anderen Tür. Könnte ich ihn von meiner Position aus sehen? Dann halte ich meine Action, bis ich ihn sehe. Lucian. Achso, was ist deine Action? Ich shadowblade ihn. Okay. Sind die Schreimmöben eigentlich noch drin? Nee. Die sind durch die offenen Türen entfleucht. Hätte ich nicht gedacht. Also, dass du zum Ende übrig bleibst, hätte ich schon gedacht, aber nicht, dass ich übrig bleibe. Wie soll ich dich jemals finden? Ich suche. Okay. Oldschool. In den Raum oder in dem Raum? Ich gehe in den nächsten. Ich nutze erstmal meine Bonus-Action, mir Shield of Faith zu geben. Mhm. Und dann betrete ich den nächsten. Okay. Gib mir einen Perception-Check. Was hast du gewürfelt? 22. Okay. Das ist eine 19. Okay. Ja, damit sehe ich ihn, ne? Du siehst ihn. Shadowblade ihn. Okay. Das ist eine 23. Trifft. Obwohl. Was ja, 45 irgendwie raufgeben und so weiter. Ne? 10, 12. Ach Quatsch. Wie viel denn mit D4? Plus 27. Achso, entschuldige, davon ist Magic Damage ist 10. Also minus 5, 22. Alles klar. Wird bei Sneak Attack nicht alles mit demselben Type ausgeführt? Sicher. Jein, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, Sneak Attack steht für sich selber als einfach Sneak Attack Damage. Ich bin mir unsicher, ich meine das mal gelesen zu haben. Also wir finden, wenn es, wir können, also ich habe es bis jetzt immer so gehandelt, dass es basically Sneak Attack Damage ist, der nicht... Okay. Aber es kann tatsächlich gut sein. Das ist ja sinnvoll, weil du ja quasi jemanden triffst und es macht mehr Schaden, weil du ihm besonders gut triffst. Ja, aber, ja eben, genau. Das heißt, es ist halt vom Schadenstyp unabhängig, weil es einfach nur ein besonders guter Treffer ist. Das war immer meine. Nee, es ist einfach nur deal an extra d6 damage. Ja, to one creature you hit, the attack must use a finesse or range, you don't need advantage. Bleiben wir in das und das. Amount of extra, es ist einfach nur extra, es ist wie bei Hunter's Mark, das ist ja auch zum Beispiel kein, kein Magic Damage oder kein, es ist einfach nur ein D6 extra Schaden. Alles klar. Das Jagd Damage. Ja. Alles Jagd Damage. It's the Damage of the Hund. A Hunter. Hund. Musst Hund. Ich stehe noch. Du stehst noch. Okay, und du siehst auch Shem. Oh, du Bitch. Stinkender Gestank. Nee, ich hab ja schon. Ich kann mich ja gar nicht bewegen. Achso, nee, ich bin jetzt dran. Also da zwischen uns kommt noch eine Leer-Action. Exakt. Nein, ich bin noch dran. Du bist noch dran. Er ist noch dran, genau. Ah ja, richtig. Du hast nur getriggert. Richtig, sorry, mein Fehler. Och. Und. Wo hat doch die Runde angefangen? Ja, ich bin in den nächsten Raum. Du bist einfach gegangen. Nur in den Raum gegangen, hast dich umgeguckt. Mhm. Dann nutze ich meine Action zum Dashen. Mhm. Das ist halt so. Ah, da ist er. Ja, ich bin in Nahkampfreichweite mit Shem. Mhm. Meine Bonus-Action aber schon für ein Shield of Faith benutzt, für den ich einmal kurz ein Save würfeln muss und er steht. Und ja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Okay. Mhm. Lay-Action. Eure Schultern werden wieder. Oh no! Strength Save von euch beiden. Oh, von Lucien no. Mit Disadvantage, weil Heavy Armor. Oh. Natural One. 15. Okay. Prone. Au. Prone. Als ihr beide aufeinander zugeht, Lucien tritt einen Schritt nach vorne, tritt noch einen Schritt nach vorne, bis der atmosphärische Druck ihn schließlich in die Knie zwingt. Shem für einen Moment auf seiner Augenhöhe ist, bevor auch er in die Knie gezwungen wird und beide zur Seite wegkippen und sich verzweifelt versuchen aufzurichten. Shem, du bist dran. Sorry, Mann. Ich stehe auf. Halbes Movement. Ich benutze meine Bonus-Action, um Shadowblade zu mir zu holen. Jump. Ich bin immer noch gehastet. Yep. Und ich greife ihn zweimal an. Immer noch? Eine Minute hält das an. Ach so. Hast du Abstriche gemacht? Das waren 6, 7 Runden. Nee, habe ich nicht. Also, da sind einige Runden vergangen seitdem. Meine Hymne waren 4 oder 5 oder sogar 6 Runden. Und zwischendurch hatte ich gar keine Buffs. Ja, ich würde sagen, Haste ist weg tatsächlich. Oh, shit. Also das Ding ist, es ist zu deinen Gunsten, es hätte theoretisch wahrscheinlich schon, wäre es vor 2, 3 Runden zu Ende gewesen. Sorry, ich habe auch nicht mitgedacht. Aber trotzdem, dann greife ich ihn einmal mit Advantage an. Ja. Dankeschön, Gott. Dankeschön, Gott. Okay. Warte. Warte. Ja, nee, das war's. Okay. Als du an Luciens steinerner Rüstung scheiterst, du es nicht schaffst, so anzusetzen, wie du möchtest, unter diesem heftigen atmosphärischen Druck. Und dann gehe ich aber weg, sodass ich versuche, den Tisch zwischen uns zu kriegen. Okay. Oh. Ich krieg wahrscheinlich eine Attack of Opportunity mit Disadvantage oder so. Yes, exakt genau das ist das, was geschieht. Das ist eine 21. Halleluja. Die schilde ich. Mit letzter Kraft ziehst du deinen Arm hoch, spannst jeden Muskel an, gestikulierst diesen Schild vor dir und Luciens Attacke, die auch gegen dich ausgeführt wird, klirrt zurück. Lucien, du bist dran. Ich zwing mich auch hoch. Mach's mir nicht so schwer. Alter, ich kann dir das nicht so einfach machen. Das würdest du auch nicht wollen. Und ich zwing mich Richtung Shem, soweit ich komme. Und dann greife ich dich an. Ja. Aber das Schild noch aktiv. Ja. Das ist dein AC, ist jetzt was? 22. Okay. Das erste ist eine natürliche 2 und das zweite ist eine 23. Trifft. Das geht durch. Ich nutze einen Second Level Smite. Hm, hätte ich auch gemacht. Das sind einmal 11 Slashing Damage und 13 Radiant Damage. Sind 24, ne? Ja, okay. Eins kannst du Uncanny dodgen. Ich habe meine Reaction schon gespielt. Ach ja, gut aufgepasst. Ja, war ein Test. Okay. Leer-Action. Es bleibt bei der 1. Sollen wir wieder ein Saving Throw machen? Druck bleibt bestehen. Saving Throw für euch beiden. Disadvantage für Lucien. Nicht geschafft. Ja, hat er geschafft. 29. Shem wird in die Knie gezwungen. Die Bank splittert unter deinem Gewicht, gibt nach. Liegst auf dem Boden. Du bist dran. Motherfucker! Ich stehe auf. Benutze meine Bonus-Action, um zu disengagen. Und benutze meine Action, um zu dashen. Hast du den Messstab? Ja, der ist hier. Okay. 30 Fuß. 15. Halbes Movement. Aber du dashst ja. Ach so, ja, stimmt. Tut mir leid! Aber halbes Movement, dass du zum Aufstehen bist. Ja, stimmt. Halbes deswegen 15 Fuß, ich dachte schon. Ja. Ist das nicht trotzdem eine Attack of Opportunity, weil er. Das ich habe meine Bonus-Action ein bisschen geändert. Achso, ich hab. Sorry. Alles gut. Lucien. Ich stapp weiter auf dich zu. Das erste ist eine 17. Ja, warte. Haste ist weg. Nicht mehr. Ach ja, schiel dich. Alles gut. Ich will das gleiche machen. Oh, klar. Und eine 26. Die tritt. Die kommt durch. Das sind einmal 10 Slashing Damage. Ich stehe noch. Habe ich noch Restmovement? Ja, ja, ja. Dann, du hast noch 5 Fuß Restmovement. Dann bewege ich mich noch 5 Fuß weiter auf Shem. Shem. Leer Action Time. 6. Dunkelheit rieselt herab. Ihr seht euch noch. Allerdings 15 Fuß um euch rum. Asche, Staub und Ruß. Ich disengage. Mhm. Bewege mich 20 Fuß nach hinten. Warte, nee, 15 Fuß, sodass ich gerade an der Dunkelheit stehe, dass ich ihn sehen kann noch. Mhm. Und es ist dunkel, ne? Ja, allerdings nicht in dem Kreis, in dem ihr euch befindet. Weil nee, dann gehe ich ins Dunkel. Er sieht mich nicht mehr. Und du ihn auch nicht. Ja, aber ich kann ihn trotzdem versuchen anzugreifen. Genau, mit Disadvantage. Mit normal, weil ich im Dunkeln Advantage kriege auf Shadowblade. Jo. Aber das wäre ein Sneak Attack. Weil er mich nicht sieht. Er dich nicht sieht, ja. Eine 24 trifft. Ja. 14 Sneak. Mhm. Und ich halbiere das schon mal. 6 Force. Ich stehe noch. Okay. Lucien. Ich folge Shen. In die Richtung, aus der die Klinge ich greife dich an. Mhm. 16 trifft nicht. 18. Shield. Wie viele Slots hast du noch? Einen noch. Holy shit. Shield. Aus der Asche um ihn herum materialisiert sich ein schwarzer Block, gegen den deine Waffe ein weiteres Mal abprallt. Leer-Action. Hm? Shem, du bist dran. Ist es dunkel? Ist nicht mehr dunkel. Ich muss kurz was sagen. Ah, nee, du hast Advantage auf Saving Throws gegen Magic, ne? Ja, ja. Nein. Aber Advantage nicht, aber andere Dinge. Dagegen. Ja, okay, forget it. Es kommt noch bei dir, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Ich benutze meine Bonus-Action, um zu disengagen. Mhm. Gehe zur Tür. Oder beziehungsweise, ganz ehrlich, ich benutze meine Action, um hinter den Dings zu dashen, hinter den Kamin. Wenn das geht. Ich mache auch gegen eine Acrobatics-Roll, wenn es sein muss. Das wären 45 plus 5 wegen Difficult Terrain wären 50. Ja, ich hätte gerne einen Acrobatics-Check von dir. 24. Okay, gelingt dir. 29. Gelingt dir. Gut. Lucien? Habe ich gesehen, wo Shem hingelaufen ist? Du hast gesehen, dass er rausgelaufen ist. Er hat sich nicht versteckt. Du siehst ihn noch. Dann dash ich dir hinterher. 60 Fuß. Ich krieg einen Athletics-Check von dir, bitte. Kann ich auch seitlich und dann auf 10 Fuß rankommen? Ja, dann kommst du mit dem Movement nicht hin. Das ist eine 22. Okay, du läufst, springst über die Flammen, stehst vor ihm, Hellebarde in der Hand. Bonus-Action, versuche ich dir die Hellebarde in die Brust zu rammen. 17. Shit, mein letzter! Ich nehme den mit 12 Psychic Damage. Okay. Ah! Das ist 12. I have to go with it. Es sind immer die Momente. Ich habe schon vor gesagt, Leon, hast du das Item ein bisschen zu heftig gemacht? Es ist ein D12, da kann man auch häufig 2 und 3. Aber in solchen Momenten dann die 12 habe, das balanced ist. Das balanced ist einfach. Diese Momente sind so viel mehr wert. Der Ultra Real hätte sich jetzt auch was entschieden. Scheiße, ja. Saving Throw, Concentration Check. Habe ich gerade geschafft. Okay. Und dann der nächste Angriff. Cocked. Okay. Danke, dass du so fair bist. 28. Trifft. Für was? Hab ich für was? Fair? Achso, weil du. Egal, mach mal. Weil du der Cocked war. Achso. Und war. Nein. So, ich bin gerade ziemlich angespannt. Merkt man wahrscheinlich gar nicht. Das sind einmal 16 Slashing Damage. Ich bin down. Okay, als der erste Schnitt durchkommt, das war doch mal. Er sich einmal um die eigene Achse dreht, nach hinten um und die Augen wieder aufgehen. Fuck, war das knapp. Als sein orkisches Blut einkickt und am Beginn seiner nächsten Runde Shem mit einem HP zurückkehrt. Ja, das ist doch mein Zug. Shem, du am Beginn deiner nächsten Runde mit einem HP zurückkehrst. Was ist die Reaction? Aus der Ferne. Hört ihr ein gedämpftes? Darf ich? Das geht hoch! Okay, du bist dann, Shem. Go, Shem, mach einen Dope. Okay, ich stürze mich auf ihn, alles. Fury of the Small, Rostscherbe. Okay. Don't you dare. Das ist eine 22. Trifft. Ja! Okay. Das ist keine Sneak Attack, würde ich sagen, oder? Nein. Oh. Mein Gott, nein! Also du kriegst erstmal 9, 14. Ich bin down. Gut, dann. 15. Du kriegst 15 Schaden, Alter! Nice. Ja! Das war's. Als Shem ein letztes Mal Rostscherbe zieht, aufsteht, ein gebeutelter Goblin, ein Ausfallschritt nach links, ein Ausfallschritt nach rechts. Du versuchst mit letzter Kraft die Deckung zu heben. Entschuldige, danke. Bis zu Ende. Eigentlich, ich mach die Augen auf. Du schlägst einmal die Augen zu, aber ich bin eigentlich in deinem Gesicht so. Das ist Fury of the Small, ehrlich gesagt. Das ist so. Ja! Und mach. Dein Hals ist weg. Ein letztes. Geht. Durch die Schiffskabine, als der Hühner seinen Zettel zerreißt, in die Öllampe hält und in einer schwierigen Flamme verschwindet. Fral sich zurücklehnt. Ein guter Jäger kennt seine Beute. Und ich bin der beste Jäger. Lasst uns eine Hatz erklären. Lasst uns die letzte Legion jagen. Und lachend steht Jona auf, klopft ihm einmal auf die Schulter. Fral weicht ein bisschen angewidert von dem Kontakt des Menschen zurück. Und Musik ertönt, als ein vermummter Barde eine Geige rausholt, einen schnellen Ton anspielt, alle sich ein bisschen entspannt zurücklehnen und Jona einen Beutel voller Edelsteine in Frals Richtung schiebt, der aufplatzt und ein Rubin, ein Smaragd rollt zur Seite raus, Fral sich das nimmt, fallen lässt und einfach nur beginnt, sein Messer zu wetzen. Dann an dieser Stelle beenden wir das Battle Royale. Ihr habt großartig gekämpft. Ihr habt Allianzen geschmiedet. Ihr habt taktisch gedacht. Ja, vielen Dank, dass ihr am Ende noch so da wart, das alles nochmal auf diese sehr intensive Ebene zu heben. Momo, es tut mir sehr leid. Selbstverschuldet. Ja, I know. Wie oft noch? Es tut mir leid. Ja, Fimler, es tut mir leid, wie gesagt, als Unparteiischer habe ich dir trotzdem die Daumen gedrückt und ich habe mich sehr auf dieses Duell hier gefreut. Es war der Würfelgott, der wieder einmal nicht. Es war der Würfelgott. War. Aber ich hätte gedacht, dass du als erster down gehst, weil nicht wegen dir, sondern weil Barbaren einfach nur ein großes juicy Hitbox und Hitpoint Paket sind. Ja, dafür hat er sich aber zugeschickt. Das von allen geplündert werden kann. Ja, und dafür habt ihr euch so die ersten 6 Runden dachte ich, Fimler macht einfach. Es ist einfach sehr random, was er macht. Er steht auf von diesem Tavernentisch, brüllt einmal und dann läuft er wirr durch die Gegend, während ihr euch auf die Fresse haut. Ja, danke, dass ihr diese improvisierte Karte angenommen habt und die improvisierten Leer-Actions. Ich hatte eigentlich, die waren super geil. Ich hatte eigentlich was anderes geplant. Die waren super. Ich muss sagen, in meinem Kopf ist halt immer nur, wie sie sich gegenseitig am Tisch erzählen und einer so, warte mal ganz kurz, wo kommt dieser Zwerg her, der die ganze Zeit irgendwelche Sachen zündet? Wie spielt das da rein, wenn wir gegen sie kämpfen? Vertrau mir. Es wird passieren. Das hier ist eine reine virtuelle Simulation. Und ja. Das ist, wenn ich das nächste Mal diesen Zwerg treffe, so weiß ich schon direkt. Wo sind sie? Aber ja, ich weiß, ich hatte was mit fliegenden Inseln und Säurebrücken und epischen Inseln geplant. Aber ich denke, das hatte seinen eigenen Flair tatsächlich. Ja, total. Das war geil. Ich habe wirklich, als du es aufgebaut hast, habe ich gedacht, okay, ein oder zwei Räume, ich sterbe. Aber. Nee, war fett. Gib also, uns einen sehr geil. Sehr geil. Ihr wart alle sehr, sehr gut. Oder tatsächlich. Um das zu erklären, ich habe unsere Dungeon Tiles. Nein, du musst es nicht erklären. Ausgeliehen. Du doch. Musst es nicht erklären. Ich will das erklären, doch. Und ich habe sie zu Hause liegen lassen. Deswegen ist Leon heute in seiner spontanen DM-Igkeit dazu umgestiegen, eine Taverne zu bauen. Und wie ich finde, grandios gelöst. Wir müssen dich öfter vor Aufgaben stellen. Wir haben ein neues. Ich mach mal das Findet. Mach mal das Findet. Der Becky-Brief heute. Nice. ICHQ, hey! 10. Monat. Mit der Nachricht: macht weiter so. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Alrighty, Hust. Ach ja, und Hashtag MomoVDM. Hashtag MomoVDM. Wir verabschieden uns jetzt erstmal. Wir sehen uns nächste Woche tatsächlich nicht. Weil Ostern und Justus und ich da dem Papst helfen müssen. Ja. Wie das sich für Katholiken wie sich das für Katholiken um Ostern gehört. Ja. Wir alle müssen nachts in Gärten von fremden Kindern einsteigen und Eier verstecken für den katholischen Papst. Exakt. Oh. Hippity-hoppity. Hippity-hoppity. Ja, bis dahin werden euch Teaser erreichen, die den Inhalt unserer nächsten Hashtag MomoVDM-Session anteasen. Vielleicht kommt ihr drauf, wahrscheinlich kommt ihr drauf. Ja, es wird cool, es wird wild. Vielen Dank an alle, die bis jetzt dabei geblieben sind. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schöne Woche, schönes Leben. Swaggity Swoody, I'm coming for that booty, würde ich sagen. Ja. Ganz doofe Frage, gibt es eigentlich einen Preis für das Gewinnen der Battle Royale? Ah ja! Gibt es? Nach einer Hall of Fame gefragt, wenn ich das richtig verstanden habe. Da sind schon mal zwei Leute. Es gibt, anstatt eines Rerolls, ja? Einen D20, den du auf jeden Roll deiner Wahl einmalig hinzufügen kannst. Geil. Danke. Das tut. Darf ich das auch einmal für letzte Runde? Das ist du hast den Reroll bekommen. Ich glaube, ja. Letztes Mal gab es nein, es gab, Gobbo mitnehmen. Nein, es gab einen Reroll und den hast du benutzt, um jemanden zu überzeugen von irgendwas. Den hast du sehr, sehr früh benutzt. Ich glaube sogar in der nächsten Session. Und dadurch hat etwas funktioniert. Wenn jemand sagt, weil es gibt da draußen Leute, die kennen sich besser aus als ich, wenn jemand sagt Bullshit, werde ich das revidieren und du wirst deinen Reroll bekommen. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es diesen Reroll als Preis letztes Mal gab. Aber bitte belehrt mich eines Besseren, weil ich will ja natürlich grausam und unfair sein, aber nicht so grausam und unfair. Deshalb ja, danke an euch, danke an euch und auf Wiedersehen. Peace out. Tschüss.